da los? Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Hallo. Privet. Dobry večer. Schönen guten Tag, hallo. Schon wieder eine Woche weniger. Ja. Sonntagabend, oder was? 18 Uhr? Weltraumaffen sind da und so. Ich hab dich vorweggenommen. Ja. Actually, it's about neo-reactionary populist force generational mimetic warfare with 4D chess for the soul of democratic governments. Da habt ihr's. Das habe ich mir die ganze Zeit schon gedacht, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, ich mir auch. Warte, du hast neo-erektionär gesagt. Meinst du nicht neo-reaktionär? Neo. Der Ebel weiß schon, was er sagt. Wenn er neo-erektionär sagen will, sagt er neo-erektionär. Neu-Viagra, ja, ja. So. Deswegen auch die blaue Fraktion, weißt du? Apropos phallische Gegenstände. Ja. Äthiopien ist jetzt eine Raumfahrtnation, wisst ihr Bescheid? Ja, die haben einen Satelliten nach oben geschossen. Und das hat damit zu tun, dass Satelliten halt auch einfach im Preis immer günstiger werden. Und wenn man an Satellit denkt, denkt man, wow, Hochtechnologie, aber das sind jetzt halt auch viele Jahrzehnte her, dass der erste Satellit von den Sowjets mal hochgeschossen worden ist. Und ich habe zu der Meldung, habe ich auf Twitter gleich mal die Forderung gesehen, ja, jetzt aber auch Entwicklungshilfe einstellen, was 2018 waren es 215 Millionen Euro war, wo ich auch sagen muss, also bei dem Verständnis kann ich dann auch nur den Kopf schütteln. Also ich bin gerne für eine Diskussion offen, Entwicklungshilfe hoch oder runter, aber generell so die Idee, dass die Leute dort alle hungern und keine Städte haben und keine funktionierende Infrastruktur und keine Raumfahrtprogramme etc., die ist halt auch verquer. Also die Leute, die sind halt in den 60ern, in den 70ern, in den 50ern, in den 40ern in anderen Ländern, aber die sind nicht in den 20ern oder 1880 von der Zeit her, also im Vergleich zu unserem Lebensstandard. Deswegen muss ich da so sagen, so ich weiß nicht. Und das nächste Ding ist halt, der Satellit, der wurde gemeinsam vom chinesischen, äthiopischen Ingenieuren gebaut, ist 72 Kilo schwer, ist ein Wetterbeobachtungssatellit für, also halt für den Klimawandel. Und der wurde zuvor in der nordchinesischen Provinz Shaanxi gebaut und wurde halt mit einer chinesischen Trägerrakete ins All geschossen. Das heißt, wenn man wenn man dort halt rauszieht, die Entwicklungshilfe, da geht halt der Chinese rein. Und deswegen ist halt Entwicklungshilfe mittlerweile einfach in einem proxy-kalten Krieg zwischen Demokratien und autoritären Staaten so ein bisschen die Währung. Und deswegen weiß ich nicht, ob man da rausgehen möchte oder nicht. Also kann man jetzt auch für böse chinesischen Einfluss halten, wenn man möchte. Ist das denn jetzt eigentlich eine Black Rocket of Color oder wie? Es ist nicht mal mehr die erste Black Rocket of Color. In Afrika gibt es, glaube ich, was waren es, 7 oder 8 verschiedene Programme, also von anderen afrikanischen Staaten. Also. Ja, vor allem ist die Rakete ja weiß, also ist das hier Kolorianismus. Ja. Ist das eine Carola? Carola-Rakete. Ja. Factsheet Äthiopien, Fakten und Zahlen, Stand 17. Januar 2019. Mhm. Ja, früher waren die ja sehr arm und haben stark gehungert und so. Deswegen wundere ich mich ein bisschen, dass sie da sich so ein Weltraumprogramm leisten können. Ja, aber die hungern ja keine 3 Jahrzehnte. Außerdem kann man noch im Weltraum hungern, also kommt. Der neueste Stand bin ich da tatsächlich nicht. Ne? Und das Ding ist auch, wenn man an Entwicklungsländer denkt, dann hat man immer noch dieses erste, zweite, dritte Weltdenken. Passen das ist oberstes Viertel, nächstes Viertel, drittes Viertel, viertes Viertel vom Einkommen her. Und meistens ist es so, dass auch in den ärmsten Ländern es eine starke Mittelschicht gibt. Und sozusagen die Ärmsten der Armen, das ist dann in einer Provinz, wo es schlecht läuft, wo mal eine Dürre ist, wo mal gehungert wird. Aber das heißt nicht, dass das ganze Land keine funktionierende Infrastruktur hat und keine Städte hat, wo es auch einen Wolkenkratzer gibt. Also da ist sozusagen, sind auch ein bisschen unsere Medien dran schuld, dass sie uns ein merkwürdiges Bild von Afrika vermitteln. In Afrika gibt es 20 Raumfahrtprogramme. Also deine differenzierte Position zum Thema Afrika ist irgendwo schon negativ auf Afrika ein bisschen so, ja, und deswegen kannst du einfach Schwarze nicht leiden. So. Ja, du hast mich überführt. Ja, bitteschön. Das ist alles nur Dog Whistling, so, ja. Was steht denn eigentlich in dem Report so drin? Ja, der ist von der Welthungerhilfe. Okay. Wir erinnern uns ja auch noch alle, dass dieses Jahr der Staatschef von Äthiopien den Friedensnobelpreis bekommen hat. Mhm. Allerdings sind inzwischen Dissidenten aufgetaucht, die sagen, seine Regierung hat versucht, sie umbringen zu lassen. Wir freuen uns auf die neuen Folgen im neuen Jahr. ja, aber er hat es nur versucht, er hat es nicht umgesetzt. Also deswegen passt es schon mit dem Friedensnobelpreis. Vielleicht kriegen wir den ja auch bald fürs Netz.dg. Oh ja. Oh, stimmt. Für Frieden im Internet, genau. Ja, letzte Woche haben wir uns ja schon mit dem Referentenentwurf beschäftigt für das neue Gesetz gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität. Und das war letzte Woche auch Thema im Bundestag, möchte ich euch nicht vorenthalten. Und da gibt es jetzt ja erstmal die Rede von dem Herrn von der CDU-CSU. Herr Präsident, meine Damen und Herren, also ich finde es ja erstmal bemerkenswert, dass bei einer von der FDP beantragten Aktuellen Stunde, und schon da kann man sich darüber unterhalten, ob das Thema einer Aktuellen Stunde würdig ist, insgesamt, warten Sie mal, ich zähle nach, geht schnell, 5 Leute von Ihnen anwesend sind. So viel zu der Wichtigkeit, die Sie dem Thema zumessen. Aber das ist im Übrigen kein Einzelfall, ich komme darauf gleich noch zu sprechen. Meine Damen und Herren, Moment mal, ich sehe von allen Parteien nur eine Handvoll. Angeblichen da ist doch von allen Parteien nur eine Handvoll Leute da. Warum singelt er dann jetzt, muss eine Partei vollständig antreten, wenn sie eine aktuelle Stunde beantragt, oder was? Ja, scheinbar, ja. Ja, ich denke auch mal, da werden wahrscheinlich parallel wieder irgendwelche Ausschüsse gewesen sein, wo die ganzen Leute dann alle da sind. Nehme ich mal an. Also um 15 Uhr sind da auf jeden Fall noch ein paar Leute. Referentenentwurf an, der noch gar nicht in der Welt ist. Und ich will eines allerdings vor die Klammer ziehen. Der Erfolg von gesetzgeberischen Maßnahmen gegen Rechtskriminalität, Hassrede, verfassungsfeindliche Umtriebe im Netz insgesamt ist wichtig, dass wir eine große gesellschaftliche Akzeptanz mit unseren gesetzgeberischen Maßnahmen bewirken. Und meine Damen und Herren, das ist das Schlimme, was ich Ihnen vorhalten möchte. Sie arbeiten genau gegen diese gesellschaftliche Akzeptanz. Das ist doch lachhaft, das ist Oppositionsarbeit. Das gehört sich eben so. Ja, habt ihr jetzt gehört, wenn man daran was auszusetzen hat, an den wunderbaren Gesetzesideen von unserer zauberhaften großen Koalition, dann sorgt man dafür, dass die Sachen nicht mehr gesellschaftlich akzeptiert sind. Normalerweise finden das alle Leute ja voll geil, was die Regierung macht. Aber wenn man da Zweifel dran hat, dann klappt der Zauberspruch nicht mehr. Dann ich meine, das ist auch nur möglich, weil man halt hier das Internet vereinzelt praktisch und da die Bürgerrechte einschränkt. Würden die Leute das im echten Leben auch so machen? Das heißt, bei den Bürgern auftauchen, ihre Briefe aufmachen, mal gucken, was so geschrieben wird. Oder das Sozialamt guckt mal, ob da jemand vielleicht Geld geschickt bekommt und so. Da würde ganz schnell die Stimmung kippen. Aber solange es nur im Internet bleibt, ist das ja egal, ne, Herr Müller? Also so krass musst du mit dem Beispiel ja gar nicht gehen. Ich verstehe, was du sagen willst. Das wäre noch einfacher, beim Internet zu bleiben und zu sagen, ja, weil ja in deutschem Internet deutsche Gesetze gelten, ja, müssen wir einfach das Internet jetzt zu einem Intranet machen, so wie China das hat oder Nordkorea, wo wir einfach hingehen und sagen, wisst ihr was? Nö, du kannst nichts mehr außerhalb von einem Upload-Filter sehen. Dann würden Leute ganz, ganz schnell raushauen. Das garantiere ich dir. Das würde wirklich. Oder du müsstest sagen, wir veröffentlichen jetzt wöchentlich eure YouPorn-Verläufe irgendwie. Das würde wahrscheinlich auch noch funktionieren. Mhm. Ach. Die informationelle Selbstbestimmung ist für die Union ein hohes Gut. Und Sie haben auf das Thema der Passwörter abgehoben. Da finden wir bereits heute eine aus meiner Sicht zutreffende und richtige anspruchsvolle Regelung in der DSGVO, die nämlich das Speichern von Passwörtern im Klartext für unzulässig erklärt. Meine Damen und Herren, und ich will eines an dieser Stelle ganz deutlich sagen, mit vielen meiner Fraktionskollegen bin ich darüber einig, dass ein Herr... Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Also was hat die verschlüsselte Speicherung von Passwörtern damit zu tun, dass die Bundesregierung Zugriff auf die Passwörter hat? Meint damit, dass die Meldung, dass sie die Passwörter haben wollen würden, dass das eine Ente ist. Dann sollte er nochmal mit seiner Justizministerin sprechen. Ja, die kommt als nächstes, die werden wir uns auch noch anhören. Yay. Herausgabe verlangen von Passwörtern tatsächlich problematisch ist und wenn dann überhaupt nur Unternehmung hoher Hürden und da nenne ich den Richtervorbehalt angedacht werden kann. Im Übrigen befinde ich mich damit offensichtlich in weitgehender Übereinstimmung auch mit der Kanzlerin, die auf eine entsprechende Frage vor wenigen Minuten hier in diesem Hause genauso geantwortet hat. Herr Notz, zum Thema Netzwerke, Sie kommen auch gleich noch drin vor. Sie fordern im Übrigen, verehrte Kollegen der FDP, ja nach wie vor eine Abschaffung des NetzDGs, haben die letzten zwei Jahre tatenlos verstreichen lassen, diesen vollkommen überkommenen Ansatz Ihrer Politik zu korrigieren. Und zum Thema Anwesenheit noch mal eines. Sie haben ja in der letzten Woche dieses Thema schon mal versucht, so ein bisschen zu inszenieren. Sein Argument ist, Sie haben verpasst, Ihre Meinung dazu zu ändern, ja. Oder was? Ja, genau. Meine Fresse. Das natürlich so nach dem Motto, es kommt auch gleich noch, dass ja alles prima ist mit dem NetzDG, deswegen. Solange das die Gottkanzlerin ähnlich sieht, ist das halt in Ordnung. Ja, das stimmt. Ich bin da voll auf Linie, wollte ich sagen. Also das Problem mit diesem NetzDG-Ding ist ja nicht nur das NetzDG selbst, sondern dass nicht zuerst die gesamte Infrastruktur aufgebaut wurde. Es wurden nicht zuerst irgendwo Richter und Anwälte weiterentwickelt und Infrastrukturen aufgebaut, die massenhafte Meldungen verhindern würden. Also nee, es ist egal. Hauptsache sagen hier, Hass ist keine Meinung und wir haben Gesetze im Internet und ja. Mhm. Nee, das wollen die doch. Die wollen, haben ja auch Leute... haben sich ja darauf vorbereitet, dass sie 50.000 Meldungen kriegen oder so. Und was haben sie hinterher bekommen? Irgendwie ein paar hundert oder so. Okay, aber ich meine, ja. Ist alles schief damit. Wenn Sie an der Sachfrage interessiert sind, dann empfehle ich Ihnen und auch Ihren Kollegen aus den Fraktionen Bündnis 90, die Grünen und die Linken. Einfach dann mal, wenn im Fachausschuss, im Rechtsausschuss eine Anhörung zu dem Thema durchgeführt wird, wenigstens in der überwiegenden Zeit mit wenigstens einem Mitglied Ihrer Fraktion an dieser Anhörung teilzunehmen. Das ist nämlich in Wahrheit Ihr Interesse. Wir spekulieren nicht, wir handeln und deswegen sei eines noch mal gesagt, wir arbeiten an der kontinuierlichen Bekämpfung von Hass und Hasskriminalität und machen das ganz konkret. Sie haben es vernommen. Heute wird verkündet, dass 600 neue Stellen beim Verfassungsschutz und beim BKA geschaffen werden. Das ist ja, aber diese Geschichte hatten wir ja, ich glaube, auch letzte Woche gesprochen. Ja, Sie hat doch gesagt, das ist gegen rechts zu hören. Naja, das mit dem Stellen schaffen, das sagen die ja immer alle. Das ist ja das Ding. Das ist ja seit Jahren, jedes Innenministerium will immer Stellen schaffen, alle wollen sie immer Stellen schaffen. Achso, dann ist immer die Frage, ob es darüber hinausgeht, was dann Leuten in Pension geht, ne? Ja, wobei, oder ob überhaupt die Leute, diese Stellen, die da geschaffen werden, ob die überhaupt zu besetzen sind mit den ganzen Konkurrenzen, die da stattfinden und so, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Wobei ich halt auch sagen muss, wenn es um Bekämpfung von Hasskriminalität geht, halte ich noch einen Verfassungsschutz am ehesten in der Lage, nicht wirklich ein NetzDG, da tatsächlich was ändern zu können, aber Aber das ist so ein Ding, das haben wir letzte Woche auch gelernt und es macht ja auch irgendwo Sinn. Der Verfassungsschutz ist halt keine Polizei und das ist auch extra so. Ja, stimmt. Das ist halt ein Nachrichtendienst und Ja, für mich macht das ein bisschen den Eindruck auf jeden Fall auch, als wenn sie da die Zahlen hochkriegen wollten von rechtsmotivierten Fällen oder sowas. Ja, die meinen halt, die sind hoch, ne? Also hast du ja gerade gehört, konkret, ne? Und wir machen hier keine Annahmen oder was er gerade gesagt hat, irgendwie sowas ähnliches. Die wissen ja ganz genau Bescheid. Und die machen konkrete Dinge wie Stellen ausschreiben, die hinterher nicht besetzt werden. Das ist genau der richtige Weg, das ist der konkrete Weg und steht Spekulation vollkommen gegenüber. Wir gehen das Thema NetzDG an. In zwei Stufen. Ich hatte das in der vergangenen Woche schon berichtet. Die erste Stufe initiiert von der... Kann man sich auch nochmal merken, ne? Ganz kurz. Ja. Kann man sich auch nochmal merken, dass so ein NetzDG, wenn das dann erstmal im Land ist, dass dann irgendwann auch verstärkt oder verschärft wird, ne? Ja. Das ist offensichtlich normal. Ja, eben. So viel zum Thema konkrete Ideen und keine Spekulationen und so. Also ich erinnere da nur an die 50.000 Meldungen, die sie eigentlich erwartet haben, was ich gerade schon gesagt habe. Das war ja schon komplette Spekulation, aber darauf irgendwie kein Plan. Irgendwie beruft sich da niemand drauf, dass das doch eine dumme Sache war oder so. Stattdessen behaupten sie dann einfach so, ja, dieses Overblocking hat es da nicht gegeben. Das wird ja auch gleich noch gesagt werden. So als ob das irgendwie dann der Grund wäre, warum es prima ist. So nach dem Motto, ja hier, wir haben ein tolles Gesetz gemacht, ihr habt alle gesagt, das wird alles ausarten, aber in Wahrheit ist es prima. Also, das ist so eine Frage der Plattform, ob das stimmt mit dem Overblocking oder nicht. Aber also auf der anderen, aber ja genau, das kannst du erstmal nicht wissen und zweitens auch, das geht ja schon mal gar nicht zusammen. Entweder es ist ein prima Gesetz und alles ist super, oder es geht alles noch längst nicht weit genug und wir müssen alles ändern. Also das kann ja nur nicht beides wahr sein. Das fand ich auch super klasse mit dem Begriff Overblocking. Es wurde ja manchmal auch Zensurgesetz genannt, das NetzDG. Und dann hat man sich ja immer darüber aufgeregt, dass es ja nichts mit Zensur zu tun hat und dass es kein Overblocking geben würde. Und der Begriff Overblocking kommt aus dem chinesischen Internet, also aus dem Kontext, das chinesische Internet zu besprechen, in dem es eben ein Overblocking durch Zensur gibt. Also der Begriff selber steht für Zensur. Also wo ich mir ja immer gedacht habe, wie kannst du das in den Diskurs einführen, den Begriff, es wird kein Overblocking geben als Gegenargument, so ist es keine Zensur. Also also sehr widersprüchlich, da müsste man Linguistiker fragen. Ich bin Linguistiker, frag mich. Ja, Overblocking. Nee, kenne ich nicht, das darf ich nicht sagen, das darf ich nicht reden darüber, das ist Hassrede. Also da ist die Antwort so. Justizministerin und dem Innenminister mit einem Maßnahmenpaket zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität. Auch da gibt es sicherlich noch viele Dinge zu diskutieren. Wir haben die Meldepflicht für Anbieter sozialer Netzwerke hinsichtlich bestimmter strafbarer Inhalte diskutiert. Ich halte sie für sinnvoll. Ja, das finde ich auch so lustig, ne? Auf der einen Seite, man muss sich um die Diskussion kümmern. Man muss das alles genau in die richtigen Bahnen lenken, weil ansonsten ist Rechtsextremismus. Aber auf der anderen Seite, wenn du sagst Islamismus, das ist einfach nur eine Religion, das wird einfach nur falsch ausgelegt, bla bla bla bla bla, Halligalli, so. Ja. Weil da müssten sie ja, wenn sie da die gleichen Maßstäbe ansetzen würden, dann müssten sie da ja auch komplett overreachen und sagen so, nee, nee, das ist jetzt hier, wir müssen jetzt sofort so viele tausend Leute einstellen, die jetzt hier alle irgendwie jede Predigt überwachen oder so, was da dann gemeldet wird und so. Alles, was uns hier irgendwie nicht gefällt, weil das führt ja dann dahin und weil Worte führen zu Taten und diesen ganzen Krempel. Ne? Da wird das halt nicht angewendet und da ist dann wieder einfach nur der Unterschied, ja, Rechtsextremismus ist politisch korrekt, da kann man was gegen sagen, ne, das ist politisch korrekt, aber bei dem anderen ist es halt nicht politisch korrekt, da diese Maßstäbe anzusetzen, deswegen passiert es halt eben nicht. Das ist der einzige Unterschied. Das Ding ist halt auch, es wurde ja ständig überall nur erwähnt, dass es sich gegen Netzwerke richtet, dieses NetzDG, ne, und dass sich das darauf erstreckt. Aber bei meiner Webseite da, in diesem Safe Space, ne, da wurde halt einfach 8-mal, so verschiedene Aussagen halt, ne, wurden schon auch eingeschickt und versucht zur Anzeige zu bringen. So, und das waren total verschiedene Sachen, aber großteils auch so Zeug, was man halt als Zitate markiert hat und rechtsextremistisches Zeug, aber die Seite muss halt, ist halt darauf aufgebaut, weißt du? So, aber es geht halt darum, dass es kein Netzwerk ist, ja. Und trotzdem greift da oder versuchen Leute da mit NetzDG ranzukommen und das ist auch irgendwo falsche Information, was NetzDG ist. Also Netzwerke lassen sich nicht so richtig nachweisen, ne? Also ja, klar, ja. Ja. Gut, ich meine, es werden zwar irgendwelche Freundeskreise oder so nachgewiesen, aber es ist ja kein Hetznetzwerk. Weißt du, auf meiner Seite, da gibt es halt keine Accounts, Sie haben ja so und so viel Nutzerschwelle da, irgendwie 2 Millionen Nutzer oder sowas wollten sie irgendwie machen. Ja, richtig. Aber ich habe ja auf der Seite gar keine Accounts. So, das sind einfach nur... Das NetzDG müsste dir ja vorschreiben, dass du ein Formular auf deiner Webseite aufbaust, damit man besser melden kann. Ja, Kommentare. Aber das Ding ist halt, es ist ja genau. Nicht eligible, also nicht zugänglich für Netz.de, weil es ja kein Netzwerk ist. Ja, ich muss mir das gerade so vorstellen. Du hast ein Formular, wo die Leute den ganzen Kram einreichen können und dann hast du eins, wo du uns melden kannst. Sollte das verboten werden, willst du bestrafen, kommt dann noch, willst du das melden wegen Netz.de? Ich meine, das ist so, wie wenn man zu McDonald's geht und sagt, ich finde es nicht gut, dass ihr hier keine Schuhe verkauft. Ich will ein Formular haben, da soll ich mich beschweren können. So, ihr müsst jetzt Schuhe verkaufen. So, toll, nee. Das Fußbekleidungsdurchsetzungsgesetz. Genau, ja. Gastrofußbekleidung, ja. Sinnvoll. Ich will aber hier auch durchaus eines sagen. Wenn wir uns über solche Ausleitungen von Daten unterhalten, dann macht es aus meiner Sicht Sinn zu erwägen, ob eine Ausleitung von IP-Adressen oder bei Verwendung von mobilen Endgeräten erst dann erfolgen kann, wenn durch die zuständigen Stellen im BKA insofern ein Anfangsverdacht überhaupt bejaht wird. Das meines Erachtens wird dann dem besonderen Anspruch der Wahrung der informationellen Selbstbestimmung in einem besonderen Maße gerecht. Und deswegen wollen wir diese Idee gerne weiter verfolgen. Wichtig ist, dass Hetzer in den sozialen Medien nicht mehr so leicht in der Anonymität der Masse verschwinden können. Und ich will das nochmal erneuern, die Bundesländer sind auch aufgerufen, entsprechende sachliche und personelle Kapazitäten zur Verfolgung solcher Taten vorzuhalten und einzurichten. Ich hatte Ihnen schon ausgeführt. Kommt da eh nicht genug rein wahrscheinlich. Ja, und zu dem kann man halt auch immer noch sagen, ihr seid immer noch den Beweis seid ihr immer noch schuldig, dass das alles irgendwas Schlimmes tut mit der Gesellschaft oder so. Das sind immer noch nur irgendwelche Behauptungen von euch. Und da jetzt irgendwie komplett durchzudrehen, ist meines Erachtens nach immer noch jede Minute, die daran verschwendet wird, an irgendwelches Gequatsche im Internet, ist eine Minute, die irgendwo anders besser investiert wäre, was Polizeiarbeit angeht. Aber jeder Einzelne. Ja, sehr gut formulieren. Mich erinnert das immer so ein bisschen wie in einem autoritären Staat, wo die Statue vom Führer auf dem Dorfplatz beschmiert worden ist und dann irgendwie die ganze Polizei dort rumhängt und sich die dämliche Statue anschaut und aber die tatsächlichen Verbrechen halt so geschehen und sich niemand drum kümmert. So ein bisschen habe ich da den Eindruck von. Also dass die Hasskriminalität diese Diktatorstatue ist auf dem Marktplatz. Also. Geführt, dass im ersten Quartal des nächsten Jahres die Koalition das Netzwerkdurchsetzungsgesetz umfangreich novellieren wird. Das Netz.dg hat sich außerordentlich bewährt. Es sind all die Befürchtungen nicht eingetreten, die geäußert worden sind, mit denen Panikmache betrieben worden ist, auch von Ihnen, Herr Kollege Dr. Notz. Sie haben ja befürchtet, Overblockings wird zum vollkommenen Erliegen kommen, Meinungsfreiheit wird unterdrückt. Das Gegenteil ist richtig. Meinungsfreiheit wird durch das Netz.dg geschützt, wird unterstützt. Wir arbeiten daran weiter. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Okay. Wahrheit ist Lüge, Krieg ist Frieden und so weiter und so fort. Also, Moment. This account is withheld in Germany. Leute, wir schützen Meinungsfreiheit, indem wir Gesetze einführen, die Meinungsfreiheit und die Äußerung von Ideen nach Wortwahl, nach Tonwahl, nach Ideen, die man aussagt, einfach nimmt, sie markiert, um sie zu entfernen aus dem Diskurs. Das heißt, wir schützen Meinungsfreiheit, indem wir Sachen rausfiltern. Okay, klasse, das ist, ja, das die ist Logik, keine Meinungsfreiheit. Die Logik dahinter kann ich dir erzählen, das haben wir ja schon ein paar Mal gehört, das hat er jetzt zwar nicht wiederholt, aber ich kann es genau rekonstruieren, denke ich mal. Die Logik dahinter ist, ja, weil jetzt da dieser Hass ist und so, da fühlen sich die Menschen schlecht und wenn sie sich schlecht fühlen, dann können sie sich nicht äußern und dann denken sie, dass ihre Meinung die Minderheitenmeinung ist und dann können sie das nicht machen und deswegen ist dadurch ihre Meinungsfreiheit eingeschränkt und deswegen müssen wir die Hetze und den Hass aus dem Internet rausholen. Ja, und genau so sieht das aus und wenn man sich dann das anguckt, ich hatte ja festgestellt, dass dieser Unblocked verschwunden war von YouTube und da hat ja einer ein Video gemacht, das zu begründen und was soll ich jetzt so sagen? Ich weiß nicht, ich muss ja noch was machen, das Video wieder an. Sorry. Also, cooles Argument, Chris. Das ist eine sehr, sehr fehlerfreie Logik. Mein Punkt ist jedoch ein anderer. Mein Punkt ist, dass wenn wir eben das Internet vor bösen Worten schützen wollen, müssen wir mehr Sprache ermöglichen und nicht weniger. Weißt du, Korruption blüht dort, wo man eben hingeht und sagt, ja, da schauen wir nicht hin oder das entfernen wir, damit das keiner sieht. Ja. Das sorgt im Endeffekt nur dafür, dass die Leute sich doch irgendwo anders hin organisieren oder im Endeffekt halt fälschlicherweise als Hasskriminelle dargestellt werden, was die Statistik in die Höhe treibt, ja, was halt im Endeffekt dafür sorgt, dass die Leute noch mehr Angst haben und dann sich äußern wollen und dann noch mehr merken, dass das irgendwo nicht geht, weil sie sich ja geäußert haben und dann werden sie dafür entfernt. Also es ist wirklich ein. Ja, genau, das wollte ich sagen. Also die haben gesagt, dass die Meinungsfreiheit dadurch zunimmt, dass die Leute sich dann ohne Angst äußern können, ganz genau. Ja. Das ist ja die Frage jetzt, ob derjenige, der da das Kanal da gelöscht wurde, eben dann sich noch wirklich frei äußern kann. Also ich, beziehungsweise ob das wirklich zu mehr Frieden auch führt, weil die Leute, wenn ich das noch eben sagen kann, weil die Leute, die da kommentiert haben, die haben sich alle deutlich gefreut. Also fanden das so toll, dass er gelöscht wurde zum Beispiel. Das ist ja auch assi, das ist ja nicht friedlich oder so. Ich nuke zum Beispiel so getan, regelmäßig. Als ob der Anspruch ist, jeder darf frei seine Meinung äußern, ohne Repressalien zu fürchten. Und weil er diese Repressalien nicht fürchten muss, kann er sich auch bestärkt fühlen, frei seine Meinung zu äußern. Mit dieser Begründung werden ja Hasssachen gesperrt quasi. Ja, aber genau. Die Leute, die Hass äußern, die äußern ja auch ihre Meinung und die kriegen dann Repressalien. Also wird das ganze Prinzip total ad absurdum geführt, weil es gibt eine richtige Meinung und eine schlechte Meinung, sonst funktioniert das System nicht. Ja, also ich schreibe ein absurdes Gesetz, ganz genau. Ich schreibe ein absurdes Gesetz im Prinzip. So sehe ich das auch. Ich nuke zum Beispiel regelmäßig meinen Twitter-Account. Wenn ich jetzt sowas schreibe wie Zwei-Staaten-Lösung für Deutschland und Berlin jetzt, ist das Hass? Tue ich damit alle Berliner verunglimpfen? Darf ich das überhaupt schreiben? Weiß ich nicht. Klar. Weißt du, das Ding ist halt, ich habe mich da auch weiter so mit beschäftigt gehabt und habe halt rausgefunden, okay, es gibt in einem Diskurs, im Gespräch, ne, gibt es Sachen, die sind ganz normal so Teil von einem ganz normalen, gesunden Diskurs, so die Argumente, die man so hat, ne, sowas wie 2 plus 2 ist 4, weil guck mal, da hast du 2 Finger, tust noch weitere, zählst durch, hast du 4, ne. So, dann gibt es gesprächirritierende Aspekte und Elemente, das heißt so Sachen wie Beleidigungen, Drohungen, solche Dinge, die halt dann auch fließend übergehen in Sachen, die wirklich so zu Kriminalität dazu zählen würden, ja, so Sachen wie Doxing, weißt du, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie sage, 2 plus 2 ist 4, du Hurensohn, ich stech dich ab, ich weiß, wo du wohnst, ja, ist man immer noch auf Gesprächsebene drin. Natürlich sind die Sachen irgendwo zu Irritationen da und sind potenziell gefährlich und harmvoll und ja, aber der Staat geht auf eine dritte Ebene raus und macht diskursvernichtende Sachen. Er vernichtet die Information und lässt niemanden anderen sehen, was da genau passiert ist. Das heißt, Leute können sich keine Meinung darüber bilden und das ist der Kern von Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit bedeutet Meinungsbildung. Und wenn man halt einfach Sachen entfernt, die eben Hass sind, schadest du eigentlich dir selbst, weil du anstatt Leuten zu zeigen, hier, guck mal, das ist Hass, ja, das ist so das Problem in unserer Gesellschaft, entfernst du es. Und daraus lernen die Leute nichts. Das wäre viel einfacher, wenn du diesen Hass nehmen würdest, ihn überall weiterverbreiten würdest, damit Leute ihn auslachen können und sich halt eine eigene Meinung dazu machen. Aber das ist ja nicht die Entscheidung, die der Staat gemacht hat. Du siehst das falsch, Opax. In der DDR hat das doch auch geklappt. Ja, aber die DDR hat nicht geklappt. Ach so, ja stimmt, da habe ich einen Fehler im System. Aha. Das ist ja der Punkt, wir hatten ja eigentlich den Grundsatz, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob der noch gilt, dass niemand in seiner freien politischen Meinungsbildung gestört werden darf oder behindert werden darf. Das ist ja das Ding, was wir haben, nicht Meinungsfreiheit. Aber das eben. Ist ja alles relativ, ne? Ja. Ob du in deiner Meinungsfreiheit behindert bist, habe ich gefragt. An welcher Stelle? Zeig mal drauf. Wo hatte ich die Meinungsfreiheit angefasst? Ein bisschen zu den Fakten zurückkommen, zu dem, um was es eigentlich geht. Ich habe den Eindruck, bei manchen Beiträgen zu viel Faktenwissen würde den Erzählfluss erschweren. Und deswegen will ich da jetzt wieder zurückkommen. Ich bin der FDP ausdrücklich dankbar dafür, dass Sie diese Aktuelle Stunde beantragt haben. Gibt es mir doch die Möglichkeit, zu einem ganz wichtigen Thema aus meinem Ressort heute hier Stellung zu nehmen, nämlich die Bekämpfung von Hass und Hetze im Internet, der Bekämpfung des bedrohlich zunehmenden Rechtsextremismus in diesem Land. Meine Damen und Herren, da waren wir Da waren wir uns bisher in diesem Haus zum größten Teil einig, dass wir dies konsequent tun müssen und nicht nur Sonntagsreden halten. Und daran halte ich zumindest fest. Wir haben in diesem Jahr gesehen, wie aus rechtsextremen Hass und Bedrohungen im Netz Mordanschläge wurden. Die Spirale von Hass und Gewalt müssen wir stoppen. Ach, das haben wir gesehen, wie daraus Mordanschläge werden? Das ist, wir haben gesehen, wie ihr das konstruiert, aber nicht, dass das zusammengehört. Ich habe das nicht gesehen. Die Spirale, die, weißt du, da spiralt es herum in der Gesellschaft, und wenn der Staat nicht schnell mit starker Hand drauf einschlägt, dann aber. Dann ist Ende mit Frieden. Stoppen und dafür die Mittel des Rechtsstaates konsequent nutzen. Das hat die Bundesregierung mit ihrem Maßnahmenpaket zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität klargemacht. Und ich mit dem vorgelegten Gesetzentwurf, der nunmehr an die Verbände und die Länder zur Stellungnahme übersandt wird. Künftig gilt, wer im Netz hetzt und droht, der wird härter, der wird effektiver verfolgt. Und dazu schlage ich umfassende Verschärfungen des Strafrechts vor. In Zukunft kann es strafschärfend bewertet werden, wenn Beleidigungen im öffentlichen Raum, das heißt für jedermann zugänglich, erfolgen. Wir erleben das doch jeden Tag, wenn aus beleidigenden Posts in sozialen Netzwerken weitere, noch widerlichere Stellungnahmen folgen. Und mir hat Das ist so das Shitstorm-Ding irgendwie, ne? Und also das hätten irgendwelche Aktivisten nicht schöner schreiben können, sowas, ja, als die Dame da. Also, und das ist auch überhaupt nichts Neues. Über diesen Krempel riecht man sich schon seit Jahren auf. Und ich habe da auch ein bisschen kleinen Tick Verständnis dafür, dass es sicherlich ziemlich heftig ist, wenn man da plötzlich irgendwie von ein paar hundert Leuten irgendwie da angeschrieben wird. Aber daran stirbt man auch nicht. Und es geht auch wieder vorbei. Und du kannst deinen Account auch auf privat stellen und alles. Und ja, und das gibt es auch überall auf allen möglichen Seiten. Also scheint da irgendwie eine andere Erwartung erfüllen zu wollen oder so, eine Erwartungshaltung vielleicht der Wähler oder so, der vermeintlichen. Vor allem, wenn es dir wirklich nicht um Shitstorms geht, dann verwende doch keine öffentliche Plattform. Es tut mir leid. Also natürlich kriegst du auch mal öffentliche Aufmerksamkeit, die negativ ist und die dann vielleicht auch unfreundlich ist. Ja, dafür brauchen wir jetzt ein Gesetz, dass Aktivisten sollen nur positive Rückmeldungen haben, Gesetz. Weil du tust ja auch mit deiner Rede das Overtone, wenn du verstärken oder verschieben, und das wird halt manchmal auch bestraft. Also durch Reaktion der Bevölkerung. Deswegen heißt das Ding ja auch gegen Rechtsextremismus. Also ich meine wirklich, dass das zusammenhängt. Diese Vorstellung so nach dem Motto, ja, wir wollen jetzt halt unser Internet hier safe haben für unseren linken Aktivismus, und dass uns da ja keiner mehr anpöbelt oder so. Ja, ich finde immer die Ausdrucksweise so krass. Wie gesagt, wir machen umfassende Veränderungen, Verschärfung des Strafrechts. Ja, und das ist schon krass. Also, das, was Sie meinen mit Beleidigung. Wo ist denn jetzt bitte der feste Grund für? Ich gehe auch davon aus, dass Beleidigung wird nachher wieder, das, was davon übrig bleibt von der Beleidigung, wird dann sowas sein wie, der Don Alfonso hat irgendwen retweetet und geschrieben, so hier Langstrecken-Luisa. Ja, da wollen sie mit diesen Verschärfungen irgendwie hin. Ja, ich denke schon. Wie so klar gesagt ist oder so, aber. Das Interessante ist dazu, ist das als eine Sache, die auf der Webseite da seit Safe Space da steht, ne, ist die linksradikale Definition davon, was Rassismus ist, und dass Weiße ja keinen Rassismus erfahren können, weil sie weiß sind. Das Ding steht auf Englisch da, ist ein Kernaspekt von linken Gedankengut, von dem modernen, ne, und es wurde eben gemeldet als kriminell. Das ist auch interessant, also im Sinne von... Aber das wäre eigentlich fast lustig, das vor Gericht feststellen zu lassen, ob Power plus Privilege gleich intersectional Brain Cancer. Ja, komm, weißt du, gib mir das Geld und ich richte das alles ein, weißt du, so... Das wäre lustig, wenn das in Deutschland durchgehen würde. Aber ich frage mich hier auch bei der Christine Lambrecht, ich will hier kein Whataboutism betreiben, aber Islamkritik ist in Deutschland nur mit Polizeischutz möglich. Ob man da dann vielleicht auch noch danach guckt. Du sprichst so gut Englisch, ich habe Whataboutism mit Waterboardism verwechselt gehabt. Aua. Waterboarded, das ist... Was ist das Waterboardism? Waterboardism, das ist der Autismus, der sich auf Waterboarding bezieht. Hat jemand am Wochenende geschrieben, im Zuge auch der Debatte, die sich da jetzt aufgebaut hat, Beleidigungen müssten doch möglich sein, um Dampf abzulassen. Da kann ich nur raten, wer Dampf ablassen will, der soll Sport machen oder Holz hacken. Wisst ihr Bescheid? Die Leute werden dir schon zeigen, wie sie Dampf ablassen. Das lassen sie sich auch nicht vorschreiben, wie sie das machen. Ich gehe mal davon aus, dass sie das hauptsächlich weiterhin noch verbal tun, aber nicht jeder findet das so seine Möglichkeiten noch. Ja, vor allem, was auch für eine geile, was auch für eine geile Logik schon wieder, ne? Ja. Ich gehe dann demnächst zu jedem, bescheuerten, sie haben meinen Namen falsch ausgesprochen, sie haben mich gefragt, wo ich herkomme, wo komme ich wirklich her, bla bla bla. Zu den Leuten gehen sie nicht hin und sagen so, ja, mach doch mal ein bisschen Sport, geh doch mal Holz hacken. Das wäre vielleicht für die auch mal eine gute, ein guter Ratschlag. So. Und vor allem, bitte, Emil. Die Dame sagt auch, Dampf ablassen muss, soll der Holz hacken gehen. Die Geschichte lehrt uns, dass in einer Gesellschaft, wo das Dampfablassen kriminalisiert wird, dass solche Gesellschaften gar nicht so lange durchhalten. Gar nicht. Also, ganz genau, wenn die Leute nicht auf einem ganz kleinen Niveau ein Ventil haben, dann staut sich das auf und explodiert auf einem höheren Niveau. Das ist ja logisch. Außerdem Holz hacken, Leute, Holz hacken, was soll das denn? Wir wissen, wie Feinstaub belastend die Verbrennung von Holz ist. Und ich weiß nicht, ob Greta da irgendwie zustimmen würde bei der Sache. Ich würde auch sagen, absolute Meldung, die man daraus jetzt ziehen kann. Also wenn ich jetzt Journalist wäre, würde ich sagen, meine Überschrift wäre, Justizministerin fordert, Nazis zu bewaffnen. Weil zum Holzhacken braucht man ja einen Beil, ne? Und Christine Lambrecht, oh Gott. Genau, oder sie sagt denen jetzt, sie sollen in die Prepper-Szene einsteigen und Holz hacken. Ja, Wehrsport machen. Kann man ihnen auch empfehlen. Aber nicht andere bedrohen oder beleidigen. Wir wissen doch alle, dass... Ja, das finde ich auch richtig ekelhaft. Dass sie da jetzt zu dem Krempel, wo sie gerade von geredet hat, von Dampf ablassen, jetzt das Bedrohen mit dazu nimmt. Das hat nichts miteinander zu tun. Für Bedrohung gibt es auch keine Entschuldigung. Das wird nicht glaubhaft vorgetragen werden, sagen wir es mal so. Also so ein Gesterben ist für mich keine glaubhafte Bedrohung. Und oder lösch dich. Das sind auch ganz klar Aufforderungen und keine Drohungen. Also verstehe ich nicht. Ja, ob die Frau Lamprecht einfach keine Ahnung hat, oder? Ja, aber das hat sie ja jetzt auch nicht gesagt, aber ich finde das einfach unmöglich. Und das ist immer in diesem Bereich. Sie fangen an mit ihren Bedrohungen, mit ihren Beleidigungen und dann geht es direkt immer über in die Bedrohung. Wahrscheinlich, weil die selber auch wissen, irgendwo hinten in ihrem Hinterköpfchen, dass dieses Beleidigungsding einfach vollkommen überzogen ist. Mhm. Ja, sicher, es rechtfertigt solche Maßnahmen alleine auf keinen Fall. Muss schon diese Folge auf 130 Kacke her. Ja, aber dann müsste man doch so ein Gesetz erlassen, auch fürs Internet, wo man dann das Impressum eben erlaubt, eben nicht als mit Klarnamen und Adresse zu veröffentlichen. Denn das de-anonymisiert ja Leute. Das macht es ja einfacher, Drohungen rauszuschicken. Oder? Ja, eigentlich schon. Also, aber das führt dann wiederum zu mehr Online-Kriminalität, weil dann mehr Scammer aktiv sind. Das ist einen ganz anderen Zweck verfolgt. Es geht doch darum, Menschen mundtot zu machen, die sich für eine freie, für eine offene Gesellschaft einsetzen. Und deswegen, damit muss Schluss sein. Ja, und deswegen Moment, das hat damit überhaupt fucking gar nichts zu tun, Lambrecht. Wofür sich die Leute einsetzen, das hast du überhaupt nicht zu bewerten. Du hast Gesetze zu machen, du hast nicht die Leute zu erziehen, oder ihnen vorzuschreiben, was der ideale Gesellschaftsentwurf ist. Genau das bedeutet Meinungsfreiheit, dass man verschiedene Vorstellungen von der idealen Gesellschaft haben und diese auch äußern kann. Ist damit doch nicht man dann so auch schwer. Aufgedacht werden kann oder bestätigt werden kann, seine Position verändern kann und dann eventuell durch einen offenen Diskurs seine Weltanschauung verändern und verbessern kann, indem man sie testet, indem man sie aussprechen kann. Aber du kannst nicht etwas testen, wenn du dich nicht mal bewegen kannst, sie zu testen. Du kannst nicht mal was überprüfen, ohne darüber zu reden, was du überprüfen willst. Ja. Den Paragraphen 185 StGB zu verschärfen. Und ich schlage vor, dass wir dafür sorgen, dass Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, die Stützen unserer Gesellschaft, diejenigen, die sich Tag für Tag vor Ort für unser Gemeinwesen engagieren, dass die in Zukunft auch vom Schutz des Paragraphen 188 vor übler Nachrede erfasst werden. Es war doch ein Unding, dass sich dieser Schutz nach der Rechtsprechung ausdrücklich nur auf Bundes- und Landtagsabgeordnete bezog und gerade Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker davon ausgenommen wurden. Damit muss Schluss sein. Ja, deswegen muss man nicht so ein Riesengesetzpaket schnüren da. Deswegen muss man nicht so ein Riesengesetz machen. Ich will nur darauf hinweisen, dass Paragraph 185 StGB Beleidigung halt einfach da so sind zwei Sätze, ja. Die Beleidigung wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe und, wenn die Beleidigung mittels einer Tätigkeit begangen wird, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Das bedeutet einfach nur der erste Teil so, die Beleidigung wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. So, ein Jahr Knast oder Geldstrafe für, ey, du Arschloch. Klasse. Wow, jetzt habe ich das gesagt. Bin ich jetzt ein Verbrecher? Super. Ja, achte bitte auf deine Sprache, du Verbrecher. Ich brauche mehr Informationen. Ja, dann ja. Opex, erste Frage, die ich dir stellen muss, um das zu bewerten, ist, was hältst du von einer freien und offenen Gesellschaft? Alter, die hat den Arsch offen, die Gesellschaft, Alter. Okay, jetzt das gibt dann ein vor allem, jetzt, ich weiß, mein Beispiel ist gerade so recht absurd und so recht abstrakt, ne? Aber wenn hier No Hate, ne, sich über Leute lustig macht und sie als Hasser bezeichnet, irgendwie beleidigt eben, ja, das ist doch auch Beleidigung, oder nicht? Wenn ich jemanden sage hier, ja, du bist einfach nur ein Hater, nur weil es auf Englisch ist und es klingt voll hip und cool, heißt es nicht, dass es keine Beleidigung ist für Leute. Warum wird das nicht gezählt? Warum achten nicht die Initiativen gegen Hass im Internet darauf, dass sie selbst keinen Hass im Internet machen? Und es kommt, wenn man sie darauf anspricht, einfach so die Antwort von, ja, opfern Sie nicht so rum hier. Ist klasse. Mit diesem Referentenentwurf vor, meine Damen und Herren. Und es muss auch Schluss damit sein, dass unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit im Internet, auf den sozialen Netzwerken gehetzt und bedroht wird. Es muss endlich wieder gelten, dass die Meinungsfreiheit da endet, wo das Strafrecht beginnt. Diesen Grundsatz, ja. Und hier hat auch einen Sprung in der Platte, ne? Wiederholt sich ein bisschen, oder? Ja, und vor allen Dingen, wo das Strafrecht beginnt. Ja, das Strafrecht beginnt, wo das setzt man fest. Ne? Ja, wenn die Meinungsfreiheit aufhört, das setzt man nicht so unter das fest. Wir haben ja letzte Woche auch schon drüber geredet, über diese sogenannten Offizialdelikte. Ne? Also es gibt so viel Zeug, was überhaupt gar nicht strafbar ist, wenn sich keiner anstellt. Deswegen, wenn da im geschlossenen Forum ein Baum umfällt, dann hört den auch keiner. Also. Guck mal, aber wir haben ja seit 2011 ja schon Meinungsfreiheit hier in Deutschland, wie das Bundesverfassungsgericht es beschlossen hat, Zitat, die Meinungsfreiheit schützt ungeachtet politischer Korrektheit alle Meinungen, ohne dass es dabei darauf ankäme, ob sie sich als wahr, unwahr erwiesen, ob sie begründet oder grundlos, emotional oder rational sind, oder ob sie als wertvoll oder wertlos, gefährlich oder harmlos eingeschätzt werden. Abschnitt 2 der Meinungsfreiheitsdefinition. Der Meinungsäußernde ist insbesondere auch nicht gehalten, die der Verfassung zugrunde liegenden Wertesetzungen zu teilen, da das Grundgesetz zwar auf die Werteloyalität baut, diese aber nicht erzwingt. So, da hast du es, da. Warum richten wir uns nicht danach? Aber das sowieso nicht geht. Ne? Warum richten wir uns nicht danach, was Meinungsfreiheit ist? Warum musst du da hingehen und erstmal a priori einfach mal draufhauen und dann, was übrig bleibt, ist Meinungsfreiheit? Das ist klasse von dir, super. Richte doch mal deine eigenen Gesetze und Regelungen auf dich selbst. So, achte doch mal erstmal auf dich und zeig den Leuten, dass man so überleben kann. Anstatt das Gesetz zu gießen und dann irgendwo Leuten das ist fast so wie diese Gleichstellung, die da angeblich im Grundgesetz stehen würde. So ähnlich ist es auch mit dem Meinungsfreiheitsdefinition von denen. Die haben da einfach ihre politischen Ziele genommen und die quasi dahingesetzt, wo... Also, ja, aber weißt du, so, da irgendwann muss man doch irgendwo einsehen, dass das absurd ist. Überall wollen wir die Leute in Schulen und so weitere Institutionen durch Bildung weiterentwickeln, ja, indem wir ihnen Filme über historische Ereignisse zeigen, die passiert sind, indem wir sie durch Bücher aufklären, indem wir Witze drüber machen. Aber sobald irgendwelche Leute das auf Facebook schreiben und irgendjemand einfach da halt einfach seinen Kopf nicht einschaltet und merkt, hey, yo, das ist jetzt nur gerade das Internet, gehen die da hin und sagen, hier, das ist das größte Verbrechen, seit es Schokolade gibt, ja. Fürchterlich. Grundsatz will ich durchsetzen. Und deshalb schlage ich eine Meldepflicht der Plattformbetreiber bei Meldungen von Usern über Posts mit Volksverhetzung oder Morddrohungen zum Beispiel an eine Zentralstelle des BKA weiterleiten zu müssen. Ja, das schlage ich vor. Und wir kennen dieses Prinzip schon aus der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung. Da sind die Banken, also auch private Unternehmen, verpflichtet, bei auffälligen Transaktionen diese an die Financial Intelligence Unit weiterzuleiten. Vergleicht sie gerade das Potenzial, Gefahrenpotenzial von Terrorismusfinanzierung damit, dass andere Leute jemanden Arschloch nennen? Ich weiß nicht. Und ich muss da auch darauf hinweisen, dass unter dem Stichwort Geldwäsche und Terrorfinanzierungsbekämpfung sehr viel schief läuft. Und das weiß jeder. Sehr seltsames Argument. Aber es ist ja alles sehr seltsam, was die Dame sagt. Weißt du was, wenn ich in die Bibliothek gehe, okay, und ich sehe dort ein Buch, was mir ideologisch nicht gefällt, und ich dann sage, hier, diese Bibliothek muss von Grund auf umgearbeitet werden, damit ich Bücher, die mir nicht gefallen, melden kann und sie dann zusehen darf, wie sie verbrannt werden. So, weil sie halt eben meine Sensibilität halt irgendwo missachten, ja. Und das ist sehr gemein. Nee, du musst das ein bisschen umformulieren, du musst sagen, ich kann hier gar nicht richtig lesen, solange wie diese Bücher hier stehen. Ja, genau, da in irgendwo Gang 4, ne, da gibt es so eine Abteilung über Hitler, ja, und das kann ich mir nicht antun, ja. Ich kann nicht in die Bibliothek reingehen, ohne dass dieser Bereich da noch existiert. So, der muss weg. Ja, genau. Ja. In Wahrheit fördern wir ja das Lesen dadurch, dass wir da die Hälfte der Bücher rausschmeißen. Genau, ja, es ist ja nicht so, dass wir Leuten ja, keine Ahnung, beibringen, wie man liest und nicht, was man liest. Da sind wir schon gesellschaftlich angekommen, dass man sagt, nee, Moment, wir bringen dir das Alphabet bei, bringen dir Worte bei und dann liest du, was du willst. Ne? Aber jetzt sind wir auf dem Punkt, wo wir sagen, ja, okay, wir bringen den Leuten nicht bei, wie man richtig denkt, sondern was man richtig zu denken hat. Und das ist irgendwo schade, weißt du, du gibst den Leuten so viel Hoffnung, so viel Freiheit, so viele Ideen, die sie entwickeln können und dann haust du drauf und sagst, nee, da hast du jetzt falsch gedacht. Das sind doch irgendwie die letzten Zuckungen von der SPD. Schade, ist gut gesagt. Also die, wie soll ich das sagen, die kommen mir vor, zu machen, sind erweiterten Selbstmord oder sowas. Ja, meine einzige Frage ist halt, weißt du so, wie lange wollen wir diese Scharade noch aufrechterhalten? Denn wenn irgendwo so ein Hans Müller, so ein Sörgen Malte sagt, du Hurensohn, ja, und der Staat dann dahin geht und sagt, hier, jetzt wirst du eingebuchtet, ne? So, wie lange wollen wir. Ja, ich hoffe, wenn das aufs wahre Leben überträgt, dann ist das so, wenn jetzt, was weiß ich, zwei Nachbarn sich am Gartenzaun irgendwie beschimpfen und irgendein Dritter sieht das und zeigt die dann an oder so. Klar, ja, weißt du so, das Ding ist halt, Bespitzelung ist schon wieder da und ich meine, NetzDG ist einfach nur eine Möglichkeit, dass Leute bespitzeln und das ist so das Ding. Die Transaktion auf strafrechtliche Hintergründe prüft. Und ich kenne Kolleginnen und Kollegen, sowohl aus der FDP, aber auch aus anderen Fraktionen, die möchten das gerne noch erweitern auf andere Private, dass zum Beispiel auch Autohändler nennen müssen und so weiter. Und was zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung geht, das muss doch mit Verlaub erst recht machbar sein, wenn es um Morddrohungen oder Volksverhetzung geht. Erst recht? Bist du noch ganz, ich meine, du bist Justizministerin. Und wie kann man denn so einen Vergleich machen und dann noch von erst recht sprechen? Ey, mir platzt hier gleich der Kragen. Das ist ja echt unglaublich, was diese Frau gehört nicht in den Bundestag und schon gar nicht in ein Ministeramt. Erst recht nicht in ein Ministeramt. Weißt du, es gab mal eine Zeit, da habe ich den Begriff von gläserner Bürger irgendwie so wie so eine halbwahre, irgendwo halb gekochte Verschwörungstheorie betrachtet. So irgendwo so ein Begriff, der mir dann sagt, okay, die Person hat irgendwo zu viel Kool-Aid getrunken. Ne? Aber wenn ich mir das so anhöre und die buchstäblich sagt, hier, das muss alles viel transparenter sein von eurer Seite hier, ihr Bürger da. Das ist so überheblich, das ist so arrogant, das ist so einfach lächerlich. Denn, weißt du, so anstatt dass sie dann sagt, okay, hier, ich will das und das und bin bereit, mein sozusagen Amt so und so darauf zu verändern. Zum Beispiel zu sagen, hier, die müssen transparenter sein mit ihren Daten. Wir als Staat müssen auch den Bürgern gegenüber transparenter sein. Würde ich es vielleicht noch akzeptieren können. So, aber selbst da auch nicht, weil ich meine, was soll der Scheiß? Der Staat hat transparent zu sein, nicht der Bürger. So, und solche Sachen, die bestätigen halt einfach, dass gläserne Bürger so das unabsichtliche oder beabsichtigte Ziel sind von vielen Leuten eigentlich. Das ist traurig. Ich glaube, das heißt gläserner Bürgi. In der Galaxis herrscht Bürgikrieg. Genau. Und ja, Internetplattformen müssen in Zukunft, um Täter identifizieren zu können, IP-Adressen an eine Zentralstelle des BKAs weitergeben, die übrigens mit mehreren hundert Stellen ausgestattet wurde, damit sie dieser Aufgabe dann auch konsequent nachgehen kann. Ich hoffe, um der Nostalgie willen, werden diese 100 Leute einen Arbeitsplatz in der Normannenstraße in Berlin bekommen. Ich wüsste da auch schon eine Chefin. Die leitet zwar gerade noch eine Stiftung, aber die würde sich sicher gerne beruflich verändern, wenn da so eine Möglichkeit entsteht. Weißt du, so, das ist ziemlich gruselig, soll ich erzählen, warum das ziemlich gruselig ist, was sie da sagt? Nein. Okay, ja gut, ja. Das ist Zensur hier, Ebel, das ist Unterdrückung. Doch, mach, hau rein. Schmobbing. Nee, aber das, was sie da sagt, ist halt deswegen so gruselig, weil sich das halt nicht aufrechterhalten lässt. Es beruht darauf, dass man die Schuld-Frage einfach umkehrt und sagt, weißt du was, du bist unschuldig bis zu dem Zeitpunkt, wo wir einfach entscheiden, dass du jetzt ein Wort gesagt hast und damit bist du schon kriminell. Und du hast ein Wort gesagt, du hast eine Idee geäußert, zumindest zum Teil, sie ist bei uns so angekommen, also bist du jetzt ein Verbrecher. So, und ich meine, mir wurde auch wirklich gesagt, so von wegen, ja, aber dann könnte ja jeder Nazi einfach hingehen und irgendwie was posten und sagen, hier, das ist Humor oder das ist Meinungsfreiheit, ne? Und so von wegen, das können wir doch nicht machen, ja? Die können dann ja unironisch Sachen schreiben und dann einfach sich so verkleiden und so tun, als sei das Humor, ne? Und das ist schwachsinnig. Das macht überhaupt keinen Sinn. So, zuallererst sind Nazis genauso Menschen wie Nicht-Nazis, okay? So, ist das kontrovers, wenn ich das sage? Werde ich dafür schon bestraft? So, wie geht's darum? Weißt du, Christine Lambrecht, wenn ich da hingehe und sage, Nazis sind auch Menschen, gehören auch zur Diversität, wirst du mir sagen, nee, sind keine Menschen. Wie ist das dann nicht menschenentwürdigend, hä? Offene cool. Gesellschaft. Ja, ja. Von wegen, das will keiner sehen, deswegen weg damit. Wenn das ja, nicht, dann Diversität. Weißt du, Struktur. Im Iran, okay, wollen die Leute keine Schwulen haben, okay? Deswegen werfen sie von Hochhäusern runter, okay? Nee, wieso? Ich denke, die haben da keine, hat doch der Ahmadinejad gesagt. Ja, okay, da haben sie jetzt halt mittlerweile keine. Hatten sie auch nie gehabt, aber mussten sie mal gehabt haben, denn sonst den hätten sie da runtergeworfen. So, andere Länder schauen sich das NetzDG ab, okay? Die schauen sich das ab. Die Christine Lambrecht, du Schill für China, Mann. Was soll denn der Scheiß, Mann? Siehst auch schon aus wie in so einem China-Anzug, so kommunistische parteimäßig. Ist das jetzt beleidigend? Nee, ist nicht, ne? Och. Och. Och, bin mit. Och. Ich glaube, hier muss gleich jemand Holz hacken. Ja, ich so kann schnell und konsequent ermittelt werden, wer hinter diesen strafbaren Posts steckt. So, meine Damen und Herren, Ach, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Ich wollte noch sagen, wie viele IP-Adressen hat denn diese zentrale Meldestelle? Und welche Portnummer haben die? Genau, welche Portnummer. Weil wenn die da so viel hinschicken, hoffe ich mal, dass die als ITler hoffe ich ja sofort, dass die anständig geloadbalanced sind, dass es auch was zieht. Und was ich wissen will, ist, wer meldet die Meldestelle, ha? Huh? Mhm. Ja, ne? Weiß Bescheid, ne? Mhm. Polizei können übrigens heute schon Bestandsdaten von Internetplattformen herausverlangen. Dazu gehören auch Passwörter, nämlich unter Rückgriff auf die allgemeinen Ermittlungsbefugnisse, die aber relativ unbestimmt sind und einen breiten Ermessensspielraum zulassen. Und die Internetplattformen dürfen die Daten auch herausgeben. Und wieso ist das denn möglich? Weil im Jahr 2007... Ja, nur jetzt ist doch die Voraussetzungen dafür. Das ist alles so wunderbar und deswegen brauchen wir ja auch ein neues Gesetz, ne? Ist ja klar. Also wollen die quasi jetzt von den Plattformen die Passwörter für die Accounts anfordern, um in den Privatnachrichten zu gucken, ob da irgendwelche rechtswidrigen Aussage Hass geäußert wurde, oder wie soll ich das interpretieren? Weil das hatten sie verboten, dass die Firmen das in Klartext speichern. Aber Moment mal, in DMs, DMs ist doch eine ganz andere Umgebung. Also das ist doch ein privates Gespräch. So, ja, aber wofür bräuchte man sonst die Passwörter? Mhm. Um herauszufinden, wer die Person ist, das könnte man auch herausfinden von den Daten, die der Provider hat. Da braucht man das Passwort nicht für. Wahrscheinlich, um noch ein bisschen Hassrede zu posten, wenn nicht genug da ist. Das ganze Ding hier dran ist, okay, es ist an ihr, es ist total leicht festzustellen, ob jemand nur sehr überzeugt von etwas ist und wirklich dafür einsteht oder ob die Person wirklich einen ideologischen Knall hat, okay? Und das merkt man einfach daran, dass die Position einer Person falsifizierbar ist oder nicht. Sie kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass das, was sie da sagt, nach hinten losgehen könnte. Auch für eine einzige Person kann sie sich nicht vorstellen. Darüber will sie nicht nachdenken und lässt das auch nicht zu, okay? Das Gesetz ist wichtig und richtig und gut. Und deswegen ist das halt eben so ein ideologischer Knallzustand gerade bei ihr. So, und das ist eigentlich eher genau das, was verhindert werden sollte durch mehr Meinungsfreiheit. Aber wenn ich jetzt im Raum wäre und ich würde aufstehen und sagen würde, Christina Lambrecht, ich stimme dir nicht zu, du redest Mist. So, die würde nicht fragen, wie meinst du das, Dennis? Erzähl mir mal. Weißt du? Und das ist das Problem daran. Daran merkt man halt, wie selbstsicher sie ist. Aber wird sie dann Verantwortung übernehmen, falls irgendwelche Leute, und natürlich, es passiert ja schon mittlerweile, dass Leute falsch verurteilt werden wegen NetzDG, wegen diesen massenhaften Meldungen. Wird sie dafür persönlich die Verantwortung übernehmen? Oder wird sie sagen, ja, nee, ich habe nur Sachen unterstützt gehabt, aber ich habe doch niemals das verantwortungsbewusst gemacht. Nee, Verantwortung ist für andere gedacht, nicht für mich. So, das ist so widersprüchlich, ich verstehe sie nicht. Das Telemediengesetz beschlossen wurde. Seit 2007 sind Bestandsdaten, also auch Passwörter, von der Auskunftspflicht umfasst. Damals beschlossen von der Großen Koalition. Und wissen Sie, welche Fraktion dem außerdem zugestimmt hat? Die FDP, obwohl sie in der Opposition war. Im Jahre 2013 wurde dann das Telekommunikationsgesetz nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts präzisiert. Gerade in Bezug auf diese Bestandsdatenauskunft. Es wurde genauso formuliert, dieses Telekommunikationsgesetz, wie wir es jetzt im Entwurf auch für das Telemediengesetz vorsehen. 2013, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, es war die FDP-Justizministerin, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, die genau diese Formulierung umgesetzt hat. Und die Kolleginnen und Kollegen von der FDP haben dem zugestimmt. Und ich sage, zu Recht. Die FDP hat mitgeschossen. Ja, und ich meine, dieses Ding mit dem Telemedien- und Telekommunikationsgesetz, was ihr da jetzt so irgendwie erzählt, das ist ja auch wieder Äpfel und Birnen vergleichen. Und das weiß sie ja auch, weil ansonsten würde sie ja jetzt nicht fordern, dass man das woanders hinschreibt, weil es ja zwei verschiedene Dinge sind. Und Was schlage ich jetzt vor, was diese Welle der Empörung auslöst? Schlage ich also erstmals vor, dass Passwörter abgegriffen werden dürfen? Ist das die Idee von Christine Lambrecht? Nein, ist es nicht. Ich habe es ja beschrieben. Es ist schon sehr lange möglich, also überhaupt nichts Neues. Geht was kaputt. Ich möchte, ist, diese Regelung zu präzisieren, weil sie nämlich nicht so präzise ist, wie ich mir das als Justizministerin vorstelle. Ja, es muss noch gegen Rechtsextremismus drüber stehen. Dann ist präzise. Außerdem geht es nicht darum, wie sie sich das als Justizministerin vorstellt. Wir leben in einer Demokratie. Wir leben nicht in einem Land, wo irgendwie ein Komitee sich überlegt, wie es läuft, es dann abnickt und umsetzt. Ja, aber alle Volksgewalt geht doch bekanntlich von Christine Lambrecht aus. Ja, und ich erinnere nochmal an mein Lieblingsding von letzter Woche aus diesem Referentenentwurf, dieser Spruch, dass man das ja gar nicht reviewen braucht. Dass das ja so geil ist, dass man das auch gar nicht prüfen braucht. Erinnert ihr euch noch? Stand halt auch mal drin, so nach dem Motto, ja, irgendwie Prüfungsprozess ja ist nicht vorgesehen, so, weil alles prima ist. Ne? Nicht benötigt oder so, ja. Die Staatsanwaltschaft soll in Zukunft nur im Einzelfall und nur mit schriftlichem Ersuchen die Befugnis bekommen, Zugangsdaten von Internetplattformen herauszuverlangen. Bei Passwörtern muss zudem ein Richter das anordnen. Es ist also glasklar, dass genau die Passwortherausgabe, die jetzt so die Gemüter erregt, unter dem Richtervorbehalt steht. Ja, selbstverständlich. Die Passwortherausgabe. Und die Frage ist, schlage ich jetzt vor, was auch so unterstellt wird, dass in Zukunft Passwörter nicht mehr verschlüsselt zu speichern sind, sondern unverschlüsselt rausgegeben werden müssen. Ich wurde heute sogar gefragt, ob ich denn überhaupt wüsste, dass das verschlüsselt zu erfolgen hat. Meine Güte, Jan, ich weiß es nicht nur, sondern ich halte daran auch fest, dass nach der Datenschutzgrundverordnung die Diensteanbieter Passwörter verschlüsselt speichern müssen. Und jetzt kommt die Frage, warum dann die Passworte überhaupt herausgeben, wenn sie doch fast immer verschlüsselt sind. Das kann ich Ihnen sagen, weil durchaus folgendes Szenario denkbar ist. Wenn eine Staatsanwaltschaft zum Beispiel wegen eines Terroranschlags ermittelt und feststellt, dass dem Beschuldigten ein bestimmter Account zugeordnet werden kann, dann darf die Behörde das verschlüsselte Passwort herausverlangen und sie hat dann die Chance zu versuchen, dieses Passwort mit extrem hohem Aufwand selbst zu knacken und so die Identität des Terrorverdächtigen zu erfahren oder auch mit wem er Kontakt hat. Und ich glaube, das ist ein Anwendungsfall, wo man es auch durchaus verantwortet. Wie lustig, dass wir bei der Begründung des Ganzen jetzt wieder beim Terror sind und nicht, dass jemand Arschloch gesagt hat. Ne? Genau, man ersetzt das Wort Terrorist einfach durch Hate Speech. Kriminellen. Ja, wie gesagt, sie haben ja auch Rechtsextremismus da im Titel drin. Also so schräg finde ich das jetzt nicht, aber auf der Seite stellt sich auch wieder die Frage, sie hat ja jetzt nur von Terrorismus im Allgemeinen gesprochen und nicht von Rechtsextremismus. Und dann stellt sich die Frage, warum das dann da so drüber stehen muss, warum das dann nicht einfach gegen Terrorismus und Hasskriminalität oder whatever. Das würde einem wahrscheinlich auch direkt auffallen, dass es halt Humbug ist. Aber in deren Gehirn ist ja sowieso der einzige Terrorismus, vor dem man Angst haben muss, der Rechtsterrorismus. Und ja, die Hassrede ist ja nur ein Teil davon. Der Zuschauer Sanakan sagt gerade hier, Face ID ist ja auch ein Thema. Muss ich dann mein Gesicht an die Frau Lamprecht schicken, damit die mein Handy sperren kann? Genau. Unbedingt. Du musst denen erlauben, dass sie dein Gesicht kurz abziehen dürfen und auf eine Puppe packen und sich damit in dein Handy einloggen und dann bist du da dran. Die kommen vorbei mit so einem Gips, da kommt jemand, der gipst dann dein Gesicht ab und das wird dann bemalt von Spezialisten, dass das täuschend echt aussieht und damit entsperren sie dann dein Mailkonto. Wahrscheinlich. Ja, und auch zu dieser Verschlüsselung. Ja, also, die stellen das hier so da, als wäre das halt irgendwie verschlüsselt, so wie man das kennt irgendwie. Ich verschlüssel was und dann entschlüssel ich das wieder und dann habe ich das da, was da drin steht. Aber so sind die Kennwörter ja gar nicht gespeichert heutzutage, sondern die Kennwörter sind über eine sogenannte Prüfsumme gespeichert. Und die kann man gar nicht, also je nachdem, welcher Algorithmus benutzt wird, kann man es mit versuchen und so halt schon probieren, aber die eigentliche Information ist da eigentlich gar nicht mehr drin gespeichert in diesen Kennwörtern. Und wenn da ja ausreichend guter Algorithmus verwendet wurde, dann dauert das auch eine ganze Weile, um da irgendwie was zu erraten mit dem Ding. Und ja, wünsche ich ihr viel Glück dabei. Und die Dinger sind auch so gespeichert, dass du quasi, selbst wenn du jetzt ein Ding entschlüsselt hast, du noch längst nicht auf das nächste Kennwort damit schließen kannst. Weil das ist nämlich auch so ein Trick, den man da macht, dass auch diese ganze Art und Weise, wie der Algorithmus verwendet wird, auch random ist. Und ja, damit kannst du jetzt, nur weil du ein Ding entschlüsselt hast, kannst du noch lange nicht das zweite dann entschlüsseln. Dann musst du wieder den gleichen Aufwand machen. Aber Chris, weißt du denn nicht, dass wer sein Passwort nicht versteckt, nichts zu befürchten hat? Komm, warum hast du es denn so privat, nur für dich? Huh? Hast du was zu verstecken oder was? Ufix, ich gehe gleich Holz hacken, wenn du so weitermachst. Ja, ja. Klarname, Gesicht, Kennzeichen und alles mögliche und Passwort bitte ja in dein Profil schreiben. Dann weiß ich, dass du ein wirklich guter Bürger bist, nur dann. Ja, ja. Ich verstehe auch nicht, warum die das nicht wie bei den E-Mails machen. Wenn du ein E-Mail-Provider bist, musst du ab 1000 Mitgliedern in deinem E-Mail-Provider-Service die Möglichkeit anbieten, innerhalb von 48 Stunden Zugang zu den Accounts der Polizei zu übergeben in einem separierten Interface. Also das Interface, da kann sich die Polizei anmelden und dann haben die 5 Accounts, wo sie reinschauen wollen und da können sie dann darüber reingucken. Ich verstehe nicht, warum man nicht sowas kopieren würde, weil sowas gibt es schon. Eben nur für E-Mails. Also Passwortrausgabe verstehe ich nicht, warum sie das machen wollen. Warum machen sie es nicht genauso wie bei den E-Mails? Damit haben sie auch Zugriff. Also, aber ja, das ergibt alles keinen Sinn. Abel, damit ich dich ernst nehme, ja, musst du mir dein Passwort jetzt sagen. Komm. Nur so weiß ich, dass du wirklich an einem Diskurs orientiert bist. Ja, sonst ist das nur. Und um solche Fälle geht es, wenn wir über die Herausgabe von Passwörtern reden. In jedem Einzelfall prüft ein Richter die Verhältnismäßigkeit. Das ist mir ganz wichtig und das will ich endlich auch festgeschrieben haben. Das fehlt nämlich. Und deswegen kann ich nur sagen, bei all der Aufregung und bei all diesen Unterstellungen, ich würde jetzt was neu regeln, was es noch nie gab, kann ich nur sagen, lassen Sie uns im neuen Jahr ein bisschen mehr zur Sachlichkeit zurückkommen. Lassen Sie uns diesen Entwurf wirklich sachlich diskutieren und nicht mit Befürchtungen, Besorgnissen, Ängsten arbeiten. Das ist ja, in diesen Fragestellungen nie genau, gut. Das ist auch genau, wie man ein neues Gesetz bespricht. Man schiebt alle Ängste, Besorgtheiten etc. zur Seite und sagt, das ist das gute Meinungsfreiheitsgesetz. Ja, ich finde das so geil, ne? Es ist wortwörtlich, man stellt sich hin und sagt, der Rechtsextremismus, die Hassrede, überall, wir sind in Gefahr, wir müssen was tun, der Terrorismus kommt. Aber bitte keine Kritik an dem, was wir vorhaben, weil wir müssen jetzt ruhig bleiben und besonnen. Und sachlich. Hey, Chris, lass uns doch offen und ehrlich über alles reden, es sei denn, es ist etwas, was ich nicht hören will. Dann musst du bestraft werden, leider, so ist es halt. Akzeptierst du es, ja oder nein, ist egal. Also einen Richtervorbehalt zu fordern, ist ja an sich vernünftig, aber es wird hier, glaube ich, schief dargestellt, weil sie fordert ja eine Ausweitung des Strafrechts, was sie ja vorher gesagt hatte, und dann einen Richtervorbehalt dafür und einen Richtervorbehalt für die bestehenden Sachen im Telemediengesetz und sowas, was halt, wie gesagt, ein ganz anderes Thema ist. Das fände ich an sich gut, wenn das tatsächlich so ist, dass es bei dieser ganzen Telemediengesetzangelegenheit keinen Richtervorbehalt gibt. Ich dachte, es gäbe den. Dann fände ich das gut, den da einzuführen. Aber jetzt diese Ausweitung damit zu begründen, das ist ja auch ein bisschen ich glaube, da hast du sie falsch verstanden, Preis. Also ich glaube, okay. Sie hat damit argumentiert, dass dieser Richtervorbehalt in beiden Gesetzen bereits, also in ihrem Entwurf, wo ich den nicht gefunden habe, und auch in dem Telemediengesetz bereits drin ist. Ja, das habe ich falsch verstanden. Aber sie hat doch gesagt, dass es den bis jetzt nicht gäbe. Okay, habe ich... Ich habe sie ja nachgefragt. Sie redet von ganz vielen verschiedenen Dingen jetzt irgendwie. Also ja, auch keine Ahnung. Richtervorbehalt heißt ja, dass nichts gemacht wird, außer ein Richter entscheidet das. Ja genau, der Richter legt dann im Prinzip die ganze Zeit. Das ist ja an sich eine gute Sache, wenn es das bei dieser Passwortausgabe laut dem Telemediengesetz noch nicht geben sollte, ich weiß es nicht, dann wäre es ja gut, das einzuführen, aber das analog jetzt auf einen ganz anderen Bereich nochmal neu zu schaffen, Ja, ich kann es dir nochmal sagen. Also, das hat sie ja vorhin gemeint, es gibt das Ding ja im Telemediengesetz noch gar nicht, sondern im Telekommunikationsgesetz. Und da wird es das wahrscheinlich auch mit Richtervorbehalt geben und jetzt will sie den gleichen Kram ja im Telemediengesetz haben. Auch mit rechtsstaatlichen Maßnahmen dafür sorgen, dass der Rechtsstaat handelt, weil wir es nicht zulassen, dass durch den sich immer weiter ausbreitenden Rechtsextremismus, durch Hass und Hetze im Internet die Axt an diesen Rechtsstaat, an unserer Demokratie gelegt wird. Und das könnte doch jetzt 1:1 auch das Ende von einer AfD-Rede sein. Wir müssen nur irgendwie den Hass durch Islamisierung ersetzen und bla bla. Also... Ja. Ihr gebt euch gar nichts, was die Angstmacherei angeht. Und vorhin sollten wir noch Holz hacken, aber jetzt dürfen wir nicht die Axt anlegen. Das ist doch auch wieder doof. Ja, geile Formulierung. Vielen Dank. Ich hätte Angst, irgendwas davon zu erwähnen, was Christine hier gesagt hat. Vielen Dank. Weil, als Nächstes spricht für die Folge. Wenn ich einfach denken würde, das, was ich sage, ist eben, weil es ernst zu nehmen ist, eben weil ich meine, dass das, was ich sagen will, voll wichtig und krass ist, ja, würde ich halt sehr hart aufpassen, was ich sage. Und oh nee, Chris. Oh nee. Tut mir leid, heute frage ich auch nicht. Heute muss ich euch den Helge geben. Moment, was ist los? Was machen wir? Spitzt schon mal eure Holzhacke an. Jetzt wird Holz gehackt. Oh nein. Besser als wenn den Opa mal nachspielen würde, es kommen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich entnahm Veröffentlichungen der FDP und anderer Formulierungen wie Angriff auf die Katastrophe für die Bürgerrechte. Und ich denke, in dem Zusammenhang ist es gut, mal eine Perspektive einzuziehen. Gestern Abend musste ich leider die Sendung Lanz mitverfolgen und sah da den ehemaligen Präsidenten des Verfassungsschutzes, der mit Formulierungen wie Shuttle Service in Bezug auf Seenotrettung, in Bezug auf herabschätzende Formulierungen wie Mädchen mit Kulleraugen, in Bezug auf Flüchtlinge, mit einer zutiefst verachtenden Position gegenüber der Kanzlerin und der Bundesregierung und der Entscheidung im September 2015. Das ist fucking von der Meinungsfreiheit gedeckt, Helge. Und da hast du überhaupt, du kannst deinen Unmut darüber äußern, aber gutes Standbild. Aber das hat nichts damit zu tun, ob das mit dem Thema, was hier gerade besprochen wird, dass der Maaßen im Fernsehen seine Meinung gesagt hat, solange er dabei nicht volksverhetzt, ist das völlig in Ordnung. Wo sind wir hier eigentlich? Guck mal, wenn Helge wirklich denkt, dass das, was er da gerade zitiert hat, ein Verbrechen ist, dann hat er gerade selbst ein Verbrechen begangen, weil wir nämlich die Worte kriminalisieren und nicht die Taten dahinter. Und das ist einfach so traurig, Helge. Bitte fahre fort, ganz weit weg mit dem Auto. Ein sehr entsetzliches Beispiel abgegeben hat, was eine ziemliche Katastrophe für Bürgerrechte ist. Und da müssen wir uns alle selbstsicher kritisch angucken. Das nenne ich eine Katastrophe für Bürgerrechte. Und ich bin eine Katastrophe für Bürgerrechte ist, wenn sich jemand so äußert, wie Helge Lind nicht denkt. Okay, das ist mal eine neue Perspektive, SPD. Ich glaube, der Mammon hat recht. Die denken so, wisst ihr was? Wenn ihr uns unter 10% wählt, dann treten wir euch die Meinungsfreiheit kaputt. Wie die Kinder. Ja, und außerdem, diese ganzen Beispiele, die ihr eben genannt habt, bezogen sich gar nicht auf Bürger von diesem Land. Also man kann ja von diesen Sachen mit den Flüchtlingen jetzt halten, was man möchte. Aber eins sind die Leute auf jeden Fall, zumindest im Moment, wo sie da irgendwo fliehen, wenn sie denn fliehen, ich nehme jetzt einfach mal dieses Wort dafür, sind sie auf jeden Fall keine Bürger in diesem Land und haben hier auch keine Bürgerrechte. Sie haben vielleicht sie haben vielleicht Asylrechte, die dann festgestellt werden, aber das sind ja explizit keine Bürgerrechte, weil sie sind halt noch keine Bürger. Du hättest das lauter sagen müssen, Mama. Menschenrechte wahrscheinlich eher. Nee, Bürgerrechte. So. Sehr glücklich, dass wir jetzt einen anderen Präsidenten des Verfassungsschutzes haben. Keine Katastrophe für die Bürgerrechte, sondern ein Geschenk für die Bürgerrechte ist aber, dass wir jetzt eine Justizministerin haben, die seit Beginn ihres Amtsantritts permanent in einem hohen Tempo gerade den Kampf gegen Rechtsextremismus, gegen Hetze im analogen und digitalen Raum zur zentralen Aufgabe erhoben hat. Und in diesem Kampf, denke ich, gibt es nur ein Ja und nicht ein Ja, aber da sollten wir uns alle einig sein. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Was für eine krasse Ansage, ne? Da gibt's nur ein Ja. Darüber müssen wir uns alle einig sein. Sinn für die fucking Demokratie. Ja, ich weiß ironisch. Los ist, aber es ist ironisch, aber es ist im Grunde das, was sich schon vorher etabliert hat. Das ist nichts, was jetzt gerade sich neu entwickelt. Das war schon immer so gewesen. Jetzt kommen die Leute nur ehrlich dreist daher. Der Grund dafür ist, weil wir nämlich ja schon vorher durch Gesetze, durch so Sachen wie Beleidigung wird kriminalisiert, sich über andere Weltanschauungen lustig machen wird kriminalisiert und so weiter, ne, haben wir im Endeffekt gesprächsirritierende Sachen aus dem Diskurs komplett rausgeschnitten. Das bedeutet, es bleibt nur das, was erlaubt ist im Gespräch. Und das sind immer nur so Sachen wie, ja, ich stimme dir zu. So, weil ein Nein wird dir erschwert mit jedem Gesetz, was es halt verhindert. Es bleibt nur ein Ja. Oder ja, es bleibt nur eine Nuance für Kommunikation oder so. Ne? Es bleibt nur noch grob Ja oder Nein pengen. Ich will auch noch eine zweite Perspektive einziehen. Ich selbst habe erlebt, was es bedeutet, gehackt zu werden, indem Passwörter entwendet, entschlüsselt wurden. Das hatte erhebliche Folgen für mich persönlich, für geflüchtete Familien, die ich betreut habe, die bedroht wurden von Identitären. Das heißt, ich kann sehr gut beurteilen, einerseits, noch nichts gehört. Ist das bei ihm abgeschlossen? Weiß er das wirklich? Ich will jetzt die Identitären nicht in Schutz nehmen, aber einfach nur zu sagen, ich wurde gehackt, ich weiß, wer es war. In der Regel nein. Also in der Regelwald. Der Typ wurde, das war einer von den Orbit-Leuten. Ah, okay, okay. Genau. Dann lasse ich ihm das so durchgehen. Das ist eigentlich klar. Was aber jetzt nicht klar ist, ist, also was jetzt er jetzt behauptet hier, das mag natürlich stimmen, ist, dass irgendwelche Dritten dadurch irgendwelche Nachteile haben. Also das wüsste ich jetzt nicht, ob das jetzt wirklich so ist. Unser Zuschauer Tom Buhr fragt nach, ob der Mann geholzhackt worden ist. Wir walten lassen müssen im Umgang mit Passwörtern und dass es eine berechtigte Frage ist, die Bürgerrechtsfrage darzustellen. Aber ich weiß auch und die Familien, die ich begleitet habe, was es bedeutet, in diesem Raum, in diesem Digitalraum, diesen Bedrohungen ausgesetzt zu sein. Und auch diesen Personen müssen wir, Sie verwenden ja gerne den Ausdruck verdammt nochmal, müssen wir verdammt nochmal eine Antwort geben. Und es reicht dann nicht auszusetzen und allgemeine abstrakte Debatten über Bürgerrechte zu führen. Wir müssen in wenn sich eins nicht gehört, ist das abstrakte Debatten über Bürgerrechte zu führen, Helge. Da hast du mal vollkommen recht. Also die da drüben haben geredet, die haben Sachen gesagt, ja. Und jetzt müssen wir aber hier mal handeln. So, das ist genau, was ich meine, Mann. Du bewegst dich außerhalb vom Diskurs, wenn du auch irgendwie den Gesprächspartner nur mit einem Wattebäuschen während des Gesprächs abwirfst. Das ändert nichts am Gespräch, das ändert nichts an seiner Position. So, und wenn du dann noch irgendwo mit Staatsgewalt dagegen preschst, ich meine, wie weit willst du gehen, bis du das bist, was du bekämpfen willst? So, komm. Zeitalter der Digitalisierung, den wehrhaften Staat realisieren und gleichzeitig wissen, welchen Wert und welche Kostbarkeit Freiheit und Bürgerrechte haben. Deshalb kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, und das ist vielleicht auch eine Krankheit des digitalen Zeitalters, dass wir dieses Null- und Eins-Denken hier immer noch fortschreiben und auch in dieser Skandalisierung, die ich eben erlebt habe. Es wäre wirklich klug, wenn wir auf Grundlage des Maßnahmenpaketes gegen Rechtsextremismus als diejenigen, die für Freiheit im Netz, die für Bürgerrechte da berechtigterweise kämpfen und als diejenigen, die wollen, dass Rechtsextremismus, dass Gewalt in Wort und Taten gebannt wird und bekämpft wird, dass die zusammenwirken. Das wäre ein. Aber, ja, wir wollen aber ich dieses liebe doch alle Menschen. Ja. Helge Lind 2023. Vor allen Dingen, wir wollen dieses Schwarz- und Weiß-Denken ja nicht haben. Also lass doch alle mal zusammenkommen und gegen Rechtsextremismus kämpfen. Das ist ja alles, was wir vorhaben. Nichts anderes. Ja, alle außer der AfD, Chris. Die wollen wir nicht haben. Ja, das ist klar. Deswegen hat er ja auch irgendwie gemeint. Null, wir irgendwie sind eins, verstehst alle, du? Alle, die da auf der Seite sind oder so. Wir sind mehr. Woher nimmt er eigentlich das Mandat für den wehrhaften Staat? Ich weiß gar nicht, wie arg wehrhaft ich meinen Staat haben will. Also mein Mandat hat er nicht. Er wehrhaft nach außen sozusagen, aber nicht nach innen unbedingt, ne? Ja. Wehrhaft gegen seine Feinde, ja. Aber nicht gegen seine Bürger. Aber das sind doch seine Feinde, oder nicht? Frage von Verständnis, ne? Heutzutage für die SPD. Ein modernes Verständnis von Politik, und genau das ist der Auftrag und die Aufgabe, die eben auch die Justizministerin formuliert hat. Machen wir das doch einfach. Da gehört ein modernes Verständnis von Politik, ist das. Also mein modernes Verständnis von Politik ist, wenn der Bundestag ein Jahr lang nichts machen würde, wenn wir ein goldenes Zeitalter in Deutschland haben würden. Politik muss erwachsen werden, meine lieben Damen und Herren da draußen. Wir brauchen ein Riesengesetz gegen eine politische extreme Gruppe, nur ausschließlich gegen eine. Damit wir kein Schwarz-Weiß-Denken haben, müssen wir alle zusammenstehen hinter diesem Ziel und das nicht skandalisieren, also nicht problematisieren, nicht irgendwie sagen, dass es vielleicht irgendwie eine dumme Idee ist oder so. Das geht ja nicht, weil das ist moderne Politik. Wisst ihr Bescheid? Einfach mal. Ich fasse dann zusammen. Erstens, wir haben hier drei Fälle. Wir haben einerseits den Fall Kampf gegen Rechtsextremismus, und gerade Maaßen zeigt uns, dass wir da viel konsequenter handeln müssen, und wir tun's. Zweitens. Sag mal, geht's dir noch gut, Helge? Ich habe das Gefühl, du fantasierst. Du hast Visionen. Gerade der Fall Maaßen zeigt. Der Fall Maaßen, der berühmte Nazi-Terrorist. Ja, ne? Der zeigt, dass ihr eine Macke habt. Der zeigt, dass ihr überhaupt nicht mehr damit klarkommt, wenn irgendjemand was sagt, was nicht in euer Narrativ reinpasst, was irgendwie euren Zielen gefährlich wird. Und irgendwo, weil ja alle Leute sofort zusammenbrechen und jeder jeden Ausländer herausjagt, wenn man sagt, dass irgendwelche Leute eventuell auch aus den falschen Gründen hier eingereist sind. Da geht ja alles kaputt dabei. Das ist ja überhaupt keine Differenzierung dann mehr, oder was? Der Fall Maaßen zeigt. Du kannst ja nicht bestreiten, dass es eine klare Linie Hitler, Bönhardt, Mundlos, Maaßen gibt. Ja? Also, bitte. Kommen wir denn da hin? Ja, auf jeden Fall, Herr Maaßen hat nichts mit Maaßen zu tun. Ne? Deswegen müssen wir jetzt Maßnahmen ergreifen. Wir haben die Aufgabe, das auf einem vernünftigen, rechtssicheren und auch verfassungssicheren, klugen Weg zu machen in Bezug auf Digitalität. Und da werden wir diskutieren, wir werden ringen in den nächsten Monaten. Das ist die Normalität eines parlamentarischen Verfahrens. Das Dritte ist aber, wir haben den Fall FDP. Und das wage ich am Schluss doch auch mal. Wir haben eine große Koalition. Da wird nicht diskutiert und gemacht und getan, sondern da wird abgenickt, was ihr da euch ausdenkt. Das ist halt das ist die Krux unserer momentanen Demokratie, dass wir diese scheiß große Koalition haben, die alles einfach durchdrückt, was dir gefällt. Das Standbild finde ich übrigens persönlich besser. Jetzt deutsche Harry Potter, auf jeden Fall. Und jetzt lernen wir noch was über den Fall FDP. Da bin ich ja besonders gespannt. Aber was der Maaßen gesagt hat, ist auf jeden Fall sagbar, muss man sagen können, momentan. Denn ich habe in den letzten Tagen ja mit fast Rührung vernommen, wie die FDP, Frau Teuteberg, Herr Kuhle und auch andere besorgt sind um die SPD, die ihr Profil verlieren würde. Besorgt sind um die Justizministerin. Also ich war schon fast den Tränen nah. Dann aber sehe ich dann auch Briefe an Frau Esken, die dann auch öffentlich gemacht werden. Und dann ist meine Rührung nicht mehr ganz so groß. Denn das Spiel, das da gespielt wird, ist doch durchschaubar. Sie versuchen auf eine ziemlich platte, billige Weise die Parteivorsitzende Esken gegen die Justizministerin Lambrecht auszuspielen. Und ist es denn klug, wenn es Ihnen so wichtig ist, für Bürgerrechte einzutreten und gleichzeitig gegen Rechtsextremismus zu kämpfen, das auf so eine billige parteipolitische Weise zu machen? Ich denke, das ist nicht klug und das ist des Themas überhaupt nicht angemessen und seines nicht würdig. Und wenn Sie dann in einem völlig witzlos, die Esken, die ist doch selber dran schuld, dass sie sich in so ein hohes Amt wählen lässt, wenn sie Dreck am Stecken hat. Da mir jetzt, gutes Standbild übrigens, da mir jetzt mit so einem Mist zu kommen, dass die FDP da irgendwie was versucht, bla bla bla, unglaublich. Post, Herr Kuhle, schreiben, wozu noch sinngemäß, hoffentlich zitiere ich richtig, wozu noch ein Justizministerium, wenn es sich nicht mal gegen die schwarzen Sheriffs durchsetzen kann? Dann wage ich auch zu fragen, wozu noch, und ich bin ein großer Freund des Sozialliberalismus, wozu noch ein Liberalismus, der Fridays for Future mit Amateuren gleichsetzt, der in Fragen der Migration viel rechter und viel restriktiver ist als CDU, SPD und CSU zusammen? Och, das ist die DDR, es ist die DDR, es ist die reine DDR, es ist die reine DDR, Ingo. Guck dir das an. Ich finde, das Wort Sozialliberalismus ist einfach nur Subversion. Du brauchst eine SPD und eine FDP und dann kann jede Partei ein Profil haben, aber keine. Aber wenn du mal guckst, Lindner hat dieses Wochenende Sozialliberalismus geschillt und auch der Poschardt hat gesagt, das sei die Zukunft der FDP. Ich weiß, da ging es mir den Rücken hinunter, als ich das gelesen habe. Furchtbar. Ja, es kommt halt darauf an, was sie damit machen. Ne? Also, ja, also ich bin da ja auch so ein bisschen, ne, weil ich höre da ja so einen Kram wie, wir brauchen Feminismus oder so, was dann wieder nicht so gut wäre. Aber wenn es jetzt irgendwie heißt, ja, dass irgendwelche Leute hier dann nicht ständig gegängelt werden von so Helge Linz oder irgendwelchen NGOs oder irgendwelchen Spinnern, dann finde ich das schon gut. Also, oder ich muss sagen, ich würde mich über einen liberalen sozialen Gesellschaftsplan als Gegenentwurf zu diesem Wahnsinn sehr freuen. Tja, schön wär's. Aber es formuliert ja keiner eine Vision. Ja, das wäre richtig meinungsdivers. Und was ist genau das Problem daran, Fridays for Future Amateure zu nennen? Zumal der Lindner das ja auch nicht gemacht hat im Endeffekt. Man darf die Leute nicht Profis nennen, wie die Frau Neubauer oder die Greta oder ihre Eltern, aber man darf sie auch nicht Amateure nennen. Ich bin verwirrt. Ja, das kommt vom binären Denken. Das ist typisch dualistisches westliches Denken. Also da musst du deinen Konstruktivismus ein bisschen ausgraben und über dein fatales logozentristisches Weltbild nachdenken. Der bei der Meinungsfreiheit immer jetzt die Einschränkung sieht und nicht die Enthemmung und der andererseits jetzt plötzlich wieder die Bürgerrechte entdeckt. Na, das ist auch ein Fehler von dem Lindner, Bürgerrechte. Dass er die bei der Meinungsfreiheit nicht die Enthemmung sieht. Die Enthemmung der Freiheit. Ja, die ist schlimm. Die ist total schlimm, nicht die Enthemmung. Liberalismus, sondern da wird man Liberalist. Ja, genau, das führt nicht in den Liberalismus. Nee, du musst stattdessen lieber die Einschränkung machen. Die führt wirklich in den Liberalismus, weil wir ja vorhin schon gelernt haben, dass ja, der Vergleich mit der Bibliothek, ne, die Leute können halt besser lesen, wenn weniger Bücher da sind. Das ist einfach so. Guck mal, so durcheinander mit Sie den wollen, Theorien, ne? Haben Sie gesagt, leistungsbereite Arbeitnehmer von der SPD gewinnen. Ich bin leistungsbereit, ich bin Arbeitnehmer. Arbeitgeber ist das deutsche Wahlvolk. Überzeugen Sie mich, seien Sie nicht Sammlungsbewegung der Enttäuschten und Verärgerten, sondern seien Sie wieder Liberalismus. Herzlichen Dank. Helge, du bist mir nicht sympathisch. Aber Meinungsfreiheit einschränken und Liberalismus predigen ist schon komisch. Ja, Meinungsfreiheit einschränken, da kriege ich wieder dafür. Ja, ich habe da so diese Rede vom Helge Lind gehört im Bundestag und der hat irgendwie von Kulleraugenmädchen und von anderen komischen Sachen geredet. Der ist mir suspekt. Ja, das war das Ding mit den 600 Stellen. Ja, genau. Da haben wir ja schon ausgiebig drüber gesprochen, was das heißt mit dem Stellen schaffen. Und das war vom Ebel. Ja, da wurde ein Professor zum Tode verurteilt, weil er auf sozialen Medien Blasphemie betrieben hat. Und ich möchte an der Stelle erinnern, dass wir in Deutschland auch einen Blasphemie-Paragraf haben, der aus so Zeiten kommt, wo man sowas auch noch umgesetzt hat. Deswegen. Allerdings nicht mit Todesstrafe, aber es ist trotzdem schlimm genug, ja. Naja, man hat auch hier schon, dass, wenn man nur genug Jahre zurückgeht, findest du da auch Todesstrafen, keine Fragen. Ist auf jeden Fall eine Sauerei. Blasphemie ist gut und richtig. Ja, was auch noch ziemlich heftig ist an dem Paragraphen, den wir in Deutschland haben, ist, dass der quasi nur angewandt wird und das wird lustigerweise immer gesagt als Entschuldigung von dem Ganzen, dass das halt dieses sogenannte Rechtsgut des öffentlichen Friedens da schützen soll und das bedeutet dann halt so viel wie, es ist alles in Ordnung, solange wie sich keiner drüber aufregt und dann austickt. Also du bist quasi richtig angehalten, als arme, religiöse und scheinbar immer unterdrückte Minderheit, auch wenn sie in ganz vielen Ländern auf dieser Welt in der Mehrheit ist, andere Leute unterdrückt, so wie es will, dass du dann auch ganz besonders Schaum vom Mund hast, weil ansonsten kann man ja nicht sagen, dass die Beleidigung von zum Beispiel so einem Propheten oder was auch immer du hast, dass das den öffentlichen Frieden anständig gefährdet, weil so eine kleine Gruppe von friedlichen hier Mormonen oder so, wo man sogar ein Musical drüber machen kann, wie lustig deren Religion ist, die kann sich da halt nicht drauf berufen, weil da weiß ja dann jeder so, das tut ja eben keinem weh, wenn man sich über die lustig macht. Aber die Mormonen sind schon cool, da ist viel Weiberei erlaubt und spät. Nicht mehr, schon lange nicht mehr. Und dumm, dumm, dumm, dumm, dumm. Schade. Ich hatte das noch als viel Weiberei. Nee, das haben sie irgendwann abgeschafft, weil sie gemerkt haben, dass das so nicht funktioniert. Nee, das haben sie abgeschafft, weil die damals gesagt haben, wenn Utah zu einem Staat werden will, dann müssen sie das abschaffen. Und das hat der Supreme Court entschieden und dann haben sie das halt abgeschafft. Und damals ist ja der Vater von dem Mitt Romney nach Mexiko ausgewandert. Oder der Großvater, glaube ich, sogar schon. Und der Vater war dann schon in Mexiko geboren, konnte deswegen nie Präsident werden. Und das war auch so ein Ding, was dem mit Romney da immer angehängt hat, weil die sind da extra noch umgezogen, damit sie weiterhin Vielweiberei haben durften, also schon eine ganze Weile nicht mehr. Und das liegt nur daran, dass sie dann irgendwie gesagt haben, so, wenn ihr ein Staat werden wollt, dann müsst ihr das machen. Und lustigerweise haben die dann halt auch gesagt, so, naja, der Supreme Court hat das entschieden und das bedeutet ja quasi, dass Gott das durch den Supreme Court entschieden hat. Und damit ist es dann auch okay, dass wir keine Vielweiberei mehr haben. Dumm, dumm, dumm, dumm, dumm. Twitter removes thousands of Saudi state backed accounts. Ja, sozusagen im Informationskrieg, auch wenn ich das Wort nicht mag, im Englischen hört sich's besser an, Information Warfare, gibt es eben auch staatliche Akteure und auf Twitter gibt es eben Spambots, die halt eine pro-saudi-arabische Pressearbeit machen. Und Twitter hat halt ein paar tausend davon gesperrt und die meinten, dass das Teil von einem größeren Netzwerk von 88.000 Accounts sind, die halt eben des Spames bezichtigt werden. Und ich weiß da manchmal auch nicht so genau, ist es dann wirklich Spam oder kann man sowas nicht auch drauflassen? Also es ist Saudi-Arabien, ich bin jetzt kein Fan, aber irgendwie, wenn ich das höre, tausende Accounts gelöscht, dann weiß ich nicht, ob das richtig ist. Aber in Deutschland haben wir das doch auch. Diese Bots, die für das System schillen, es gibt ja da einige Accounts, Gensing, Restle, wie die alle heißen, müssen die dann nicht auch gesperrt werden? Ja, eben. Also, ja, auf jeden Fall hat Twitter da gelöscht. Also. Und wer weiß, ob da nicht vielleicht auch Saudis dabei waren, die jetzt keinen Account mehr haben und sich denken, what the fuck, also auf Arabisch. Ja, also, weißt du, das kann ja auch sein, dass das einfach jemand ist, der halt viel retweetet und das halt nach Spam aussieht, aber der halt einfach gerne viel retweetet, also ja. Ist Spam eigentlich so wie Passwort? Ja, genau. Ja, hier habe ich zwei Bücher, die ich euch vorstellen will. Das eine ist Information Wars, how we lost the global battle against disinformation and what we can do about it, ist ein bisschen heavy an der Orange Man Bad Front, zeigt aber ganz gut auf, wie eben staatliche Kampagnen im Zeitalter vom Internet, also im Information Warfare, wie das funktioniert. Und das andere Buch, Virtual Terror, 21st Century Cyber Warfare, sehr erschöpfend und umfangreich, beleuchtet es verschiedene Terrorkapazitäten, die eben in der Internetkriegsführung zutage kommen. Zum Beispiel auch die Kapazitäten, dass zum Beispiel durch die World 7 Leaks man weiß, dass der CIA zum Beispiel eine Hackerattacke aussehen lassen kann, wie als ob es aus Russland kommt. Und Russland zum Beispiel das aussehen lassen kann, wie als ob es aus China kommt. Und es ist halt ganz interessant, was so an staatlichen Kapazitäten in dem Buch vorgetragen wird. Und man hat auch ein bisschen so den Vorblick auf AI und was das mit der Internetkriegsführung machen wird. Und die beiden Bücher, die sind einfach ziemlich gut, wenn es um Sachen Informationskriegsführung und Internet geht. Also die kann ich euch wärmstens empfehlen. Also habe einige in die Richtung gelesen und die sind die beiden besten. So. Ja, hier haben wir, das ist ja auch so ein Thema, den man kaum ausweichen kann momentan, Star Wars. Für mich ist das ja schon nach dem letzten mit dem letzten Film gestorben, eigentlich schon mit dem vorletzten, aber es geht immer noch weiter und weiter und weiter. Und jetzt haben wir es endlich geschafft. Endlich gibt es einen Kuss zwischen zwei Menschen des gleichen Geschlechts. Wow. Ob es das gleiche Gender ist, weiß ich nicht. Man hat es noch nie gesehen, sowas. Ist ja voll progressiv. Nee, gab's noch in keinem Film. Ist groundbreaking, sozusagen. Ja, also hat es vorher nie gegeben. Und das wurde ja dann schon vorher, das Tolle ist ja, es wurde vorher schon gesagt, J.J. Abrams hat gesagt, oh, passt auf hier. Na, wir haben da einen Kuss drin und so. Und hier, Repräsentation für LGBTQ, da arbeiten wir ganz stark dran. Und dann ist es halt im Film nicht irgendwie Poe küsst Finn oder Ray knutscht mit hier der wie heißt sie, Feng Shui, keine Ahnung, sondern es ist wohl im Hintergrund irgendwie sowas, was so, da knutschen halt zwei Frauen für. As you do. Ich meine, auf dem Schlachtfeld und so muss man sich auch mal knutschen, ne? Macht ja Sinn. Also Wahnsinn, wie Disney da sich einsetzt und bitte den nächsten Artikel. Ja. Aus der gleichen Quelle nochmal. Ja. Und dann haben wir dann Star Wars Rise of Skywalker. Der gleichgeschlechtliche Kuss ist in der Version für den Mittleren Osten rausgeschnitten. Hier haben nämlich Journalisten den Film in Dubai gesehen und da existiert diese Szene, das ist sowieso so blink and you miss it, also es ist wirklich eine ganz kurze Szene, und aber war den Leuten im Mittleren Osten aber nicht zuzumuten, also oder es war Disney nicht zuzumuten, dass sie auf die Profite aus dem Mittleren Osten verzichten, weil der Film da vielleicht irgendwie gesperrt wird. Man, so setzt man Zeichen, ne? Also man Virtue Signal da, wo es halt nicht wehtut, und da, wo es wehtun könnte, wo es Profite kosten könnte, wo es irgendwie Ärger geben könnte, da schneidet man das dann einfach raus, und das nennt man dann LGBTQ-Repräsentation. Das ist so heuchlerisch, und so würde ich Disney nicht sowieso schon abgrundtief hassen. Ne? Jetzt wäre der Zeitpunkt gekommen. Das war vom Ebel. Der ist, glaube ich, gerade kurz weg. Aber das nächste ist von mir, dann nimm das ja, kurz ran. Ich glaube, man braucht auch gar nicht viel zu sagen. Das ist halt das Ding mit dem Narrativ, glaube ich, hat Ebel auch dazu geschrieben gehabt. Also, dass man da auf beiden Seiten halt den Punkt hat, um den es quasi geht. Und die Leute wollen halt diesen ganzen Verlauf da haben, um da halt eine Geschichte drumherum zu haben. Und das... Ist das so, da kriege ich gleich wieder kalte Füße. Das ist wieder dieses, wir brauchen andere Erzählungen. Nee, wir brauchen Fakten und Leute, die in der Lage sind, Fakten zu bewerten. Ja, Gamergeld mal ganz kurz zwischendrin. Es geht hier um die Seite Niche Gamer. Brandon Orselli, das war so eine von den Seiten, die sich gegründet hat, als Gamergeld gesagt hat, hier alteingesessene Computerspielseiten, ihr seid ein Haufen Vetternwirtschaftler und wir haben keinen Bock mehr auf euch. Und dann hieß es, ja, macht doch selber Sachen. Und manche haben es getan. Einige nicht so erfolgreich wie Based Gamer. Andere haben kein Kickstarting gebraucht und haben diese Seite Niche Gamer ins Leben gerufen. Also der Brandon Orselli hat das getan und hat die betrieben. Und jetzt kam halt raus, er hat wohl weder vernünftig gezahlt und hat falsche Angaben darüber gemacht. Er hat dann irgendwie alle Leute entlassen, weil er sich das nicht mehr leisten konnte, hat dann keine Aufträge mehr vergeben, hat aber unter den Namen seiner ehemaligen Angestellten praktisch weiter Artikel geschrieben und so getan, als hätte er immer noch eine Belegschaft, und hat dann, als man ihn danach gefragt hat, gelogen. Und hier haben wir halt die Entschuldigung und das Coming Out sozusagen, und er sagt, ja, es tut ihm leid und überhaupt, aber das ist halt, ich glaube, das war's dann mit Niche Gamer, weil man, ich glaube nicht, dass die Gamergate Crowd Bock hat, jemandem da zu vergeben, der praktisch mit Gamergate groß geworden ist, aber die Ideale mit Füßen tritt und selber keinen ethischen Journalismus macht. Tja, warten, ich müsste da erstmal den Steve Bannon nach seiner Meinung fragen. Weil das ist doch der uns allen sagt, was wir denken, oder nicht? Hat er ja in seinem Buch geschrieben. Ja. Der heißt ja auch so, Bannon Orselli. Ja? Also, wer weiß. Ja, traurig, aber nicht zu ändern. Ja, das ist eine Zuschauereinsendung, und zwar von unserem Zuschauer, dem vielleicht noch ein oder anderen bekannten Präsident Barotschew. Der lebt noch, macht aber keine Videos mehr. Und der hat mir das aber geschickt, und zwar geht es hier um... Er wollte mich doch nur triggern, das hat er nur geschickt, um mich zu triggern, damit ich hier Holz hacken gehen muss. Nee, das ist ja auch so ein Hobby von ihm, mit diesen Tabletop-Geschichten. Und hier ist jetzt eine Dame, diese Annie Norman, die irgendwie behauptet, sie hätte jetzt die Frauencharaktere da erfunden, die nicht mehr leicht bekleidet sind. Ganz was Neues, und ja, weil es sie so geärgert Bullshit. Hat, so geärgert hat, dass die so schlimm ausgesehen haben, so sexualisiert, und ja, dieses Konzert, das wir alle schon kennen halt, ne, aber sie ist die Heldin und wird auch hier so dargestellt in diesem Artikel von der Polly Harrison hier, und ja, alles neu, sie hat es gemacht, sie ist die große Tolle, und das hat es noch nie gegeben und so weiter. Jetzt haben wir ja zufällig einen Experten für dieses Thema hier sitzen, nämlich mich, der lange, lange in Läden gearbeitet hat, die sowas verkaufen und lange, lange, 10 Jahre fast mit Leuten zu tun hatte, mit denen irgendwie, die damit, das ist einfach lächerlich. Also was sie hier erzählt, ist lächerlich. Klar gibt es diese Figuren, wie hier sehen wir ja schon die eine Shield Maiden, die wir hier gerade sehen in der Mitte mit den hoch erhobenen Äxten und den fast blanken Brüsten, die gibt's. Und ist natürlich auch eine historische Geschichte, weil das immer ein Männerhobby war. Ja. Und dann zu behaupten, es gäbe die nicht in voll bekleidet, ist gelogen. Also es gibt sogar, ich erinnere mich hier nur mal so als Beispiel an das Spiel Mordheim von Games Workshop. Da gab es eine ganze Gang, wie die da heißen, die hat nur aus Nonnen bestanden. Und Wunder, die waren nicht irgendwie freizügig gekleidet. Das waren nämlich Nonnen, wenn es gepasst hat. Und drittens möchte ich noch dazu sagen, dass ich durchaus weibliche, wir haben da immer so Malabende gehabt, wo man halt mit Figuren und seinen Farben gekommen ist und hat sich zusammengesetzt und gemeinsam gemalt und sich ausgetauscht und die neuesten Figuren gezeigt, die man so bemalt hat und so. Und da waren auch Frauen dabei, oh Wunder. Und auch diese Frauen haben mit Vorliebe weibliche Modelle bemalt und mit Vorliebe auch sexy weibliche Modelle. Und jetzt kommst du, komische Tante aus England. Sie ist die Heldin, sie hat es erfunden. Und das sind jetzt hier Bilder von ihren Figuren, oder was? Nee, das sind Bilder von anderen Figuren, hat mir der Barotschew auch dazu gegeben. Kenne ich auch noch von früher. Zum Vergleich halt eben. Also das sind halt auch Sachen hier, also diese hier zum Beispiel, die sind ja jetzt auch nicht besonders sexualisiert. Ja, aber guck mal, die haben lange Haare. Und keine von denen hat irgendwie mehr als 60 Kilo. Aber kannst du ja bunt anmalen, ja. Ist doch voll progressiv. Ich will Hengame als Shield Maiden Archer. Ist das nicht Hengame hier in der Mitte? Ach so. Oder ist jemand, der zum Holz hacken will? Oder ja, die hier oben wahrscheinlich auch. Die hat ja schon eine Axt. Das sind alles Rechtsextremisten. Das war ein sehr, sehr verstörender Artikel hier, den ich gefunden habe. Der ist schon ein bisschen älter, aber ich habe ihn trotzdem mal mit eingereicht. Das ist hier, Susan Stryker hat wohl vor 25 Jahren ein Essay über Transsexualität oder Transgender, wie man es heute nennt, geschrieben. Damals hat sie noch selber noch von Transsexualität geschrieben, was sie heute wahrscheinlich nie mehr tun würde. Und man hat sie dann hier jetzt befragt zu der Geschichte. Und was ich super interessant fand, war, dass Transness für sie, also Transness, das Transsein ist für sie eine Möglichkeit, unseren Planeten zu retten. Ja, weil der Klimawandel ist das wichtigste Problem, was wir haben. Und wenn wir Menschen schaffen, die sein können, was sie sein wollen, dann werden die auch den Wandel herbeiführen, der uns rettet. Ist also überhaupt nicht esoterisch oder religiös oder sonst irgendwas. Aber sie glaubt irgendwie so die Transmenschen scheinen irgendwie die Jedi zu sein oder so, die jetzt hier aufräumen müssen und den Planeten retten. Was genau der Zusammenhang zwischen dem, was ich in der Hose habe und oder nicht oder warum und dem Retten des Planeten ist, hat sich mir nicht so erschlossen, aber ich finde es geil, in welche Sachen die sich inzwischen versteigen und wie sie diese Themen, die ihnen am Herzen liegen, miteinander verquicken, auch wenn die einen Scheißdreck miteinander zu tun haben. Und ja. Lest es euch durch, wenn ihr mal wirklich den Mund offen stehen haben wollt über Märchen erzählen und Blödsinn. Ja, das war eigentlich so das Schockierendste, was ich gelesen habe diese Woche. In Iowa hat ein Mann eine LGBTQ, so eine Regenbogenflagge, abgerissen von einer Kirche und hat sich vor einem Stripclub verbrannt. Das ist als Hassverbrechen gewertet worden und er soll jetzt 15 Jahre hinter Gitter. Für Flagge verbrennen, läuft. Die Frau Lambrecht würde sich freuen, nehme ich an, weil da halt die Bürgerrechte gestärkt werden und Menschen die Meinungsfreiheit nicht verlieren, wenn der da ins Gefängnis... Aber 15 Jahre? Hassverbrechen? Also, vor allem in den USA ist doch Flagge verbrennen unter Meinungsfreiheit gedenkt. Also dachte ich. Also Der also wenn du die Staatsflagge verbrennen kannst, warum solltest du keine LGBTQ-Flagge verbrennen? Was ist denn, wenn ich ein Geschirrtuch habe, was aus Versehen, aus irgendeinem Grund die gleichen Farben hat, auch in Streifen, und ich verbrenne das, weil das alt und dreckig ist und ich das nicht mehr will? Weil das ist nur ein Stück Stoff, das ist ja nichts Offizielles, diese Fahne. Oder irgendwie, das ist ein völlig, das ist ja nicht schützenswert, nach meiner Meinung. Das ist so schützenswert wie die Fahne von einem Fußballverein. Ja, naja, also. Also Hannover 96 oder so. Die Eintracht-Fahne ist natürlich überall. Genau, die Eintracht-Fahne, ja. Hm. Auf jeden Fall, also ich lese hier nochmal die Unterschrift. Er riss die Regenbogenfahne von einer Kirche ab und verbrannte sie vor einem Stripclub. Das klingt für mich auch, ehrlich gesagt, Kirche. Und verbrannte sie vor allem so, glaube ich, ja gut, also es ist auf jeden Fall nicht so, dass das seine eigene Fahne gewesen wäre, die er da irgendwie bei einer Demonstration irgendwie anzündet oder so. Der hat da schon irgendwie die Leute halt mit nerven wollen. Aber trotzdem 15 Jahre Gefängnis, klar, das ist komplett übertrieben, also. Ja. Und die Fahne war übrigens der Besitz der Priesterin, die offen homosexuell lebt und die in dieser Kirche predigt. Also es war nicht seine Diebstahl, whatever, aber 15 Jahre Gefängnis, I don't know. Aber in Deutschland kann sowas ja nicht passieren, glücklicher. Oh, geschälte Banane auf Bundesflagge, Polizei ermittelt gegen Mann aus Dingenskirchen, Rhein-Münster, genau das war's. Glücklicherweise ist entschieden worden, dass das kein Grund ist, den Mann 15 Jahre ins Gefängnis zu sperren. Aber ich finde es schon lustig, dass da wohl wirklich Polizisten losgegangen sind, Fotos gemacht haben, das mehrmals in Augenschein genommen haben. Und dann hat der Mann, ich weiß nicht mehr von welcher Behörde, was hat er geschrieben, was haben sie geschrieben? Der Staatsschutz, genau, dass der Staatsschutz dann bei ihm angerufen hat und ihn zum Verhör gebeten hat. Also das finde ich schon krass. Was ihn wohl gerettet hat, ist, dass es diese Fahne so zu kaufen gab. Hätte er die selber gemacht, der Richter vielleicht anders entschieden. Aber er hat die Fahne in dem Fall nicht verunglimpft, sondern nur die verunglimpfte Fahne aufgehängt. Und deswegen hat man gesagt, nur gut. Ja. Haben sich vor, dieses Land in eine Bananenrepublik zu verwandeln. Ist das ein rechter Plan? Gleichwohl warnte er vor einem erneuten Aufhängen der Bananenflagge, der Richter. Dann müsse möglicherweise eine gerichtliche Entscheidung mit einem Schuldspruch angestrebt werden. Also bitte nicht nochmal aufhängen, sonst müssen wir dich verknacken. Woraufhin der Typ wohl ein bisschen ausgetickt ist vor Gericht und meinte, ich werde dieses Land verlassen. Frustriert ist der Bautechniker seit Jahren. Er ist mit dem Gesundheitssystem unzufrieden, mit der misslungenen Mauteinführung, mit der Renovierung der Gorch Fock und vor allem mit dem Verhalten von Landesinnenminister Strobel. Da geht es dann um den Anschlag auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt, wo dieser Innenminister behauptet hat, er würde jetzt sofort alle Polizisten an die Grenze schicken, um die zuzumachen. Und der Mann ist dann selber an die Grenze gefahren, um zu gucken. Und an seinem Grenzübergang war halt kein Polizist und kein Auto und nix. Und er möchte auf eine Kanalinsel auswandern, Guernsey oder Jersey. Und hat dann wohl auch noch gesagt, dass das hier in Deutschland inzwischen ist wie in der Türkei mit der Meinungsfreiheit, worauf das Gericht dann wirklich zornig geworden ist und gesagt hat, nee. Denn für alle gilt, wer die Symbole des Staates verunglimpft, begibt sich rechtlich auf dünnes Eis. Ja, das kann ich ja schon ein Stück weit nachvollziehen, aber eine Bananenflagge, meine Güte. Ja, es wird immer leichter, die zu triezen. Ne? Ich will das hohe Gericht da nicht verunglimpfen oder so, aber es ist eine Bananenflagge. Was ist eigentlich aus den Leuten geworden, die damals so einen Zirkel und einen Hammer und den ganzen Scheiß auf die Flagge gemacht haben und die überall aufgehängt haben? Das war für die Demokratie. Das war für die Demokratie, würde ich sagen. Stimmt, das hieß ja irgendwas mit demokratisch, stimmt. Ja, also ich glaube, ich hätte dem Richter auch gesagt, euer Ehren, Klopf, Klopf, Klopf. Wenn dann fragen, was ich tue, sage ich, ich hacke Holz. So macht man das. Gegen die Wut. Genau. Ja, das ist nur mal ein kleiner Hinweis hier. Es geht schon wieder fleißig weiter. Wenn es hier nach diversen Leuten gegangen wäre, hätte es am Mittwoch, jetzt vergangene Woche, schon eine Beratung im Bundestag gegeben über die Einsetzung einer Paritätkommission, also für ein Paritätgesetz, dass man gleich viele Frauen und Männer halt hinterher im Bundestag hat. Ist uns aber erst nochmal erspart geblieben. Wird aber, denke ich, dann, sobald es irgendwie geht, nachgeholt. War wahrscheinlich schon die Liste an Themen an diesem Tag schon ziemlich voll oder so, dass wir das dann da von der Tagesordnung abgesetzt haben. Aber nur, dass ihr schon mal gesehen habt, dass das in Zukunft auf uns zurollt. Hier haben wir verschiedene hübsche Grafiken, die zeigen, dass der Fortschritt für die Frauen weltweit auf voller Mann ist. Wie wir darunter scrollst, dann sehen wir wunderbare Grafiken. Secondary School Completion Rate Girls Percentage in Primary School Completion. 90% 2010. Ratio of literate girls to boys aged 15 to 24 scale 0 to 1 and literary rate young woman aged 15 to 24. Auch komplett nach oben. Das meinte ich ja vorhin auch am Anfang mit Äthiopien. Dieses ganze dritte Weltland, also das sind falsche Kategorien. Also Leserate ist relativ hoch weltweit, wie man hier sehen kann. Und tertiäre Ausbildung ist auch weiter oben. Also wenn du etwas runterscrollst, da sieht man auch, dass sogar Women, also dass die Frauen sogar die Männer überholt haben, also Universitätsabschlüsse. Und das sind halt verschiedene Marker, die zeigen, dass es halt Frauen weltweit immer besser geht. Also hier sterben bei Geburt, also sieht gut aus. Dann pränatale Versorgung, also dass du zum Frauenarzt gehen kannst, bevor du Geburt leistest, also wird auch besser. Ist 65 ist noch nicht so ganz so top, aber geht weiter hoch. Also. Sterberate unter 5 Jahren geht runter. Und das ist jetzt auch nicht, weil den Jungs das schlechter geht da, ne? Doch, genau deswegen. Ah, das kommt dann, also da müssen wir im Detail nachschauen. Also es sind Weltbankdaten, die von Human Progress Institute von Cato aufbearbeitet worden sind. Warte mal, da war bei Punkt 7, da stand da irgendwo das als Ergebnis vom kommunistischen Experiment. Moment. The end of communist experiments, like the Great Leap Forward, has contributed to the trend of women living longer. Ja. Ich glaube, das ist Hassrede, oder? Ja, auf jeden Fall. Also kommunistische Experimente haben funktioniert. Nein, das Einstellen dieser Experimente hat dazu beigetragen, dass die Menschen länger ach leben. Ach so, ja, ich dachte so zum Schluss der kommunistischen Experimente. So. Ich könnte mir vorstellen, dass halt zum Beispiel während dem großen Sprung nach vorn, den wir ja auch gerade planen, dass da gab es ja große Hungersnöte und dass Damen, Männer eher wahrscheinlich ihren Frauen das letzte Stück Brot gegeben haben und dadurch sich die Statistik praktisch verschoben hat. Weil mehr Männer gestorben sind und weniger Frauen. Das auch. Also Unterversorgung geht auch runter. Also guck mal, die Selbstmordrate von Frauen fällt in sehr vielen wohlhabenden Ländern. Und wie ist es mit Männer-Selbstmordraten? Männer sind in diesem Artikel zurückgestellt. Zurückgeblieben, okay. Assault Rate geht runter. Female Death from Cancer. Also. Ja, aber Female Death from Cancer in rich countries, ja. Medizinische Versorgung besser. Nächste Frage. Ich meine, was hat das mit Gender zu tun? Nein, aber das Ding, also was der Artikel zeigen möchte, ist, dass es weltweit gut ist, was passiert, und dass wir auf einem guten Weg sind. Natürlich darf man da nicht in eine optimistische Fallacy reinfallen, wo man sagt, es wird immer besser, aber dass halt weltweit es überall den Menschen wesentlich besser geht. Also darauf will der Artikel hinaus, also mit den ganzen Grafiken. Du sagst, es ist global, ist es besser geworden, okay? Ja, aber da in der Zeit war irgendwo auch Gamergate, okay? So, da will ich die Daten für sehen, okay? Da war bestimmt ein Einbruch in all diesen Statistiken. Den Frauen ging es da fürchterlich, ja. Ich kann mir diese Propaganda nicht mehr ansehen, Chris. Jeder weiß, wie sehr Frauen leiden. Und du streust hier eine falsche Lüge, eine Behauptung aus der Luft gegriffen. Ich finde es toll, dass du spezifizierst, das sind falsche Lügen. Das sind keine richtigen Lügen. Das sind nicht die korrekten Lügen, das sind die falschen Lügen. Und die ihr sucht. Wie gesagt, das, was wir uns gerade angeguckt haben, Cato Institute, John Templeton Foundation, also das Think Tank, also die haben natürlich auch ihre Agenda, prokapitalistisch, tralala. Women in Top Incomes, Evidence from Sweden, 1971 bis 2017. Was man hier herausgefunden hat, dass Frauen, die viel verdienen, in der Regel auch Ehemänner haben, die viel verdienen. Allerdings ist es umgekehrt so, dass wenn ein Ehemann viel verdient, er nicht unbedingt eine Frau haben möchte, die auch viel verdient. Und das sehen wir Hypergamie in Aktion. Hypergamie ist, dass Frauen in der Regel nach oben heiraten und sich einen Partner wünschen, der entweder gleiches oder bessere Verhältnisse lebt und Männer eben selbiges nicht tun. Deswegen sind zum Beispiel Männer, die arbeitslos sind, die werden selten verheiratet. Frauen, die arbeitslos sind, die finden häufiger jemand, der sie heiratet. Und hier aus der Statistik aus Schweden sieht man eben ganz schön, dass eben die Hypergamie als Konzept immer wieder von der Wissenschaft bestätigt wird. Ja, das war's auch schon. Ja, aber komm, die suchen doch ganz bestimmt danach. Die machen die ganze Zeit Wissenschaft, bis sie diese Ergebnisse herausbekommen. Das ist nur eine Meinung von denen. Und die TERFs, die haben hier J.K. Rowling bekommen. Dran gekriegt. Ja. Oh nein, das ist Jezebel. Ah. Oh nein. Das war von Mars. Ja, sorry, gerade kurze technische Unfähigkeit hier. Ja, J.K. Rowling hat sich, nachdem sie in der Vergangenheit immer dadurch aufgefallen ist, dass sie alles abgenickt hat, was die LGBTQ-Community, also wenn ich das sage, meine ich die bekloppte LGBTQ-Community, nicht die normalen Menschen, die homosexuell sind. Die haben ja lange Zeit immer gesagt, der ist schwul und der ist wahrscheinlich schwul und der ist, Hermine ist schwarz und was weiß ich. Und sie hat immer gesagt, ja, ja, ja, und hat alles brav und nett so gemacht, wie die Herren von der Erpresserfront das wollten. Aber jetzt hat sie halt einen Fehler gemacht. Wenn du ein bisschen runterscrollst, haben wir einen Tweet von ihr. Dress however you please, call yourself whatever you like, sleep with any consenting adult who'll have you, live your best life in peace and security, but force women out of their jobs for stating sex is that sex is real. Und da geht es um Maya Forstetter, die beim Center for Global Development gearbeitet hat und ihren Job verloren hat, weil sie gesagt hat, Transfrauen sind keine Frauen. Und J.K. Rowling hat nichts weiter getan, als zu sagen, das ist kein Grund, um jemanden aus seinem Job zu mobben und das hätte sie wohl besser nicht getan. Weil es ist passiert, was dann immer passiert. Ihre bisherigen Follower haben sich gegen sie gewendet und die Frau Rowling ist jetzt eine ganz schreckliche TERF, also Trans Exclusionary Radical Feminist. Und ja, wir werden sehen, ob Harry Potter dann in Zukunft auch verbrannt wird, zusammen mit den Büchern von Mark Twain oder den anderen weißen Männern. Das, ja. Aber ich finde es, ich bin so ein bisschen gespalten. Auf der einen Seite finde ich es schön, dass sie halt ihre eigene Medizin zu schmecken bekommt, aber auf der anderen Seite wünsche ich niemandem von diesem Bekloppten halt irgendwie angegangen zu werden. Und dann haben wir Ricky Gervais, den Komiker, der eigentlich schon immer sehr ja, sehr vernünftige Takes zu solchen Themen hatte. Und natürlich sieht das hier, ich weiß gar nicht, Advocate heißt der Laden, anders und sagt, er ist auf einen transphobischen Tweet-Storm, hat er entfesselt. Ja, der guckt ja einfach die Überschrift an, also die Bildüberschrift da. Gervais, who has a past of anti-trans jokes, attempted to veil his tweets in satire, but he stirred up the hateful masses just the same. Also, the system Don Alfonso. Der hat die Massen, ja, der ist verantwortlich, nicht die Leute, die in der Masse sind. Ich meine, das ist auch irgendwo seltsam. Das heißt immer, wenn eine Masse gegen eine Person vorgeht, dann ist es hier Mobbing, ne, so Cyberbullying, ne? Aber bei Gervais geht das wohl, ne? Wir können ja mal schauen, was er gemacht hat, wenn du ein bisschen runterscrollst. Hier haben wir also zum Beispiel Jarvis Dupont. Der sagt, J.K. Rowling ist eine TERF. Ich als Transfrau muss sagen, dass ich bei dem Gedanken, also der Gedanke, nicht mehr in Hogwarts willkommen zu sein, hat mich zerstört. Und Ricky Gervais sagte, diese schrecklichen biologischen Frauen, die verstehen einfach nicht, wie es sein muss, wenn man eine lovely lady wird und das erst so spät im Leben. Sie nehmen ihre girly privileges halt, die halten die für gottgegeben und sowas wie bei weiblichen Sport, bei Sportwettbewerben für Frauen zu gewinnen oder seine eigenen Toiletten zu haben. Aber genug ist genug. Es ist... Kindness is magic. Also, ach Gott. Freundlichkeit oder Mitgefühl ist Magie. Erinnere dich daran, Ricky. Und er sagt, ja, wir müssen die Rechte der Frauen beschützen und sie nicht erodieren, nur weil Männer eine neue Möglichkeit gefunden haben, auch in einem anderen Geschlecht praktisch ihre Dominanz und ihre Dämonisierung durchzusetzen. Ja? Ich finde, er ist absolut, ich sehe da jetzt keinen transphobic Tweetstorm, ich sehe nur viel gesunden Menschenverstand. Guck mal, wenn dein transphobes Ding durch dein eigenes Framing erst entsteht, dann bist du der Transphobe hier und nicht das, was du zeigst. Also ich meine, komm, Mann. Und er sagt über diese Leute, sie wollen nicht streiten, sie wollen keinen Diskurs führen. Sie können es sich nämlich nicht leisten, dass man ihre Aussagen überprüft. Sie wollen ein Dogma erzeugen mit eigenen Blasphemiegesetzen und ihre Fatwa ist es, Leute als Heuchler zu bezeichnen und sie zum Schweigen zu bringen, sie aus der Gesellschaft auszustoßen und aus ihrem Job zu vertreiben. Also genau das, was wir erfasst zusammen, was wir auch schon seit längerem über diese scheiß Pomo-Bubble sagen. Oh. Ja, aber Pomo-Bubble sagen ist eine rechte Verschwörungstheorie. Postmodernismus gibt es gar nicht. Ist eine Erfindung der Rechten. Ja. Danke, Ricky. Ich gucke mir vielleicht auch mal eins von deinen Programmen an in Zukunft. Ich weiß nicht, ich habe den nie so lustig gefunden, aber... Also ich kann auf jeden Fall den Film Invention of Lying empfehlen. Muss man aber auf Englisch gucken. Der Titel auf Englisch ist auch besser. Den deutschen Titel habe ich schon mehr vergessen, der war dumm. Oh nein. Weißt du, was auch dumm ist? Das dritte Geschlecht, ja, im deutschen Aktienindexunternehmen, der ist da kaum vertreten. Ja, die Frankfurter beschreibt das relativ neutral, also ungewertet. Guck mal, und da steht sogar der DAX, ne, der hat da plus 0,81% gemacht. Da, also geht es immer noch gut. Gehen die in dem Artikel auch darauf ein, dass eben das dritte Geschlecht gesamtgesellschaftlich eben ein sehr geringer Prozentsatz ist? Nicht mal mehr ein ganzer Prozentsatz? Ja, ich glaube, das also auch in den Firmen, ne, wenn das so ein DAX-Unternehmen, das sind ja in der Regel Konzerne mit ein paar tausend Mitarbeitern oder so. Und auch da hat, ich weiß gar nicht, wer es jetzt genau war, ich glaube, Fresenius gesagt, dass das eigentlich eine zu geringe Zahl ist an Mitarbeitern bei Ihnen, als dass Sie da interne Prozesse deswegen umstellen wollen würden oder so. Also es ging dann bei einigen darum, dass Sie die interne Kommunikation geschlechtsneutral gestalten wollten oder so. Ich glaube, SAP hatte das überlegt. Ja, zum Beispiel. Ne? Aber in der Regel ist das nicht nötig, weil das nicht so viele Leute betrifft. Ja. Und wir haben ja also eigentlich zusammen mit dieser Geschichte, die wir mal hatten, darüber, dass eigentlich ja das dritte Geschlecht nicht für Transgender vorgesehen war, ist aber in der Praxis durch örtliche juristische Organe praktisch unterlaufen wird und diese Leute trotzdem so ein Ding, ist natürlich, kannst du dir ein gutes Standing auf dem Jobmarkt eigentlich dann auch... Ich glaube, das ist gar nicht ganz so einfach. Das hatte ich in einem anderen Artikel gelesen. Vielleicht kommt ja noch, dass man doch auch gewisse Voraussetzungen erfüllen muss, um diesen Eintrag im Pass zu... Oh, das ist so transphob, Mann. Oder halt zumindest, um das Geburtszeugnis zu ändern oder so. Also je nachdem, was man will, ist natürlich dann schwieriger oder leichter. Ne? Die Frage ist natürlich auch, ob das mit der Karriere so einfach ist, wenn man so eine Minderheitengruppe fällt, weil ja die Intersex hat ja auch einen hohen Anteil an psychisch Kranken, also und auch transsexuell. Also. Für die Leute selber könnte das schwieriger werden. Weiß ich nicht, ob das auf der Firma irgendwie viel ausmacht, würde ich nicht mal jetzt sagen. Also ich meine, du kannst sozusagen die 0,1%, die kannst du nicht direkt mit dem normalen, mit der normalen Bevölkerung vergleichen. Rein statistisch gesehen. Darauf wollte ich hinaus. Ja. Hier haben wir eine Sache, die ich sehr interessant fand. Das ist ein Artikel von Sophia Narwitz, die kennen wir jetzt schon ein bisschen länger. Die hat unter anderem auch für Niche Gamer geschrieben, hat da wohl auch zu diesem Outing von dem Brandon Orselli beigetragen. Inzwischen hier wird sie auch von RT veröffentlicht. Wenn das mal nicht wieder eine Verschwörungstheorie irgendwo gibt. Bannon, ich höre dich schon lachen im Hintergrund. Und es geht hier, Sophia Narwitz ist selber eine Transgender, Transperson, ich weiß gar nicht, wie man das heute sagt, ohne sich in Teufelsküche zu begeben. Und hier geht es darum, dass ja immer wieder gesagt wird, es gibt so eine Epidemie der Morde an Transmenschen. Und sie sagt, nee, gibt's nicht. Und das ist eine reine Propagandamaschine. Und mich hat das halt schwer an die Amadeo-Antonio-Stiftung erinnert oder an diese Geschichte, die wir letztens hatten mit der Zeit, mit den Femiziden. Sie hat nämlich was Ähnliches gemacht, wie die Leute das dann mit der Zeitliste oder mit der Liste von Opfern rechtsextremer Gewalt gemacht haben, die Amadeo-Antonio rausgibt. Sie haben sich die Fälle, oder sie hat sich die Fälle genauer angesehen. So, und da gibt es halt dann die verschiedenen Namen. Hier gibt es so einen Tweet und drunter say her name und dann kommen ganz viele Namen von Transpersonen, die gestorben sind und die angeblich aus Transhass umgebracht worden sind. Und Sophia Navid schreibt dazu, ja, wenn man da guckt, da sind dann schon mal drei Leute dabei, die von der Polizei erschossen wurden, nachdem sie mit Messern angegriffen haben. Das sind also Morde an Transpersonen aus Hass. Ja. Und die Polizisten haben das so gehasst, dass die mit dem Messer auf die losgegangen sind. Und dann haben sie sich gedacht, was, eine Transperson, die erschieße ich aber, bevor die mich sticht. Das hätten wir bei weißen Männern, weiß man ja, da lassen sich die Polizisten in Amerika gerade erstmal stechen und sagen dann, hier, das ist halt ein Privileg oder so. Dann wird eine Person namens Kashmir Red genannt. Diese ist mit ihrer Partnerin in den Streit geraten und hat angefangen, diese Partnerin zu geschlagen. Und die hat sich in Selbstverteidigung mit einem Messer gewehrt. Aber es ist natürlich Transhass, wenn die Partnerin einer Transperson in einem Beziehungsstreit ein Messer auspackt. Ist völlig klar. Und das ist Teil einer Epidemie, wissen wir ja. Mhm. Ne? Es sind lauter, also und diese was HRC, was ist das? HRC Human Resource oder so? Human Rights Campaign, so. HRC, genau. Die sagen dann, ja, und das ist ja nochmal ein besonderer Hinweis, dass Transmenschen besonders durch häusliche Gewalt betroffen sind. Da fällt mir nichts mehr zu ein. Und dass sie ganz schreckliche Hindernisse haben, wenn sie vor dieser häuslichen Gewalt flüchten wollen. Damit meinen die wahrscheinlich, dass sie halt nicht in Frauenhäuser kommen, in manchen Städten oder so. Aber ich finde das völlig lächerlich, damit halt eine Epidemie irgendwie. Sophia Navitz hat dann noch mehr Listen durchgeguckt. Sie sagt, die meisten Toten auf allen Jahreslisten, da hatte die Todesursache in den meisten Fällen nichts mit der Gender-Identität zu tun. Sehr gut. Eine ist erschossen worden, weil sie versucht hat, einen Streit zu schlichten zwischen ihrer Mutter und einem Nachbar. Eine ist während bei einer Massen hier in Ohio, in Dayton, in einer Massenschießerei umgekommen, mit 8 anderen Leuten. Ist tragisch, aber es ist keine Antitransgewalt. Ja. Dann ist eine in Behördenobhut gestorben, die eine Vorerkrankung hatte. Dann ist eine gestorben, die Epilepsie hatte, während sie in Haft war. Eine ist aus Versehen getroffen worden bei einem Schusswechsel. Und eine andere ist erschossen worden, nachdem sie Sex abgelehnt hat. Und die Polizei hat ausdrücklich gesagt, dass es in dem Fall keine Hasskriminalität war, was aber diese Human Rights Campaign nicht davon abhält, das trotzdem zu behaupten. Ja. Und dann gibt es noch eine Person, die ist in einem brennenden Haus gestorben. Und die Polizei hat gesagt, wir müssen aber gucken, ob das vielleicht möglicherweise ein Mord war, dass jemand das Haus angezündet hat. Oder Brandstiftung in dem Fall. Hat aber das nicht, konnte das nicht beweisen. Weder, dass es Brandstiftung war, noch, dass es ein Unfall war. Aber trotzdem wird dieser Name genommen und wird auf eine Liste gepappt und uns wird erzählt, es sterben ganz viele von den Leuten, wir müssen da ganz dringend jetzt was machen. Okay, Moment. Also werden hier Geschichten verbreitet, die mal stimmen, mal nicht, aber alle so geframed werden, dass man einfach sagen kann, da ist jemand gestorben, der trans ist und ein Mensch, und also jemand, der trans ist und gestorben ist, ne? So, aber das ist nicht, dass er gestorben ist, weil er trans ist, ne? Das sind nicht Sachen, die großteils irgendwo auf eine größere, schlimmere Epidemie hindeuten, ne? Ja, oder sie sagt auch, dass diese Morde dann teilweise halt an Orten stattfinden, die berüchtigt sind für Sachen wie Prostitution, Drogenhandel etc. Und da ist nun mal Kriminalität, da ist Gewalt. Ja? Da sind Schusswaffen in Amerika, da sterben Leute. Aber ich denke, wenn man dann mal die Zahlen aufschlüsseln würde, würde das einen ähnlichen Schnitt geben wie bei der Bevölkerung. So und so viele Männer, so und so viele Frauen und so viel. Ja, aber das zeigt doch eigentlich genau das, dass es doch Leuten im Endeffekt doch vollkommen egal ist, ob du trans bist oder nicht. So, es ist halt jetzt makaber, das so zu sagen, das verstehe ich schon so, weil Leute sind halt schon gestorben, das ist halt nicht cool so. Ja, aber, das ist in keinem Fall gut. Ja, auf keinen Fall, das meine ich ja. Aber was ich halt eben sagen will, ist halt, es schadet eher, wenn man Fälle einfach nimmt und sie zu so einer großen Liste zusammenlegt und sagt, hier, da, wir werden getötet. Einfach nur, damit man so ein paar Victim Points generieren kann für die Leute, die nicht gestorben sind. Weißt du, so ja. Und was sagt uns das über die Ehrlichkeit der Motive dieser Menschen, wenn sie bereit sind, die Wahrheit so zu verdrehen und zu framen, dass sie in ihre Agenda passt und dabei auf den Leichen von Mordopfern oben trampeln. Weißt du, die können doch gleich irgendwo so einen Selbstmordkult aufmachen und jemand steht da und zeichnet das auf. So, bring dich um im Namen der Statistik, damit wir sagen können, hier, da bringt jemand Trans-Leute um. Komm, das ist echt einfach nicht gut, Mann. Ja, ich habe in einem anderen Podcast was dazu gehört. Da ging es nicht um dieses Thema, aber es gibt wohl ein Problem, dass viele Beziehungstaten auch mit Gewalt oder mit Morden enden, wo eine Transperson mit einer normalen Person, die in einer Beziehung ist oder verheiratet ist oder sowas ist, wenn dann die Trennung passiert, allerdings explizit nicht in einem alten weißen Männermilieu, sage ich jetzt einfach mal, sondern in einem Milieu, wo es noch kulturell weniger akzeptiert ist. Ja. Ja. Also quasi unter Afroamerikanern. Ja, das ist wie genauso wie das Zeichnen von einem Hakenkreuz ist per Definition immer eine rechtsradikale böse Tat. Ja, deswegen wird es auch in der Statistik so aufgezeichnet. Das ist echt interessant, wie so Halbwissen oder wirkliche Falschaussagen eben verbreitet werden. Ja. Man kann ja, nehmen wir mal den Fall von dem Hausfeuer, man kann das ja nachvollziehen, dass man das nicht ausschließen kann. Ja, und das ist richtig. Dass es eine Epidemie gäbe von expliziter Gewalt gegen die, ja, das ist irgendwie, ich habe noch keine Demonstrationsmärsche auf der Straße gesehen gegen Transleute. Mhm. Explizit. Andere Themen vielleicht, aber nicht das. Und weißt du, ja, nicht unbedingt von der Westboro Baptist Church, die nehme ich mal. Ja, gut, heraus. Die Westboro Baptist Church, die zählt auch nicht. Also, Aber weißt du, wir wissen ja geschichtlich, ist gut aufgezeichnet, wie so ein Aufmarsch aussieht, wie so eine Hetzjagd aussieht. Und komm, das ist. Asi, du bleibst hier. Blackfishing. Ich habe gedacht, es geht darum, wenn man ohne Angelschein nachts irgendwo eine Forelle holt. Ja, aber halt nee. Schwarzfischerei, ja. Ja, aber nee, es geht um hier eine junge Dame aus Schweden, Emma Hallberg, die wir hier auch auf den Fotos sehen. Wenn du mal runterscrollst, da gibt es blond oder wie? Da gibt es einen Tweet, von, wo man sie halt, ich finde. Also beklagenswert, dass sie diese Veränderung gemacht hat, weil das ist eigentlich eine ganz hübsche auf dem Bild. Und dieses andere ist halt, ja, keine Ahnung, ein Monster. Für mich, also ich finde, es sieht grauenhaft aus. Plastik. Aber ihre Sünde ist nicht auszusehen wie eine Plastikpuppe, sondern ihre Sünde ist, sie malt sich selber schwarz an, um daraus Geld zu schlagen. Und Blackface. Das macht. Genau, nee, aber es heißt in dem Fall Blackfishing, also das ist was Neues. Blackface ist ja nur, wenn du dann versuchst, wirklich in einem Theaterstück oder einem Film jemanden off-color nachzustellen. Und sie macht das. Wie man ansatz, was sie Lippen hat, ne? Und sie halt, ja. Und natürlich sind auch die Kardashians schuldig, die machen sowas nämlich auch und die nehmen den schwarzen Frauen ihre Identität weg und tragen die dann als Kostüm. Okay. Okay, ich dachte, jetzt, das bringt jetzt überhaupt nichts, weil gibt es dann nicht den großen Pay Gap bei den schwarzen Frauen? Das ist ja dann, die macht ja dann so, dass sie einen Pay Gap dann hat. Das ist ja total bescheuert. Das wird noch dümmer, Chris, das wird noch dümmer. Also es gibt in Indien, in Afrika, in Korea gibt es solche Haut-Whitening-Cremes, ne? So, damit die Leute nicht so einen dunkleren Hautton haben, sondern so einen helleren, ne? Allegedly! Kann man da jetzt von Whitefishing reden und dass die Leute sich halt, dass sie, stell dir vor, einfach hier würde jetzt jemand sagen, hier, da irgend so ein Schwarzer, der sich so eine Hautaufhellcreme da geholt hat, ne, und der Tweet ist dann, ja, so Black Girls, if you want to pass as white, how about using your platforms to address injustice and discrimination actual white people face? Don't just appreciate the people you are imitating. So, ist es so, wenn ich dann da hingehen würde und sagen würde, hier, du ahmst hier meine weiße Kultur nach, das ist nicht okay. Ja, dann bin ich ganz schnell Rassist, ne? Ja, schon allein, weil du weiße Kultur gesagt hast. Weiße haben keine Kultur. Ja, natürlich. Ja, aber eine über die Sprache hinausgehende deutsche Kultur ist nicht zu erkennen, wissen wir doch. Genau. Deutsche ja, ich finde das auch ganz interessant, dass es hier so ausgedrückt wird, pass as black. Das ist auch wieder aus diesem anderen Podcast, ich sollte ihn vielleicht mal kurz empfehlen, Mo Facts with Adam Curry, da geht es um afroamerikanische Kultur in Amerika, sehr interessant. Es gibt eine Geschichte in Amerika von Afroamerikanern, die in ihren Familien mit Weißen verheiratet waren und weißer wurden und auch ihre Verhaltensweisen angepasst haben. Und das nennt sich Pass as White, um gesellschaftlich akzeptabler zu sein. So, finde ich sehr interessant, dass das ganze Konzept hier komplett auf den Kopf gestellt wird. Ja, ist man wohl beliebter, wenn man so aussieht. Und ich meine, die kosmetische Operation sieht seltsam aus, stimme ich dir zu. Ich fand es sehr lustig, dass jemand die Überschrift von dem Artikel und ein Bild von Sibyl Schick zusammen getweetet hat, übrigens, wollte ich noch sagen. Ja. Oh, was ist das für eine Überschrift, Alter? Mir kommt schon wieder die Galle hoch. Meine Güte. Beautiful chorus. Leftists are using TikTok to break down socialism for the next generation of voters. Socialism breakdown funktioniert nicht, lol. Ja, ich finde das echt fantastisch. Also eine chinesische Plattform, auch Sozialismus, der, meinst du? Hm? Sozialismus ist nicht chinesisch, nee. Die haben das Mäntelchen ja immer noch um, lustigerweise. Also, dass also hier eine chinesische Plattform jetzt gerade diesen Blödsinn macht, das finde ich fantastisch und scroll mal runter, damit wir sehen, wie die Leute aussehen. Das sind so Bilder, wie die Leute aussehen, die die Jugend aufklären. Das sind nämlich alles hier zum Beispiel denke mal, PhD in Politics ist das Minimum. Ehemalige College Republican, what? Jetzt Socialist Democrat. What? The motherfucking revolution. We're inviting you all to the motherfucking revolution. Was ehemaliger Republikaner, jetzt Social Democrat, in dem Fall würde ich zu einem Neurologen gehen, um nachzugucken. Location around the world, time, right the fuck now, cost your privilege. We're talking BYO skill set, no cops. Und dann no cops, no liberals, no bigots, Alter, geil. Und vor allem finde ich das richtig irreführend, das ist so richtig Clickbait einfach, wieder sozialistische Lügen hier. Sagen, dass sich da jetzt eine Welle an TikTok-Leuten da ausarbeitet, ne? 510 Likes, 8 Kommentare, 23 Shares. Voll die fette Welle, Alter. Sie tanzt auch übrigens. Das ist es eine Sie? Ich habe das so verstanden, ja. Ich weiß es nicht. Ich traue mich nicht, nee. Es wird gethayt im Artikel, deswegen kann ich es dir nicht genau sagen. Gethayt. Möchtest du mit mir auf ein Date gehen? Ja. Und man muss die Leute... I noticed there was this whole coalition of Generation Z, oder Z, that's doing political content, and there's a whole lot other side of TikTok that's extremely conservative. I mean, literal cops. I noticed there was a lack of diversity among the people that were making this political content. They weren't talking about about race, and they weren't talking about queerness. They weren't talking to my people. Ja, aber ich meine, wenn ich mir so anschaue, wie die Statistiken so sind, da gibt es schon einige Videos, die haben mehr Leute erreicht, scheinbar, als ein paar hundert Likes so. Mhm. Aber komm, Mann, das macht die Idee nicht besser vom Sozialismus. Das ist einfach nur eine frische Aufarbeitung für Leute, die keine Ahnung von der Welt haben. Natürlich ist es neu für sie, natürlich finden die es cool, weil, ja, toll. Meinst du, man könnte Erfolg haben, wenn man vielleicht auch andere Formen, so Nationalsozialismus zu klassischer Musik vielleicht, oder? Ja, klar, natürlich. Also lockt die Leute erstmal mit Syndikalismus daher, zeig ihnen die Fehler von linker Ideologie auf und schwuppdiwupps hast du da deine Slogans. Noch ein bisschen und so. Ja, genau, ja, du kannst schon, Faschismus kann man doch schon mal machen, also komm, ja. So, da ist uns eben kein Weg zu lang, ja, wir werden TikTok verwenden und das mit dem Angriff Steiners wird das mit dem TikTok schon in Ordnung. TikTok ist auf jeden Fall das Geräusch, das es macht, wenn ich Holz hacke wegen dem ganzen Kulturmarxismus. TikTok ist das Geräusch, was genau. Du hörst, ja, wenn der Tanky seine Waffe nachlädt. Unser täglichen Politkommissar gibt uns heute. Mhm. Das ist eine Leseempfehlung. Angela Mortis, das ist, wie sich die Leute schon denken können, ein Artikel über unsere Bundeskanzlerin. Einen kurzen Ausschnitt, um euch das ein bisschen anzuteasern. Achse des Guten übrigens. Auch von ihr, also Merkel, können wir kein klares Wort erwarten. Ihre Weigerung, sich verbindlich zu äußern, ist Reflexion eines tief verinnerlichten Opportunismus. Sie steht ohnehin nicht zu ihrem Wort, verrät ihre Freunde, verleugnet frühere Versprechen. Wir haben uns an ihre verwischte, hypnotisierende Sprechweise gewöhnt, an ihre Äußerungen von gedämpfter Amplitude, ihre Kunst der nichtssagenden Formulierung. Folgerichtig ist unter ihrer Kanzlerschaft erneut die Angst vor dem offenen Wort allmächtig geworden. Und wenn man die psychologische Rückwirkung des täglichen Sprachgebrauchs auf das menschliche Denken in Betracht zieht, ist daraus längst die Angst entstanden, etwas Unkorrektes auch nur zu denken. Zu Tugenden wie Zivilcourage und Offenheit müssen Menschen ermutigt werden. Unter ihrer Führung ist das Gegenteil geschehen. Heuchler und Denunzianten werden belohnt. Unbotmäßige, selbst hohe Beamte wie Sarrazin oder Maaßen demonstrativ abgestraft. Inzwischen beginnt die Angst vor dem abweichenden, ungewöhnlichen Gedanken, die Kreativität und Innovationsfähigkeit des Landes zu zerstören. Mit katastrophalen Auswirkungen für Volksbildung, Wissenschaft und deutsche Wirtschaft. Man Sie hat das Freund-Feind-Denken innerhalb desselben Volkes wieder eingeführt. Die Spaltung der öffentlichen Meinung in ein offizielles, von kaum jemandem geteiltes Narrativ der Ereignisse und eine in großen Teilen des Volkes kursierende Version, die sich in den zunehmend zensierten alternativen Medien mühsam Gehör verschafft. Die Tendenz geht in Richtung der Verhältnisse, die der Besonnenen aus ihrer Jugend vertraut sind. Sie hat nichts Neues erfunden, nur ein altes Muster in neue Verhältnisse transplantiert. Sie ist die wandelnde Einfallslosigkeit, ein Sinnbild fehlender Inspiration, kurz gesagt, der Erfolglosigkeit des Scheiterns. Sehr guter Artikel. Ah, sehr schön. Angela Mochtes. Das mit dem Scheiter kann ich ja nicht ganz unterschreiben. Ich meine, ist ja dafür zu lange schon Kanzlerin, würde ich sagen. Du magst den Artikel doch nur, weil du Frauen nicht leiden kannst. Aber ich wohl ich auch nicht. Also. Nein, ich kann erfolgreiche Frauen nicht leiden. Oh. Zum Beispiel nicht Ursula von der Leyen. Ja. Erfolgreich Ursula von der Leyen? Nee, ich habe gesagt nicht von der Leyen. Von der Leyens Handydaten wurden gelöscht. Genau, nachdem sie diese ganze Affäre, dass das so rauskam, und dann musste sie ja von Untersuchungsausschuss und so, und dann sollte sie mal ihr Handy mitbringen und so. Hat sie dann vergessen, dann hat sie es nochmal vergessen. Und dann hat sie die PIN-Nummer vergessen dafür. Und dann war das irgendwie beim BKA und dann haben die das untersucht und dann festgestellt, dass das schon längst gelöscht ist alles. Das ist praktisch leer. Hat die Hillary gemacht, ne? Jetzt, ja, genau. Jetzt kriegt sie auf jeden Fall eine Anzeige wohl wegen Daten. Wie heißt das? Keine Ahnung. Die gute Frau ist immun, Mammon. Ja, genau. Das ist ja immun, ne? Das heißt, das könnte noch ein paar Jahre dauern, bis da irgendwas passiert oder ein Urteil fällt. Was ich halt echt monströs finde, ist, wie jeder Furz von Donald Trump zum Hochverrat hochstilisiert wird von unseren Medien. Und das hier wird so, ja, von der Leyen's Handydaten wurden gelöscht. Stell dir mal vor, wie absurd das wäre, wenn bei Fox News Frau von der Leyen gezeigt werden würde. Hier. Ja, Trump ist schon irgendwie so ein Phänomen, aber. Aber also. Gelöscht, als wenn das nicht ihre Verantwortung wäre, dass sie nicht gelöscht werden, also. Sie das auch zugelassen, kann man auch noch reinschreiben, so. Naja. Ich finde auch, dass es einfach ein hochrangiger Skandal ist und dass das so unter Nachricht geführt wird, finde ich sehr beunruhigend. Ja, ich finde, die Überschrift sollte lauten: von der Leyens Diensthandydaten wurden gelöscht. Ja. Weil das ist der Punkt, es war ja nicht ihre privaten Sachen. Ja, also was ich da sagen will, ist hier, das ist ein perfektes Beispiel dafür, warum sie, warum alle Politiker ihre Passwörter öffentlich machen müssen. Dann weiß man ganz genau, ja, wie man da hinkommt und selbst nachschauen kann. Das ist viel besser, ja. Willst also du nicht den gläsernen Bürgi, sondern den gläsernen Politiker? Das wäre interessant. Ja. Interessantes Konzept. Entweder die gläsern, die mir irgendwas aufdrücken wollen, damit sie Verantwortung tragen, oder keiner ist gläsern. Ja, unser Finanzminister Scholz hat dagegen die Idee, einige Kommunen zu entlasten von ihren Schulden. Aber erst in 480 Jahren, das bringt doch nichts. Das habe ich jetzt anders nicht so verstanden. Das steht auch da, Scholz will im Jahr 2500 die Kommunen einmalig Schulden erlassen. Scholz will 2500 die Kommunen einmalig Schulden erlassen. Es gibt in Deutschland 11.000 Kommunen und die meisten sind ja wohl irgendwie überschuldet oder so, ich das richtig verstehe. Scholz will 40.000 Kommunen einmalig Schulden erlassen. Das heißt, die Belohnung dafür, dass die einen Leute ihre Schule nicht ausgebaut haben und Geld gespart haben, ist, dass die anderen... Die Antwort darauf war sozusagen, dass das ja eben auch die Struktur schwachen Regionen waren oder dass bestimmte Regionen eben auch Schwierigkeiten haben. Es ist nicht überall Wolfsburg, es ist nicht überall VW zu Hause sozusagen, dass man da einen hohen Durchschnitt erzielen kann oder so und dann auch viel ausbauen kann. Aber was ist aber auch ein bisschen, dass diesen Grund, also diese Begründung finde ich auch nicht so schlecht, aber ja, hundertprozentig stimmt es nicht so, nicht? Das hat nicht nur mit verschwenderischem Verhalten oder so zu tun. Was ist denn die eine? Die richtige Frage: Ist Berlin dabei? Ja. Berlin wird mit Sicherheit dabei sein. Das ist wahrscheinlich diese eine Bedingung. So. Ja, aber Moment mal, wenn wir Berlin die Schulden erlassen, sind wir pleite. Ja, das Moment mal, Berlin ist keine Kommune, ne? Also genau. In Berlin gibt es mehrere Kommunen, aber sogar ein paar in besetzten Häusern. Aber. Weißt du was? Wir geben einfach Berlin an China ab. Dann. Aber Berlin ist nur noch Bundesland. Der Abel hat ja heute auf Twitter schon die Zwei-Staaten-Lösung für Deutschland und Berlin gefordert. Ich bin da dabei. Wunderbar. Was die Entschuldung von den Staatsfinanzen von den Kommunen angeht, das ist sehr kompliziert, weil die Schuldenfinanzierung von Gebietskörperschaften, die funktionieren auch wieder anders wie in der normalen Wirtschaft. Und die ganzen Leute finanzieren sich aus ihren Kassenkrediten. Ja, ja, das sind Sonderkreditlinien, die Kommunen zur Verfügung gestellt werden. Und da muss eine Lösung gefunden werden. Und die Lösung wird wahrscheinlich einfach sein, dass diese Kassenkredite in irgendwelche Obligationen umgetauscht werden. Und dann fängt das Spiel wieder von vorne an und damit wird ein bisschen Zeit gewonnen. Aber ich muss es mir nochmal genau angucken. Scholz sagt auf jeden Fall, dass eine nachhaltige Lösung gefunden wird, schließe ich aus. Das traue ich nicht zu. 5 Milliarden, dann kann Berlin aber nicht dabei sein. Nein. Nee, das ist richtig. Aber ich finde es gut, dass immer mehr afrikanische Länder jetzt Raumfahrtprogramme haben. Kenia kann jetzt zum Beispiel in Sachsen starten. Oh. Das ist nur, wer in Sachsen gewählt wurde. Ne? Die AfD und die Linken, ne? Hauptsächlich. Ja. Wer ist jetzt hier die Regierung? Stellen SPD, CDU und Grüne. Super, ne? Also Minderheitsregierung, beziehungsweise eben aus drei kleineren Ergebnisparteien. Da eine Regierung gebildet und der Kretschmann wurde wiedergewählt. Herzlichen Glückwunsch. So mausstadt man Politik, ne? Finde ich. Ja, aber haben die Mehrheit zusammen, die drei? Offensichtlich, ja. Ja, dann ist es ja schon, das ist halt so in einer Demokratie mit Koalitionen und so. Zu akzeptieren ist es schon. Ne? Aber. Oder Sachsen wird es nicht so gut gefallen. Wahrscheinlich keine Mehrheit, wenn die anderen sich zusammen täten, aber das ist natürlich bei AfD und Linken nicht zu erwarten. Was ist denn Kenia überhaupt? Die Parteien wollten dann eigentlich die wenigsten, dass die in der Regierung sind. So, ne? Und das. Rot, Grün, Schwarz. Ach, so eine große Koalition plus Grün ist das. Na, vielen Dank. Hm. Oh je, oh je. Eine GroKo in Grün. Hahaha. Oh. Ja, ganz traurige Nachrichten. Christa, habe ich auch noch was ganz Aktuelles in die Chatgruppe geschmissen, das wir danach vielleicht noch angucken können. Die Zeit Funk stellt Jäger und Sammler ein. Weil auf Facebook die Leute zu alt sind. Können wir jetzt endlich zu, Agrarwirtschaft übergehen müssen. Ich verstehe, also die haben sich doch damals von YouTube zurückgezogen, weil sie da zu viel Flack gekriegt haben. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja. Auf Facebook sind jetzt die Leute zu alt. Und auf Facebook sind jetzt die Leute zu alt. Oh. Kann es dran liegen, dass euer Narrativ vielleicht einfach kein Schwein hören will oder dass es zu viele Leute gibt, die dieses Narrativ nicht unwidersprochen dastehen lassen wollen? Oder ist das völlig unmöglich? Wenn da halt irgendwie geschliffene Ideologie vermittelt wird, ist das einfach nicht gut. Ja, wenn die da wirklich jugendliche Leute hätten und nicht diese geschulten Leute da, dann wäre es auch ein Jugendformat. Ja, aber das als Jugendformat zu verkaufen, das glaubt doch keiner. Das ist halt Kulturmarxismus für die Jugend, aber es ist kein, nichts von jungen Leuten für. Jäger und Sammler ist Opium für das junge Volk. Das ist halt sehr junge Politik sozusagen, aber ja. Nein. Ja, da hatten also wir ich ja auch sehr lustig Politik. Fand in dem Zusammenhang von der Dame hier in der Mitte sind jetzt Auftritte aufgetaucht im Fernsehen, wo sie kein Kopftuch trägt. Ja. Man könnte meinen, das ist alles irgendwie nur mal so, mal so. Das ist Muslim-Fishing. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Soll es ja schon mal gegeben haben, dass die Leute auch irgendwann mal die Nase voll davon haben. Bleibt ja zu hoffen. Ja, ich meine, das stimmt. Da würde ich mich ja für sie freuen. Hm? Keine Frage. Ja, für Tarek freue ich mich nicht. Also ich freue mich schon, dass der Tarek jetzt sich wieder was anderes suchen muss. Vielleicht macht er wieder was mit Crowdfunding oder so. Ja, der ist ja schon bei Frontal 21 aufgetreten. Aber war der überhaupt schon mal Crowdfunding irgendwie? War nicht Crowdfunding, das war damals auch irgendwie, das Geld von dem Programm ist ausgelaufen. Ja, genau, das war auch so ein Mediending, Nordrhein-Westfalen, irgend so ein Zeug, ja. Das war ja so eine Genderkrise und... was man halt so machen kann mit einem abgebrochenen Studium aus Wien. Warte, was kann man damit machen? Warte mal, Chris, jetzt mal langsam. Was kann man mit einem abgebrochenen Studium machen? Naja, wenn es ein abgebrochenes Kunststudium war, kannst du Diktator werden. Echt? Funktioniert das so? Ich muss ein Kunststudium anfangen und danach... Du musst dich für ein Kunststudium bewerben und dann von der Kunsthochschule in Wien abgelehnt werden und dann ist die Diktatorlaufbahn praktisch vorprogrammiert. Ja, dann kann ich ja sagen, so die Gesellschaft hat mich dazu gemacht, ja. Okay. Genau. Was auch abgesetzt wird, ist das Magazin Softie. Das heißt, auch keine schöne GEZ-Kohle mehr für Hengameh und Freunde und das Missy-Magazin. Das war ja so eine Kooperation zwischen Funk und Missy. Und zwar mit der Begründung, dass halt diese Inhalte, für die man Softie damals gegründet hat, nämlich so queer und so, dafür gibt, das ist jetzt in allen Programmteilen vertreten und deswegen braucht man keine spezifische Sendung mehr. Das. Super. Das ist die Begründung, ohne Witz. Ja. Chris, hast du noch dieses hochaktuelle? Ja, Sekunde, ich muss erst mal überlegen, wie ich das hier. An welchem Punkt kann man Hengameh schreiben, Learn to Code? Das ist Hate Speech und wird von Twitter mit einem Bann, aber da kennst du dich ja aus. Raik, anders. In eigener Sache, ich bin raus bei Funk. Ab 2020 werde ich nicht weiter Teil des Funk-Content-Netzwerks von ARD und ZDF sein. Eins von vier. Als die gemeinsame Arbeit 2016 anfing, waren zunächst 10 Folgen geplant, bla bla bla, alles ganz toll, ich bin der Beste, Nominierung für den Webvideopreis, danke an Funk und den SWR. Ich mache jetzt wieder auf eigene Faust weiter, ohne Funk, super. Auf eigene Faust, Alter. Ja, das muss ja eine Riesenkatastrophe sein, weil er hat uns ja damals immer belehrt, wie wichtig das ist, diese Unabhängigkeit, die er dadurch hat. Tja. Frage, Ruf, lass das nicht mehr so. Er findet das sicher scheiße. Ja, nämlich auch an. Ich glaube nicht, dass er so gute Konditionen so schnell wieder finden wird. Aber denkt dran, die Leute kriegen irgendwie 45 Millionen, glaube ich, oder inzwischen sogar mehr. Insgesamt, ja, für alles zusammen. Insgesamt für Funk, aber sie schmeißen hier ihre besten Pferde aus dem Stall. Guck mal, da schreibt da Quink. Hier, warte, was schreibt er da? Hier, da, dann sehen wir uns nicht mehr bei den Netzwerktreffen. Schade. Aber als Zuschauer behältst du mich natürlich. Frohe Festtage an dich und deine Familie. So ein Raik gefällt es natürlich und dann antwortet er da drauf, ach, wir laufen uns sicher auch in Zukunft immer mal wieder über den Weg, Smiley Face. Der Republika oder der Zündfunk oder der Zündron oder in irgendeinem... Wenn ich Netzwerktreffen lese, dann streiche ich bei mir den Aluhut glatt, auf dem Korruption steht. Das Netzwerk gibt es nur bei Männerrechtlern oder so. Ja, Netzwerk durchsetzliches Gesetz, würde ich sagen. Warte mal, Abel, willst du mir sagen, du hast verschiedene Aluhüte oder hast du einen und einen Marker und dann schreibst du verschiedene Sachen drauf? Ich habe einen und einen Marker. Okay, gut, das ist Reduce, Reuse, Recycle. Ja, sehr genau. Gut. Ja, ich finde einfach nur dieses Jugendnetzwerk Funk streicht Vorzeigeprojekte. Vorzeigen für wen zum Vorzeigen? Und wenn sie gestrichen werden, wie gut können sie denn bitte sein? Ja, so. Hey, guck mal, unsere Projekte sind so gut, wir müssen brauchen keinen Jäger und Sammler und Softie mehr, das ist jetzt überall, ja. Das ist jetzt schon im normalen Programm jetzt auch überall. Guck mal, Schuld ist auch Facebook als Ausspielplattform, die Nutzer sind doch zu alt, okay, Boomer. Die Nutzer sind zu alt, das heißt ja, Jäger und Sammler ist für Kinder. Das ist ein Kinderprogramm. Also offiziell heißt es hier, eine der Begründungen für die Einstellung von Jäger und Sammler Jäger und Sammler verdanke seiner Reichweite zu großen Teilen Facebook, was halt ein Witz ist, wenn man weiß, dass sie YouTube davor geschmissen haben. Doch die Facebook-Nutzer sind offenbar zu alt. Die Plattform wurde allgemein im Verlauf zu alt für unsere anvisierte Zielgruppe. Also in den letzten Jahren ist Facebook so radikal gealtert, dass die Funksprecherin gesagt hat, das geht nicht mehr. Oh, die Judith. Man habe bereits Personal und Budget für neue investigative Formate. Also, guck mal, die Judith Savage Bassard mag ich immer mehr und mehr, ganz ehrlich. Ach, die Judith ist eine gute. Ich mag die wirklich, Mann. Würde ihr gerne meine Webseite zeigen, ja. Schämt euch, zeigt Reue, haltet den Mund, wie journalistische Aktivisten versuchen, ihr Publikum zum Schweigen zu bringen. Der Kampf gegen Diskriminierung kann eigentlich nur gut gemeint sein. Häufig verstricken sich Aktivisten aber schnell in rassistische Argumentationsmuster. Das wird vor allem dann zum Problem, wenn Medienhäuser sich deren Ideologie zu eigen machen und ihre Konsumenten nach Hautfarbe umerziehen wollen. Ja, und da sieht man so ein Schild. The Divisional Council of the Cape, White Area, by Order Secretary. Und darunter halt dasselbe Ding, nur halt auf einer anderen Sprache halt. Also das ist quasi Segregation, Segregierung, so von wegen. Das ist für Weiße, so dieser Bereich. Ja. Die Abteilungsrat von the Cape blanke Gebiet, das ist Afrikaans. Oder sogar holländisch, was ja nicht so ein großer Unterschied ist. Ja. Ja, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, was sie hier schreibt, dass es Journalisten gibt, die ihre... Das ist bestimmt Beschwörungstheorie, so eine Rechte. Ich habe hergeleitet, fand ich, wie die Leute dann auch zum Schweigen wirklich gebracht werden, was sie dann und wie die Motivation ist, dann den Mund lieber nicht mehr aufzumachen oder so. Das hat natürlich nichts damit zu tun, dass die Meinungsfreiheit dadurch verschwinden würde, aber es ist auch kein schönes gesellschaftliches Klima dann, die Leute sich jeden Halbsatz überlegen müssen oder so. Ne? Guck mal, das sind so Ergebnisse von einer Bevölkerungsstudie, eine Krise der sozialen Anerkennung, Ergebnisse einer Bevölkerungsbefragung zu Alltagserfahrungen der Wert- und Geringschätzung in Deutschland. Scheinbar ist es in Deutschland so, dass nur nach Klasse richtig ordentlich diskriminiert wird und dass Diskriminierung zwischen Ost und West und migrantisch und nicht migrantisch keine besondere Stellung einnimmt, zumindest nach diesem wissenschaftlichen Artikel. Nein, doch. Wer diskriminiert denn nach Klasse? Ja, wer will denn Klassenkampf schreien? Ja, ne? Gut, aber Klasse ist halt auch ein harter Faktor. Also. Ja, Klasse. Ja, aber ist doch klar, die Reichen wollen nichts mit den Armen zu tun haben. Eure Armut kotzt mich an und so. Ist schon klar, dass Klassengegensätze das Schlimmste sind. Deswegen ist die SPD auf dem absteigenden Ast, weil sie halt diese Sachen nicht mehr ernst nimmt. Das ist aber irgendwie auch so ein Misnomer, ne? So Klasse. Das hört sich so positiv an. So Klasse. Ja, so klasse Unterschiede, sagen wir mal so, dass die da ein bisschen negiert werden teilweise. Man hat das ja bei den Schülern gesehen, dass sie eben so bewertet werden, wie es ihrer Klasse teilweise entspricht oder so. Dass da eben auch schlechte Schüler mitgezogen werden oder auch Bildung eben sich erlauben können und finanzieren können, die andere dann nicht bekommen und so. Sowas kann ja auch Vorteile machen, ne? Ohne dass man in Wirklichkeit viel schlauer ist. Und vor allem bei Klasse muss ich auch immer dran denken, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, das darf man auch nicht vergessen. Du kannst was nicht so das am Gras auch nicht ziehen und das länger machen und das schneller zum Wachsen bringen, leider. Also, und was nicht so klasse ist, ist, Festgenommene sollen Kontakt zu Islamisten gehabt haben. Am Breitscheidplatz ist da was passiert. Nach der Räumung des Breitscheidplatzes wegen Terrorverdachts sind weitere Details über den Einsatz bekannt geworden. Was ist denn da passiert? Was ist denn da rausgekommen? Ja, haben irgendwelche Leute zwei Araber gesehen, haben die Polizei gerufen, haben sie alles abgesperrt oder so. Ich weiß nicht. Ja, naja, also die erstmal sind die Polizei bekannt gewesen als Salafisten und dann haben sie sich wohl verdächtig benommen. Und als die Polizei gekommen ist, sind sie geflohen und haben andere Leute irgendwie weggeschubst, was halt ein guter Move ist. Aber es ist sehr, sehr dubios. Also es heißt, es sind Salafisten. Dann hieß es, es gab hier eine Namensverwechslung. Das kommt halt davon, wenn so viele Leute Mohammed heißen. Absolut, ja. Habe ich auch gedacht. Ja, also Salafisten oder Kontakte zu islamischen Extrem oder zu Islamisten, das ist ja mehr oder weniger dasselbe in Grün. Syrer, ich dachte, das sind Kriegsflüchtlinge. Ich habe andere Leute von da. Ja, sorry. Und dann haben die den Laden halt geräumt, haben die in der Gedächtniskirche lief gerade ein Konzert, das haben sie auch geräumt, da war die Vera Lengsfeld, die hat dann auch darüber getwittert, fand ich auch wieder. Und das ist halt der Breitscheidplatz ist. Ne? Ich habe gestern irgendwann nach dem Abendessen das Handy mal in die Hand genommen und da war so eine News-Empfehlung, bla bla, Festnahmen am Breitscheidplatz. Und ich habe sofort ein Kloß im Hals gehabt. Und einen Stein im Magen und dachte, nee, nicht wieder. Da war ich echt froh, dass es nicht um eine ausgeführte Tat ging. Europäer sind afrophobisch. Einreise und Förderung für alle will die EU Afrika eingemeinden. Möchte das Parlament der EU ganz Afrika eingemeinden? Das sieht im Ergebnis ein Entschluss des EU-Parlaments vor. Die Leitmedien sparen das aus und Innenminister Horst Seehofer arbeitet schon an der Umsetzung. Ja, da ging es doch um diesen Black History Month, den wir hätten haben bekommen sollen, tun wollen auf EU-Ebene. Und scheinbar wird da auch die Einwanderung vereinfacht. Also die Möglichkeit, Leute neu anzusiedeln. Und ich habe die Tage in einem geopolitischen Journal ein interessantes Buch gefunden, das da lautet The Scramble for Europe, Young Africa is on its way to the old continent. Und als ich das gesehen habe, ist der Artikel mir wieder eingefallen, weil ich mir dachte, wenn die wie soll ich sagen, die geopolitischen Analysten, die sind jetzt nicht super einflussreich, aber wenn die anfangen, über ein Thema zu reden, dann dauert es nach einer Zeit nicht so lang, bis die Parlamente und die Journalisten auch drüber reden. Und den Artikel sollte man sich in dem Zusammenhang angucken. Also die, wir können uns auf mehr Migration aus Afrika einstellen. Darauf will ich hinaus in der Zukunft. In dem Zusammenhang ist die Mittelmeerunion zu erwähnen. Das ist ja im Endeffekt ein Konstrukt, was ein loses Konstrukt, was mehrere afrikanische Staaten beinhaltet, die bestimmte wirtschaftliche Vorteile haben im Handel mit der Europäischen Union. Und ja, ich hatte ja schon mal gesagt, dass genau dieser Trend mit der Afrika-Migration gewisse Leute dazu bewegt, halt zu überlegen, ob man nicht Teile von Afrika vielleicht ja nicht in die Europäische Union eingemeinden will, aber denen halt noch privilegiertere Staaten geben sollte, ja, dass europäische Unternehmen dort quasi investieren und dort, anstatt dass die Arbeitsfachkräfte in Anführungszeichen hier hinkommen, dass die Fachkräfte in Afrika zu den nordafrikanischen Staaten gehen und dort für die europäischen Unternehmen arbeiten, um halt diesen Migrationsdruck vorzubeugen. Hm. Ist das eine gute Idee? Keine Ahnung. Aber das wird auf jeden Fall diskutiert. Ja. Ist auf jeden Fall eine Idee. Also in der Regel ist es ja auch so, dass du meistens selbst bei guten Ideen am Ende nicht weißt, was in der Realität bei rumkommt. Also ob's in der Realität gibt es halt auch so nordafrikanische Staaten wie Libyen. Mhm. Und ja, da weiß ich gar nicht, was ich da weiter zu sagen soll. Katastrophe halt. Wer will denn da eine Fabrik bauen eben? Also, ja. Also. Völlig lächerlich. Ja, und wobei industriell sehr eng mit Italien beispielsweise ja verwoben. Die waren industriell gar nicht mal so schlecht am Start, aber das ist halt Vergangenheit. Ne? Ja, man musste halt unbedingt den Gaddafi irgendwie loswerden, aus irgendeinem Grund. Aber das Ding ist doch, selbst wenn das passiert und wir bauen dann Fabriken in den Maghreb-Staaten und da gehen die Facharbeiter hin, was machen die Leute, die keine Facharbeiter sind? Bleiben die einfach in Afrika oder nehmen die dann die Wege, die sie heute auch schon nehmen, weil es kommen ja nicht die Facharbeiter. Das Problem ist, dass auch sozusagen die Migration ja jetzt erst anfängt und sozusagen durch den weiteren Zuwachs an Einkommen die Migration erst richtig groß am Kommen ist. Also das genau. Also dass sozusagen die große Welle kommt erst noch und die wird speziell auch von erhöhten Einkommen verursacht. Also. Ja, wenn nämlich die Leute dort ein erhöhtes Einkommen haben, dann haben sie ja erst die Möglichkeit, weiter zu migrieren. Ach, ihr mit euren... Das ist auch wieder eine Problematik, die mit dieser ganzen Sache noch verstärkt wird. Ach, ihr mit euren, in Anführungszeichen, ernsthaften Problemen, die in Anführungszeichen Menschen wirklich direkt betreffen. Hallo, Moment. Die wichtigere Frage ist, sollten wir uns noch vor Weihnachten wünschen? Okay. Also religiöse und kulturelle Vielfalt respektieren. Wir leben nicht mehr in der vermeintlich homogenen Welt des vorigen Jahrhunderts, die mit manchen Weihnachtsbräuchen in Erinnerung gerufen wird. Frohe Festtage zu wünschen, ist ein Ausdruck des Respekts vor gelebter Vielfalt in unserer Gesellschaft. Provozierst du mich, Miller Kenze, oder möchtest du die erwartbaren Antworten auf so einen Schwachsinn haben? Nee. Sie dreht das anders. Sie sagt nämlich, haha, jedes Jahr wird diese Sau durchs Dorf getrieben mit den Wintermärkten und den Lichtermärkten und dem ganzen Kram. Und das ist alles nur für die Rechten und die AfD, um Stimmung zu machen. Weil also die Muslime freuen sich ja eher über Weihnachten und wir sollen uns schon mal darauf einstellen, dass das halt auch wieder am 24. Dezember, dann, weil das halt so eine günstige Lage ist, dass es dann auch wieder Autokorsos mit Gehupe geben wird, weil da Heiraten stattfinden. Oben drüber steht übrigens respektieren. Und unten drunter droht sie uns damit, dass sie uns dann irgendwie die Hochzeitskorsos den Heiligen Abend zusammenhupen. So viel zu Respekt. Respekt übrigens, Frau Henze, ist keine Einbahnstraße. Ja, die ist halt nicht aus dem Non-Aggression-Pact rausgewachsen, weißt du. Das Lustige finde ich auch noch daran, dass sie Konfliktmanagerin und Coach ist und dann mit sowas rankommt. Ja, ne, ohne Konflikt. Ja, wie man am besten die Klappe hält, ja. Das gilt im Kleinen für jede Kita und jede Schule. Was dort wie gefeiert wird, kann nicht abstrakt von außen verordnet werden, sondern muss in jeder Situation konkret ausgehandelt werden. Dafür braucht es vor allem ein Klima wechselseitiger Offenheit und Akzeptanz. Im Ergebnis gibt es dann zum Beispiel Kitas, in denen alle Feste gefeiert werden, die für einen Teil der Kinder eine Bedeutung haben. Umgekehrt verzichten andere Kitas konsequent darauf, religiöse Feiertage zu begehen. Und es gibt viele Zwischenformen, die mal passen und mal eben nicht. Ja, zum Beispiel einfach alles so zu lassen, wie es hier schon ist. Und wie wir seit... Warum wird uns das Recht abgesprochen, unsere Kultur zu leben? Und das wird dann auch noch als Respekt irgendwie verkauft. Nee, das ist Respekt vor gelebter Vielfalt in unserer Gesellschaft, okay? Aber das gilt nur für so Floskeln und oberflächliche Sachen, die auch nur so hier schon vorher existiert haben. Wenn man das ersetzt durch irgendwas anderes, was nicht aus deutscher Kultur kommt oder gar überhaupt nicht religiös ist und sagt, weißt du was, so Leuten überhaupt irgendwie, so Religion selbst, ne? So, das sollte man abschaffen, weil so, das wäre dann ein Ausdruck Respekts, ja, für die Vielfalt in unserer Gesellschaft, wenn wir mal zusammenkommen würden und uns nicht in eigene Lager aufspalten. So. Vor allem, wenn du aus der scheiß Kita rausgehst, ist doch da draußen überall Weihnachten. Und dann erklärst du den Kindern in der Kita aber, nee, bitte nicht Weihnachten sagen oder was. Genau, ja. So Sohnemann, ich weiß, du bist gerade mal so 5 Jahre alt, aber ich muss mit dir mal über Hasskriminalität reden, okay? Wenn du jetzt frohe Weihnachten sagst, dann kann das die Sensibilitäten von unseren Mitbürgern verletzen. Ja, wir haben deine Privilegien dieses Jahr an ärmere Kinder verschenkt. Genau, ja. Komm, mein Sohn, wir teilen dich jetzt bei den Nachbarn auf. Rigid Structures Evolving Threat Preventing the Proliferation and Use of Chemical Weapons. Das rigide Strukturen, eine entwickelnde Bedrohung. Es geht hier sehr gut. In dem Report darum, dass chemische Waffen, die haben halt ein Coming Back, also seit 2012 werden die häufiger verwendet und sozusagen die internationale Kooperation wie die Proliferation, von denen eingeschränkt werden, die muss ein bisschen neu überdacht werden. Und hier, das ist der Rapport, ich konnte ihn noch nicht ganz lesen, der geht halt darauf ein und ich habe da wie fast in jedem der letzten Streams angekündigt einen Sonderstream im Petto und das wird auch ein Teil von einem Sonderstream sein, gerade im Mittleren Osten Sonderstream. Und, haben wir was zu diesen Sachen aus der Ermittlungsbehörde? Es gab ja diese Geschichte, dass angeblich bei diesen Untersuchungen der angeblich syrischen Giftgasangriffe unheimlich viel Zeug irgendwie schiefgelaufen ist. Es gab ja so Whistleblower-Geschichte. Das habe ich auch auf dem Schirm, aber ich bin noch zu keiner Einschätzung gekommen. Mhm. Weil das Ding ist halt auch immer... ab einem gewissen Punkt weißt du auch nicht mehr, wie du recherchieren sollst. Woher sollst du überprüfen, ob eine NGO wirklich was taugt oder nicht? Die Frage, warum sollte Assad das machen, wenn er genau weiß, dass das, also es ist, Kosten-Nutzen ist da nicht vorhanden. Also wenn Assad so ein Ding wirft, okay, dann schüchtert er vielleicht ein paar Leute ein, aber er weiß doch ganz genau, das kann ich auch mit konventionellen Waffen tun. Und muss dann nicht die am Nasenring durchs Dorf gezogen werden. Ne? Ja, speziell wenn die USA sagt, dass das ihre rote Linie ist. Ja. Auf der anderen Seite sind nicht alle Actors immer rational. Also, aber ja, das kommt noch. Also. The False Narrative of the New British Culture Wars. Hier wird auseinandergenommen, dass sozusagen die Xenophobie und Euroskeptizismus, dass es da eine Verbindung gibt und generell wird auch versucht, das Konzept Kulturkrieg auseinanderzunehmen, aber ich habe darüber schon so viel gelesen, Kulturkrieg findet statt, ob ihr es haben wollt oder nicht, ob du drin glaubst oder nicht, der findet immer statt. Und genauso findet ein Krieg um ein Narrativ in den UK eben statt, dass alle Leute, die was gegen die EU haben, eben auch was gegen Ausländer haben. Also, ja. We are not an island. Wir sind keine Insel. Aber es ist ein guter Artikel. Also lest ihn euch durch. Also es ist sehr angenehm zu lesen, der Artikel. Hier, das ist aus Economist. Leider hatte Economist immer seine Autoren, also den Namen nicht dargestellt. Also das ist Policy beim Economist, dass eben, dass man unter Pseudonym schreibt, damit man eben den Mund voller nehmen kann. Aber ich hätte hier gerne bei der Einschätzung, weil es ein sehr guter Artikel ist, gern gewusst, ob da es vielleicht jemanden gibt, der ein Buch zu dem Thema geschrieben hat. Aber leider habe ich da nichts finden können. Hier wird drauf eingegangen, wie Russland in the Great Game, also die Staaten, Tadschikistan, Usbekistan etc., wie eben Russland dort traditionell einen höheren Einfluss hatte und wie in den letzten Jahren, in der letzten Dekade der Einfluss Russlands aufgeweicht worden ist und China sozusagen dort mittlerweile mehr Einfluss hat. Und der Artikel zeigt halt an verschiedenen Datenpunkten ganz gut auf, wie der Einfluss von Russland weiter zurückgeht und China sozusagen Russland ein Juniorpartner von China wird. Also ist auf jeden Fall interessant. Also der Artikel hat mir sehr gut gefallen. Also wenn ihr geopolitisch auf Trab sein wollt, lest den Artikel in der Gänze. Also, OPEX kann schon mal Mandarin lernen. Genau. Moment, das heißt Mandarine, okay. Nicht Mandarin. Ich kann kein Chinesisch und das werde ich auch nicht lernen. Was ich wissen will, ist, wie Dugin darauf wohl reagiert, wenn er diese Nachricht liest. So ist ja, Dugin ist Hauptsache nicht der Westen. Also ist überspitzt zusammengefasst, aber ja, ich weiß, das ist genau das, wie du sagst. Ja, Hauptsache nicht Amerika, Hauptsache nicht der Westen, ja. Sanktionen gegen Nord Stream 2. Regierung wirft USA Einmischung vor, in Anführungszeichen. Die US-Sanktionen gegen Nord Stream 2 sind auf scharfe Kritik gestoßen. Die Bundesregierung verurteilt die Maßnahmen als Einmischung. Auch aus Moskau kamen schwere Vorwürfe. Der Bau der Pipeline soll aber weitergehen. Das ist ja schön von der Tagesschau, dass sie das eine Woche nach uns berichten. Genau das gleiche habe ich letzte Woche auch berichtet, weil in Amerika der National Defense Authorization Act, der nationale Verteidigungsautorisierungsakt oder Ermächtigungsakt? Verteidigungsdurchsetzungsgesetz. Ja, ja, da wurde halt ein Passus über diese Sanktionen reingeschrieben. Mhm. Ja. Moskauer Schießerei. Gunman was a loner who was a member of a rifle club. Ja, da wurde auf FSB-Zentrum Schüsse eröffnet und einige Sicherheitsleute wurden getötet. Und man weiß aber bisher noch nichts über den Schützen wirklich. Nur, dass es halt ein Loner war. Das war bestimmt, weil in Russland der Joker-Film ausgestrahlt wurde. Das hat bestimmt auch. Ja, aber es hieß ja auch schon, es sei ein Muslim gewesen. Also es ist schon alles behauptet worden. Das ist gerade irgendwie sehr unklar. Ja, okay, dann heißt es immer abwarten, ne? Ja, a new generation of unrestricted warfare. Das ist ein alter Artikel von 2016, der aber ein sehr wichtiges Dokument enthält, genannt Unrestricted Warfare, also mit einem Link zu dem direkten Buch mit der Übersetzung aus dem Chinesischen. 1999 haben zwei chinesische Colonels über Kriegsführung in Zeiten der Globalisierung geschrieben und die haben eben sind zu dem Schluss gekommen, dass eben Kriegsführung nicht mehr mit modernem Militär primär geführt wird, sondern Financial Warfare, Trade Warfare, Cultural Warfare, Legal Warfare, Environmental Warfare, also dass sozusagen alle Bereiche des Lebens in Kriegsführung mit eingespannt werden, dass aber sozusagen der Krieg auf dem Schlachtfeld vermieden wird. Und der Artikel geht ganz gut auf diesen Angle, auf diese Sichtweise dieser beiden chinesischen Colonels ein. Und da eben China in den letzten Monaten, Wochen häufiger zur Diskussion steht, will ich darauf hinweisen, dass geopolitisch das Buch Unrestricted Warfare ist eines der wichtigsten Bücher zum Thema China. Also da könnt ihr noch so viele moderne Analysen über China kennenlernen, aber dieses Unrestricted Warfare, das ist das Buch, was man kennen muss. Also, ich wäre dafür, dass die Frau Lambrecht sich mal die Passwörter von diesen zwei Colonels besorgt, weil das hört sich bedrohlich an. Ich bin dafür, dass die Frau Lambrecht hingeht und sagt, dass wir jetzt einfach mal das Wort Kriegsführung gegen Friedensführung ersetzen. Dann ist alles gut. Ich bin dafür, dass China einen großen Sprung nach hinten macht und mit dem Holzhacken wieder anfängt. Ja. Aber wenn China einen großen Sprung nach hinten macht, dann landen die auf ihrem Juniorpartner. Sei bitte vorsichtig. Der Juniorpartner, der sagt dann so, don't tread on me, ja. Ja, der Juniorpartner ist hier, wer? Taiwan. Ja, Taiwan ist der Juniorpartner von Amerika. Abel, ich finde es schön, dass du so viele CSIS-Sachen hier vorstellst. Ja, also ist wichtig, weil zurzeit halt einfach viel passiert. Also da verschiebt sich viel und wir werden in den, also die Dekade neigt sich dem Ende zu und wir werden in der nächsten Dekade in China erleben, was sich ein bisschen anders verhält wie bisher. Also ein bisschen anders, ein kleines bisschen, nicht signifikant oder nicht genug, damit ich mein Leben verändern muss. Also es macht dann mehrere kurze Sprünge nach vorne statt einem. Und hier dieses PDF, was eingeblendet ist, das zeigt halt sozusagen, zeichnet ab, was sich ändert und wie die Situation im Indo-Pazifik aussehen kann in der Zukunft und wie sie sich aktuell ändert und was halt die Ziele und Strategien sind. Also es gibt Free and Open Indo-Pacific Strategy und die New Southbound Policy und das wird in dem Paper hier sehr gut erklärt. Also, wie soll ich sagen, das hier mit dem vorangegangenen Artikel sind sehr zwei wichtige Dokumente, um 2020 bis 2030 zu verstehen. Es ist auch interessant, weil man halt so lebt halt hier und wenn man sich nicht dem bewusst ist, was du hier so einschickst, dann weiß man das halt irgendwie nicht, hat es nicht auf dem Schirm. So, man weiß, dass es China gibt irgendwo, aber keine Ahnung, was die machen und wie mich das betrifft, so, aber scheint wohl wirklich so ein Ding zu sein, Mann. Ich sehe das Ganze aber auch als Teil eines Makrotrends, dass Amerika, wir leben ja in einer globalisierten Welt und wir sind vom Welthandel abhängig und Amerika ist der Garant des freien Welthandels auf den Weltmeeren schon immer gewesen und sind es auch weiterhin. Und alle anderen können vielleicht ab und zu mal helfen, aber die Amerikaner, die garantieren die freien Handelswege noch, weil die Frage ist, inwieweit Amerika halt eine mehr nationale Wirtschaftsstrategie fahren wird, weil sie nicht mehr so viele Rohstoffe importieren müssen, wie sie es vorher mussten. So, einfach aus wirtschaftlichen Gründen. Ja, und sie können sich jetzt die Handelsverträge halt eher aussuchen und gleichzeitig gibt es halt den Druck von China, die halt die freien Handelswege untergraben will. Und da ist halt die Frage, lohnt es sich für Amerika, da rein zu investieren, die zu verteidigen oder nicht? Und das ist die Änderung, die es geben wird in der nächsten Dekade. Die gibt's die sehe ich auf jeden Fall. Ich habe das Paper jetzt nicht gelesen, aber ich denke mal, da wird es darum auch gehen, oder? Geht auch darum, ja. Ja, hier geht es um Göring Eckert und die Paketdienste. Und sie ist der Meinung, dass die bestraft werden müssen, wenn die... Wie so ein Bootleg Harry Potter Buch, Alter. Göring Eckert und die Paketdienste. sie will strafen, wenn die nicht vernünftig ausliefern oder so. Angeblich hätten sich die Beschwerden verdoppelt innerhalb eines Jahres. Der Sprecher der Paketdienste meinte aber sowas wie, dass jetzt da eine neue Beschwerdestelle eingerichtet wurde, die bekannt wurde und sich deswegen die Beschwerden da häufen würden. Sie selber hätten weniger Beschwerden zu verzeichnen. Und weißt du was? Wir brauchen einfach ein Paketdurchsetzungsgesetz. Insgesamt liegt die Fehlerquote auf jeden Fall bei 1 zu 1,7 Millionen angeblich. Auch wenn da andere Leute persönliche andere Erfahrungen haben. Ja, also spürbare Bußgeld für Paketdienste oder für die Auslieferer-Fahrer? Die möglicherweise umlegen oder so. Die sind ja nur die das Geld verdienen. Vielleicht können die ja eine Kooperation machen mit Ring. Da macht man so einen kleinen Elektroschocker dran und wenn der Postmann zweimal klingelt zu spät, dann gibt es einen kleinen Schock. Ja, so ungefähr. Ne? Also ich finde schon auch die Idee, den Bußgelder aufzuerlegen, eine ganz komische. Denn wenn die das nicht geschaffen, die Pakete irgendwie alle auszuliefern, dann hakt es doch wahrscheinlich eher nicht daran. Also den Verlagen zahlen sie dann irgendwie angeblich demnächst die Auslieferung. Aber Paketdienste müssen eine Strafe zahlen, wenn sie es nicht hinkriegen. Ne? Die einen werden dann gefördert, die anderen kriegen irgendwie einen drauf. Ja, super. In dem wunderbaren Buch Snow Crash von Neal Stephenson, das ich an dieser Stelle schon einige Male erwähnt habe, ist der Protagonist Pizzalieferant in einem Amerika, das nur aus praktisch nur aus Kleinstaaten besteht, die einzelnen Firmen gehören. Und wenn er es nicht schafft, seine Pizza, ich glaube, innerhalb von 20 Minuten oder 30 Minuten beim Empfänger abzuliefern, gibt es diese Regel, dass dann Onkel Enzo kommen und sich entschuldigen muss. Und Onkel Enzo ist der Chef der Pizzalieferdienste, der vielleicht auch der Chef der Mafia, weiß man nicht so genau. Aber der muss dann eigenhändig selber dahin fahren und sich bei den Leuten entschuldigen, die Pizza zu spät gekriegt haben. Und was das für Folgen für den Pizzalieferanten hat, kann man sich ja denken. Wunderbares Buch über das, was passieren wird, wenn die Göring-Eckardt weiter träumen. Weißt du was, du hast damit gerade ein neues Genre von Dystopie entwickelt, das ist Pizzapunk. Ja, kann man aber auch mal sehen, wie die denken, eben irgendwie restriktiv oder regressiv, wie sagt man? Repressiv. Aber ich habe das ja nicht begründet, weil das Buch ist schon älter. Und ja. Also wenn, war es Neal Stephenson, der den Pizzapunk erfunden hat. Ja, ja, aber das repressive Wünschen hier kommt ja von der Göring Eckardt, ne? Und repressiv ist auch das verhandelt worden mit Uber. Die dürfen auch in Deutschland ihre App nicht mehr weiter vertreiben, mit denen sie eigentlich nur Fahrten vermittelt haben. Ich glaube, das läuft ja sowieso bei denen so. Und ja, die Fahrer dürfen das, läuft das sowieso nicht, die dürfen das sowieso nicht irgendwie angeblich. Und jetzt ist eben auch die Vermittlung verboten worden. Uber sagt, sie wollen das prüfen und ja, vielleicht irgendwie dann eine Revision anlegen oder sowas, aber sieht nicht so gut aus. Also sieht aus, wenn das jetzt tatsächlich dann verboten ist in Deutschland. Ja, aber ich glaube, sie haben auch einfach wieder den Bogen überspannt. Die haben ja zum Beispiel dann sich mit Autovermietungen zusammengetan und praktisch an die Autovermietungen die Aufträge vergeben. Ja, genau. Da ist dann genau jemand ohne Lizenz in so einen Mietwagen gestiegen und hat die Fahrt ausgeführt und so. Und dass das in Deutschland irgendwie auf die Fresse fallen wird, hätte ich Ihnen vorher sagen können. Ja, ist richtig. Die Taxigesellschaften, die da geklagt haben, die argumentieren eben damit, dass er keinen Taxischein hat und keine Taxilizenz. Und Uber sagt eben, sie haben das irgendwie ja eben ohne Lizenz auf aber Personenbeförderung oder so gemacht, genau. Selbst die Zivildienstleistenden, die mal in meiner Abteilung damals vor langen Jahren gearbeitet haben, die mussten auch alle erst einen Personenbeförderungsschein machen, bevor sie durch die Gegend fahren durften. Das weiß ich nicht, ob sie den nicht vielleicht sogar eingefordert haben, aber das reicht natürlich nicht. Ne? Lizenz, Taxischein, Funkschein, Ortskenntnisprüfung, was weiß ich, was man da noch braucht. Ne? Ja, Stuttgart. Also in Stuttgart wird ja wohl irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe, der Bahnhof ein bisschen kleiner als erwartet und Autos dürfen auch nicht mehr in der Innenstadt demnächst. Schon gar nicht irgendwie Euro Diesel, also Diesel und dann Euro 5 Diesel demnächst auch nicht mehr. Ja, es wird bestimmt ruhig da. Alle kommen mit dem Bus oder so. Ja, auf jeden Fall hat das Stuttgart jetzt beschlossen, dass sie das nochmal ausweiten müssen, ihr Dieselfahrverbot, innenstadtmäßig. Und zwar hätten sie schon ganz gute Ergebnisse erzielt jetzt durch die Dieselaussperrung. Aber noch nicht gut genug, die Ergebnisse. Und deswegen müssen wir dann noch weiter hart gegen vorgehen. Tja. An Journalistenschulen wird Artikel schreiben über alte Männer, die irgendwas über Greta Thunberg meinen, mittlerweile als eigenständiges Genre unterrichtet. Dietmar Hopp spricht Greta Thunbergs Eltern ins Gewissen. Ich kann diesen Cult of the Child einfach nicht mehr ausstehen. Also das, was als nächstes kommen wird, ist, dass ein Konterkind eingeführt wird und das ist die Naomi Seibt, weil du kannst als erwachsenen Kind nicht ordentlich kritisieren und deswegen wird im Jahr 2050 der politische Dialog ausschließlich von Kindern geführt. You can't criticize the message of a teenager, so the only option is to send another teenager. The future of all debate will be fought with child proxies. You must fight children with children. Da habt ihr's. Kinder an die Macht. Why are we here? Just to suffer. Ich kenne mich irgendwie in Hunger Games, aber ich könnte mich irren. Ja, aber wir wissen doch alle, dass Kinder die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Vor allem Heranwachsende haben nicht den Kopf vor voller Scheiße und Pubertät und dem ganzen Kram, die wissen, wo es lang geht. Und alte Männer, darauf haben ja schon die anderen Leute gehört seit Ewigkeiten und guck, wohin uns das geführt hat. Verdammte Lebenserwartung und Medizin und Weinanbau, Schulen, Aquädukte. Mann, ist aber schon hart. Zum Abschluss eine schicke Grafik über Lebenserwartung. Da habt ihr es. So könnte die Welt aussehen, wenn wir alles zensieren, was uns nicht gefällt. Ja, wo wird man denn alt? In Kanada oder was? In Amerika? In England. In Deutschland. Deutschland über 80, echt. Ja. In Japan. Ein Teil von Australien einfach gar nicht drauf. Was ist das für ein Teil da? Da lebt wahrscheinlich da wohnt niemand. Keiner. Genau. Die Koalas werden nicht so alt. In der Südsee. Ja, oder aber ist es da, wo die ganzen giftigen Spinnen und so sind? Aber es ist schon krass, dass dieser komplette asiatische Teil fehlt. Ne? Also zwischen Japan und Griechenland ist nicht so viel. Afrika Israel fehlt halt auch. Ne? Also ist weg, Afrika ist weg, Südamerika. Ich weiß nicht, was die zwei Pickel da. Mexiko ist das schon eine coole Situation. Dubai und Riyadh. Hier ja, würde ich Pickel, auch sagen, ja. Irgendwo da östlich von so. Israel. Und hier diese Punkte sind dann irgendwo, die kleinen Punkte im Osten, ganz in der Macau, Hongkong wahrscheinlich oder so und Japan. Und ich weiß nicht, was die größeren Flecken, da müsste Abel mal was sagen, was das heißt, das ist China, oder? Ja, das ist kleine Mini-Bereiche, Inseln des Wohlstands. Und auch irgendwie Sonderlebenserwartungszonen. Genau. Dass Venezuela auch nicht drauf ist. Ich hoffe, denen geht's gut da. Nein, tut es nicht, wegen Sozialismus. Verdammt. Ist das da Berlin, wo die Leute nicht drauf sind? Das Käse gehört hier ein hohes, ein langes Leben. Ja, das ist wortwörtlich Berlin. Da, ja. Wie im Rest von der Spiegel. Also, was ich auch interessant finde, ist, dass der Teil ganz oben da, wo Kanada ist, aber halt so ganz, ganz oben da, ne, dass da Leute über 80 werden. Die Eskimos oder so. Ne? Die Schatten saufen sich alle schon früher tot. Die Iren auch. Mann. Die Iren haben Steady. Die sind auch dunkelgrün. Nur die Schotten sind hellgrün. Oh, stell dich mal vor, das wäre wirklich die Weltkarte. Das wäre ja richtig verwirrend, Mann. Aber Polen auch nicht, ne? Oder? Nope. Nee, Polen auch nicht. Hätte ich jetzt gedacht. Drauf. Und auch die ganzen, also alle fast alle ex-sozialistischen Länder haben eine niedrigere Lebenserwartung. Ganz komisch. Ja. Ist das das, was man mit Western World immer meint? Guck mal, denen geht's so gut. Westworld ist ein Film mit Yul Brynner. Und der Grund dafür ist, denen geht es da aus diesen sozialistischen Ländern, ex-sozialistischen Ländern, denen geht's da so gut, den Leuten, dass sie einfach nicht länger leben brauchen, weißt du? Genau. Die haben und die Redneck-Gebiete sind auch irgendwie... Weißt du, so, niemand muss 80 Jahre alt werden, also komm. Warum sind die Redneck-Gebiete auch weiß? Nein, nicht alle. Texas da ja auch mit bei, ne? Zumindest ein Teil davon. Aber es ist schon so, diese American South ist irgendwie, also im Osten zumindest. Das sind die dass einfach alle nach Florida gehen, weil Florida ist ja noch da. Es gibt einfach keine Leute über. Ja, aber da geht es ja um Expectancy. Oder meinst du, die machen das bei der Expectancy schon mit rein, dass die Leute nach Florida gehen? Ich denke, da wird einfach geguckt, wann sterben die Leute in diesem Bundesstaat und dann. Das sind ja auch die Farming Counties, wo du halt die Welt oder was, ja. Farm hast. Ja, da. Du müsstest ja einen riesen Aufwand betreiben, wenn du bei jedem gucken willst. Ah, der ist aber geboren, da, gestorben, da, auch mal 2 durch 4 hoch 5. Aber Kalifornien, was ist dieser Zipfel da unten? Ist das Kalifornien? Das sind nur Teile von Kalifornien, oder? Nee, das könnte sogar schon Mexiko sein. Oder ist schon Mexiko? Aber ja, dieser Wurmfortsatz da, der irritiert mich in dem Weiß. Was ich auch interessant finde, was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist, dass Afrika gar nicht drauf zu sehen ist. Die sind komplett nicht da. Doch, hier ist noch so ein kleines bisschen. Das sind die Kanaren. Oder die. Noch nicht mal Südafrika hätte ich jetzt wenigstens erwartet. Aber. Nee, kannst du vergessen, Südafrika. Da ist es zwar besser, aber sicherlich auch noch nicht für die Mehrheit der Bevölkerung mit Europa zu vergleichen. Also de facto fehlen da halt einfach der ganze Osten fast komplett, bis auf Japan und Südkorea, die sind da. So, das ist so dieser eine Fleck da rechts im Bild. Dann direkt darunter halt Australien. Bei Australien, da ist der Northern Territory ist halt komplett leer. So, das ist dieser eine wie ausgeschnittene viereckige Teil. Papua-Neuguinea, Indonesien fehlt, Afrika fehlt komplett. In Lateinamerika gibt es Chile, das ist da dieses dunkelgrüne Ding und hellgrüne, also eigentlich so die ganze Küste da. Ja, Bolivien ist drin. Peru. Ja. Also die Andenregion ist raus, Mittelamerika ist raus. Ja. Mexiko ist, ja genau, Mexiko gibt es nicht, genau. Teile von Mexiko. Der Bereich da in Amerika, der so weiß ist, das ist Nevada. Das ist Nevada. Ja. Ja gut, manche sind auch da, um eine gute Zeit zu haben und nicht um eine lange Zeit zu haben. Das muss man auch sagen. Und Nevada ist halt eher die gute die ganzen Zeit. Leute, die sich in Las Vegas irgendwie nach dem Verspielen ihres Vermögens die Kugel durch den Kopf jagen, sind halt so jung. Ja. Also Island ist gut dabei. Das freut mich für sie. Und ja. Und die Weltmeere sind praktisch tot. Sieht man ja alles weiß. Ja, die ganzen Fische werden nicht 80. Ist aber schon krass, aber wie man so bei Europa... Wollte ich gerade sagen, das gleiche die Schildkröten dann wieder aus. Sind das die Galapagos-Inseln hier ganz im Westen? Aber konträr zu was dauernd in den Medien kommt, würde ich behaupten, dass diese Karte in den nächsten 10 Jahren deutlich mehr Gebiete mit Grün und Teilgrün dazu bekommt. Also. Oder ganz viele mit Weiß. Mal schauen, wie es ausgeht. Die brauchen einen Klimapass. Dann. Mögt ihr in interessanten Zeiten leben? Dieser berühmte chinesische Fluch. Ist nicht ausgeschlossen. Ja. Jeder kriegt es eine Chance, in den Wald zu gehen. Genau, wenn ihr in den Wald geht, lieber beleidigen, nicht Holz hacken. Nee, im Wald Holz hacken, da könnt ihr in Teufelsküche kommen. Genau, dann lieber beleidigen. Ja. Und auch nicht mit der Axt auf dem Weihnachtsmarkt oder mit dem Samurai-Schwert, wie das irgendwer gemacht hat. Das kommt. Und auch nicht mit dem Salafistenbart. Axt ist keine Meinung, okay? Also, ja. Wir nehmen euch nicht wie die Axt im Bundestag. Ja. Wie der Helge im Bundestag. Das bei Helge muss ich immer an einen meiner größten Helden denken. Ja? Helge Schneider. Und dann höre ich so einen Helge Lind da reden und denke mir, nee. Was ist das denn? Das ist eine ekelhafte Verbindung. Kannst du mit der Stimme auch Kulturmarxismus bitte sagen? Dann haben wir das. Ja, Kulturmarxismus, das ist ja ekelhaft. Kulturmarxismus! Oh, schalten Sie ja nächste Woche wieder ein, wenn Sie die Weltraumaffen sagen hören wollen. Kulturmarxismus. Einfach Stille, so gar nichts. Senden wir eigentlich am Dienstag irgendwie um. Ja, natürlich senden wir am Dienstag. Also wenn ihr vor dem Geschenke auswickeln noch ein bisschen Zeit habt. Ich denke mal so 16 Uhr, sowas habt ihr immer gemacht, ne? Ja, wenn ihr vor dem Geschenke auswickeln noch einen Grund zum Holzhacken braucht, dann... Ist egal, ich bin flexibel. Und dann so, oh, Holz, das habe ich mir schon immer gewünscht. Und man das Geschenk für die Liebsten aus dem Wald holen. So. Ja, die Log Lady aus hier Twin Peaks hätte sich gefreut. Jo, Leute, lasst euch nicht gendern. Ja. Ja. Fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Schaut ein paar gute Filme über Weihnachten, gibt sicher wieder Ben Hur oder so. Yep. Aber wir sehen uns ja. Yep. Und denkt daran, Hass ist keine Meinung und Zensur ist keine Lösung. Also. Und solange ihr einen Internetanschluss habt, solltet ihr Holz hacken. Helge Lind ist kein Frosch. Bleibt gelassen, lasst euch nicht triggern.